Na, Leute, habt ihr schon eure täglichen 2-Minuten-Hass für heute hinter euch? So richtig schön Doppeldenk-Style? Ich meine, es gibt ja genug Agendas, die man sich zu eigen machen kann. Da fällt die Wahl des Buhmanns schwer. Entschuldigung, Buhfrauen gibt's natürlich auch. Und mal ganz ehrlich, wenn im Wald ein Affe laut ruft und niemand da ist, um es zu hören, ist es dann wirklich Hate Speech? Ich glaube schon. Das ist eigentlich eine super tolle, nicht aggressive Form, seinen Beifall mitzuteilen, anstatt zu klatschen, klackern. So. Ja, ist ja besser wie Schnipsen und Jazzhands. Ja, obwohl Jazzhands schon cool sind. Sonntagabend, es ist 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Und wer hat Angst vor dem schwarzen Panther? Ja. Wohl eher passender wäre, wer hat Angst vor schlechten Reviews zum schwarzen Panther? Das kann ich beantworten, das ist Rotten Tomatoes. Ach, ne, ich sehe hier schon der Paragon des Journalismus, Polygon. Ach, na gut, ab geht's. Was, ja. Worum geht's hier in dem Artikel? Ne, es geht darum, eigentlich, der Artikel ist eigentlich nur stellvertretend für den ganzen anderen Kack, der zu dem Thema erschienen ist. Also so, es ist ja wirklich fast nicht auszuhalten, was die in den Kritiken zu dem Film alles schreiben, davon, dass das ein Meisterwerk ist, das irgendwie für die schwarzen Menschen auf der Welt ganz viel verändern wird, so, hä, ja, oder dass, also mein Lieblingsding ist, dass halt Wakanda ist Afrika, wenn man sich vorstellt, dass es nicht von den Europäern ausgebeutet worden wäre, und da dreht sich mir halt komplett der Magen um, weil, also, wer es nicht weiß, Wakanda ist so hochtechnologisiert, das ist das Heimatland von dem Panther hier, weil es dort ein Metall namens Vibranium gibt und weil die das nie hergegeben haben und keinen in ihr Land reinlassen. Sie sind eine rein schwarze Gesellschaft und ganz oben steht ein autoritärer Führer. Ja, also warum die SJWs so einen ethnonationalistischen Superhelden so toll finden, habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, das hängt mit Intersektionalismus zusammen. Da wird ja auch dieser Film wegen seiner Diversität so angepriesen, was dann auch irgendwie total seltsam ist, weil irgendwie in dem Film übermäßig schwarze Leute sind und nicht irgendwie ein Cast von Hauptprotagonisten mit Schwarzen und Weißen und Asiaten und was weiß ich wem ist. Was es auch nicht sein muss, weißt du, aber dann ist halt irgendwie, du kannst nicht sagen, dass es divers ist, ja, wenn es homogen ist. Ja, aber das ist denen doch egal. Divers bedeutet für die ja Hauptsache nicht weiß. Ja, und das ist genau das Seltsame. Ja. Ja, natürlich ist das seltsam. Für jeden denkenden Menschen ist das seltsam. Trotzdem hat der Film 99% auf Rotten Tomatoes und der Großteil der Kritiken liest sich halt so. Ja, super toll, empowering und so. Hier, Wakanda, so könnte Afrika sein. Und also... Ja, aber es ist halt auch relativ einfach, 99% Wertung zu kriegen, wenn die Website sagt, dass schlechte Bewertungen halt gelöscht werden. Dann ja, ist das, halt also das ist ja schwierig, weil es ist ja ein Aggregator. Der hat ja seine Seiten, von denen er die Kritiken nimmt, praktisch, und sortiert die dann nach Wertung sozusagen. Und wenn halt mal eine von den Seiten, klar kannst du das rausnehmen, aber das ist ja nicht passiert, sonst hätte er ja immer noch 100% und nicht wegen der einen Kritik, die so mehr so mäh war, nur noch 99. Ja. Und vor allem haben sich alle tierisch aufgeregt. Wie kann man dem Film seine 100% wegnehmen? Ja, scheiße, wenn er dem Kritiker nicht gefallen hat, dann soll er ihm trotzdem 5 Punkte geben. Hat ihn denn jemand schon von euch gesehen? Hat ihn denn jemand schon von euch gesehen? Dann wäre ja die Frage erstmal, wie ist der halt so als Film alleine, als Film in diesem Marvel-Universum und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, diese Marvel-Filme sind schon bisweilen recht unterhaltsam. Es gibt auch ein paar, die finde ich nicht so spitze, aber keiner von denen ist ein 100%-Film, nicht mal ansatzweise, weil das ist halt einfach stumpfes Popcorn-Kino. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film jetzt auf einmal, wenn wir mal dieses ganze Politische rausnehmen, sondern dass er einfach nur als Film wirklich so gut ist. Das ist halt einfach, da wird eine Botschaft transportiert, die gefällt mir oder ich glaube, diese Botschaft in diesem Film zu sehen und deswegen kriegt er jetzt einfach extra Punkte. Ja, ganz abgesehen davon, dass kein Film je 100% erreichen können sollte, sonst ist die Skala ja für den Arsch. Und also der Journalist, der die Mäh-Bewertung geschrieben hat, hat auch genau das angesprochen. Er hat gesagt, dass der Film ächzt unter der Belastung von den ganzen Sachen, die da schon vorher, lange vorher reininterpretiert worden sind. Und der Hauptdarsteller, dem ist die Anspannung anzumerken, dass er diese ganzen blödsinnigen Erwartungen tragen muss. Also, keine Ahnung. Also ich war am Anfang richtig Feuer und Flamme für die Marvel-Sachen und habe also gerade den zum Beispiel den Captain America, den zweiten Teil, sehr gefeiert, weil das halt mal ein bisschen weniger dieses nur Popcorn-Kino und auch so ein bisschen mit Kopf war und so. Aber in letzter Zeit, spätestens Guardians of the Galaxy 2, hat mir das irgendwie vermiest, dieses ganze Marvel-Ding. Also ich glaube auch nicht, dass ich hier ins Kino gehen werde. Also der erste Guardians of the Galaxy, finde ich, war schon ziemlich groundbreaking. Also ernsthaft. Ja, der erste, aber der zweite war Dreck. Nö, den fand ich auch. Der zweite war auch nicht so schlecht gemessen an dem ganzen anderen Mist, den die produziert haben. Ich hoffe, fand ich jetzt, dass Tor dieser Black Panther-Film gut ist und dass er nicht ein Scheißfilm ist, der diese ganze Marketing-Schose jetzt braucht, um überhaupt. Ja, aber das ist doch das alte Thema. Das ist, ich will gute Filme sehen. Ist doch egal, ob der schwarz ist oder weiß. Ja, aber genau das ist doch das Indiana Thema. Guck mal, ob das jetzt bei Film ist, bei Videospielen, bei Musik. Immer ab dem Zeitpunkt, wo das, was ich mir als Feel-Good-Message daraus abholen will, wichtiger ist als das künstlerische, als der künstlerische Aspekt des Produktes insgesamt, dann fängt immer irgendwas an, aus dem Ruder zu geraten. Und das Problem ist, dass diese Filterbubble, die das halt so hochhypt, dass das so unglaublich geil ist, dass die halt sehr laut ist. Und ich habe halt einfach ein bisschen die Angst, dass halt die Filmstudios glauben, dass diese Lautstärke, die dort irgendwie projiziert wird, dass das wirklich der Maßstab ist, nach dem man sich richten muss. Ich fände es gut, wenn sie sich danach richten, weil dann geht die Branche in Flammen unter. Also ja, ich habe mir einfach mal jetzt gerade... Ja, ist ja bei den Comics passiert. Ich meine, Marvel hat ja mit ihren SJW-Comics, haben die ja richtig schön in die Scheiße gegriffen. Ich habe mir gerade mal die Rotten Tomatoes-Seite für Black Panther angeschaut gehabt und da gibt es jetzt 98% Review, also so positiv halt, ne? Und insgesamt gibt es 91 Reviews, okay? Und zwei davon sind rotten, ja? Also diese 98%, diese 100%, das ist auch mal so eine total kleine Sample-Gruppe, so... Das sind überhaupt nicht genug Leute, die den Film bis jetzt bewertet haben, um zu sagen, hier, der ist hier 100% ist was wert. Ja. Du kannst ja bei einigen davon ausgehen, dass die fertige Review schon in der Schublade lag, bevor sie den Film überhaupt gesehen haben. Weil es ja, wie gesagt, ja. Weil es ja gar nicht mehr auf den Inhalt des Films ankam, sondern nur, dass man glaubt, das stützt jetzt das, was man selber propagieren will irgendwie. Aber es wurde am Anfang halt auch schon so schön gesagt. Und da hat ja auch jemand so ein witziges Bild gemacht, wo mit so zwei Vergleichsspalten, dass der Black Panther in Wakanda ja eigentlich 1:1 Donald Trumps Politik macht. Ja. Ja. Apropos Rudeljournalismus, Black Lives Matter muss man ja auch per se gut finden, wenn man irgendwie in den Mainstream-Medien sich verortet fühlen möchte. Selbst Alexa findet Black Lives Matter gut. Und hier gibt es halt einen Fall, wo man sozusagen schwarzer Identitätsextremismus, dass man den halt angeklagt hat, weil ja innerhalb der Black Lives Matter Crew sozusagen schwarze Separatisten, Nationalisten sind, die halt auch ja aktiv sozusagen den US-Staat auseinanderreißen wollen und halt gerne ihr schwarzes Utopia hätten. Und das FBI tut jetzt mittlerweile auch halt Leute versuchen zu ermitteln, die halt eher in die nationalistische Schiene gehen. Und hier der Artikel, der ist von Foreign Policy und der geht halt darauf ein, auf halt ein Fallbeispiel, und bespricht das Fallbeispiel und geht halt darauf ein, dass man halt ein Domestic-Terrorist, also halt ein Terrorist sein kann, wenn man in die bestimmte Denkschule reinfällt, in die viele oder nicht viele, aber ein guter Teil der Black Lives Matter Crew halt einfällt. Also, das habe ich aber auch schon, glaube ich, einige Male hier gesagt. Man kann ja auch einfach nicht erwarten, dass man diese ganze Identitätsscheiße, egal auf welchem Merkmal aufbauen, so in den Vordergrund stellt, alle Gruppen gegeneinander aufhetzt, ja, dass keiner mehr dem anderen den Dreck unterm Fingernagel gönnt und es gibt jeden Tag nichts Wichtigeres, als sich seiner eigenen ethnischen Komponenten bewusst zu sein und zu glauben, dass das dann irgendwie friedlich ausgeht, ist halt auch schon ziemlich dämlich. Ja, ist hanebüchen. Also, ja. Also ich freue mich halt auch schon drauf, wenn die ersten, keine Ahnung, wenn die ersten autonomen Zentren dann von irgendwelchen People of Color abgefackelt werden, weil die dann, keine Ahnung, was für einen rostigen Nagel im Kopf haben und jetzt sagen, naja, ihr seid ja aber auch weiß, Pech gehabt. Ja, das passiert ja auch schon. Du hast ja auch Videos von Black Lives Matter Protesten, wo Leute verprügelt werden und dann kommt jemand und sagt, he ain't white, also das ist kein Weißer und dann hören sie auf, einen Journalisten zu treten, der am Boden liegt. Also an dem Punkt ist man ja schon, wo das einfach nur noch, ja, ein rassisches Bewusstsein und eine Tendenz zu Gewalt ist. Man darf halt immer nicht vergessen, dass mehrere Black Lives Matter Aktivisten einen behinderten Jungen entführt und vor laufender Kamera gefoltert haben und dabei Kill all the Whites geschrien haben. Ja. Nur als kleiner Reminder, es war schon ein bisschen her, aber hilft immer ganz gut, die Gruppe mal einzuordnen. Oder den komischen Typen von Black Lives Matter, der behauptet, dass Melanin in der Haut bringt dich in Verbindung mit dem Universum und deswegen sind Weiße böse. Midi-Chlorianer and shit. Black Hitler oder wer? Das Museum Ludwig hängt um, Aktion saubere Wand. Ja, hier mal was, auch für die Kulturbeflissenen unter unseren Zuhörern, das Museum Ludwig in Köln. Kennen vielleicht einige, ist so eine gestiftete Sammlung zeitgenössischer Kunst von einem Unternehmer-Ehepaar. Gestiftet damals, ist ein schöner Bau, sind schöne Arbeiten drin, wenn man sich für moderne Kunst erwärmen kann. Ja, und jetzt fängt es da auch an, dass halt zu viele heterosexuelle Weiße da hängen. Und ich find's so erbärmlich, dass sich das in wirklich jede Kultur reinfrisst, dieser Mist. Zumal halt bei zeitgenössischer Kunst davon zu sprechen, es gäbe zu viele Heterosexuelle, halte ich dann doch für gewagt. Wenn zum Beispiel man an den Andy Warhol denkt, oder nach, wie heißt jetzt, fällt mir der Name nicht ein, hier der meistverkaufteste moderne Künstler, Engländer, schwul, viel bunte Swimmingpools hat er gemalt, fuck mein Gehirn, ey. Ja, und dann auch noch den Sänger von Queen. Es geht um moderne Kunst. Ja, sag ich doch, der Sänger von Queen. Wo war ich? Ja, auf jeden Fall muss da jetzt auch irgendwie ein extra Ding angeleiert werden, wo dann David Hockney, verdammt nochmal, warum sagt es denn keiner? David Hockney habe ich gemeint. Wo dann halt vor allem irgendwie dann halt das Schwulsein des Künstlers rausgestellt wird. Und das finde ich auch wieder so idiotisch. Was interessiert mich denn, ob Leonardo da Vinci, wen der gepimpert hat. Also mich interessieren doch seine Bilder, mich interessiert seine Kunst, mich interessieren seine Visionen und nicht irgendwie sein Sexualleben. Ja, aber genau das ist doch die große Katastrophe an dieser ganzen SJW-Identity-Politik-Scheiße. Dass es nicht mehr um die Inhalte geht, dass es nicht mehr darum geht, was wird da gemacht, sondern es ist nur noch wichtig, von wem wird es gemacht. Und wenn er nicht genug Oppression-Points auf dem Konto hat, dann ist es halt nichts wert. Ja, Kunst. War das hier das aus dem Freitag, das Ding? Ja, genau, das war aus dem Freitag, das Ding. Ah, okay, ja, da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass ich es fantastisch finde, dass selbst beim Freitag, der ja nur dem Augstein gehört, dem Jüngeren und der auch eigentlich eher eine linke Geschichte ist, dass hier unter dem Begriff der Critical Whiteness hat sich eine neue Art von Blockwartdenken etabliert und das zum Schaden aller. Das finde ich eigentlich ganz lobenswert, dass da auch mal ein Artikel erscheinen kann, der halt eben darauf hinweist, wie gefährlich das ist, den Leuten ständig an der Hautfarbe rumzuflicken. Und halt, was ich am tollsten fand, war ein Satz in diesem Artikel, der meinte irgendwie halt, also die kritische Weißseinsforschung, so heißt das auf Deutsch, die Critical Whiteness, kritische Weißseinsforschung, die hat zum Ziel, dem weißen Menschen zu erklären, dass er halt nicht nur ein Mensch ist, sondern ein weißer Mensch. Ja, und irgendwo sitzt der Ku Klux Klan und sagt, ja, genau, das haben wir euch doch immer gesagt. Endlich glaubt uns das mal einer. Ja. Das ist rar. Also, und das, ich meine, wir sind schon so weit, dass wir ein deutsches Wort für diesen Forschungsbereich haben. Das heißt, der sitzt auch schon garantiert in diversen Gender Studies Instituten als Unterpunkt. Kannst du davon ausgehen. Aber das ist halt kritisch. Es muss halt immer erst schlimmer werden, bevor es besser wird, und sei dir sicher, mit so einem Quatsch wird der Bogen halt einfach irgendwann überspannt. Das, wovor ich Angst habe, ist dann der Backlash in die andere Richtung. Kritische Weisheit kam auch in der Amadeo-Antonio-Stiftung als Konzept vor. Die haben es aber sehr verklausuliert formuliert. Also die arbeiten auch mit dem Critical Whiteness als Idee. Aber drücken sich natürlich so aus, damit man halt dahin schwimmen kann, damit die Capselle wissen, wovon gesprochen wird, und der Otto-Normal-Normie halt wie eine Kuh schaut, wenn es donnert. Also. Ja, aber wir finanzieren das mit unserem Geld, diesen Mist. Leute, die uns erzählen wollen, was wir für Arschlöcher sind, weil wir die falsche Hautfarbe haben, finanzieren wir mit unserem Geld. Das kann doch echt nicht, kann nicht wahr sein eigentlich. Ja, für viele Karnevalskostüme reproduzieren koloniales Denken, sagt die Kulturwissenschaftlerin Nora K.H. Warum nicht mal als Kartoffel gehen, statt als Indianer? Finde ich klasse. Ich als sehr intellektuell wichtiger Beitrag einer Person, die wahrscheinlich ein IQ von 95 hat, weil Kulturwissenschaft weiß nicht. Vielleicht ja, aber scroll mal runter, da gibt's, da ist es interessant. Was ist die Vanessa Fu für eine? Das würde mich jetzt schon mal. Und steht das Fu für Fulva? Ja. Ja, Zeit Online hier. Bald verkleiden sich wieder Menschen in ganz Deutschland, unter anderem als Indianer, lustiger Afrikaner oder Chinese. Woher kommt die Faszination für diese längst überholten Klischees? Und Noah K.H. antwortet, es ist die Faszination für das vermeintlich Andere, das Fremde und Exotische, das viele Europäer seit der Kolonialzeit suchen. Ja, siehste mal. Seit der Kolonialzeit. Das ist einfach Tradition. Die Leute haben Spaß. Ja, und ich habe es vererbt bekommen. Ich habe es vererbt bekommen. Wisst ihr, so einfach mal nach Afrika und ausbeuten. So, ich hatte ja gar keine Ahnung, dass Chinese ein längst überholtes Klischee ist. Ja, vor allem hatte ich keine Ahnung, dass die Deutschen China kolonialisiert haben. Ja, total. Ja, haben sie. Also, einen kleinen Teil hatten wir. Da wird immer noch Tsingtao-Bier gebraut. Genau. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Apropos China, das mit der Faszination für das vermeintlich Andere. Als ich in China war, war ich in Regionen, wo die Leute noch nie aus China rausgekommen sind und Europäer oder Schwarze halt noch nie gesehen haben. Da kommt dann jemand auf dich zu, sagt, boah, die Nase ist aber groß, und fragt dann, ob man ein Foto machen darf. Weißt du, keine Ahnung, was ist daran schlimm, wenn der sich dann verkleiden möchte und sich weiß schminken möchte. Was ich mich dann immer frage, ist, was ist mit den ganzen Japanern, die alle so auf Oktoberfest abfahren und sich dann immer als Bayern verkleiden? Ja. Es gibt sogar so einen jodelnden Japaner, also da der Horror. Ja, Takeo Akishi oder irgendwie sowas, der ist großartig. Aber das Problem ist, Abel, dass hier die Japaner, die verkleiden sich doch selber. Und ich meine, die ganzen Cosplay-Aktionen, die Japaner sind da auch immer sehr stark dabei. Also ich meine, von den Kostümen her, die Kritik, das ist einfach, das, also die muss einfach wirklich nur ihre Existenz rechtfertigen, habe ich den Eindruck. Wenn man, ich bin jetzt mal gutmütig, wenn man so ein bisschen denken würde wie die, könnte man ja sagen, okay, man hat diese Karnevalssitzung, man hat die Karnevalsveranstaltung, da sitzen die Leute rum, die haben so uniformähnliche Anzüge an. So. Das könnte man ja mit Militäruniformen irgendwie gleichsetzen und daran Kritik üben. Aber das machen sie ja nicht mal. Sie gehen direkt auf die Sachen, die den Leuten einfach nur Spaß machen. Ja, aber da würden sie einfach nur nicht Spaß verderben. Da würden sie aber auch sofort abgeschmettert werden, Price, weil diese Uniformen, die kommen ja genau daher, dass Karneval die Zeit ist, in der das Volk halt Sachen durfte, das es sonst nicht durfte. Ich sag ja nicht, dass die Kritik gerechtfertigt ist. Ich sag, das wäre eine konsistente Kritik. Die sind ja nicht mal in ihrer eigenen Ideologie konsistent. Das Problem ist halt, das ist halt, was du halt da überall vorfindest, das ist halt Neo-Apartheid, was die halt wollen. Ja, dem Indianer sein Indianerkostüm, dem Chinesen sein Chinesenkostüm. Nichts anderes ist es. Ne? Du darfst nur innerhalb deiner kulturellen Filterblase darfst du dich ausdrücken. Ja, natürlich das Klischee des Indianers, als wenn den Leuten das nicht bewusst ist, dass Indianer so nicht aussehen heutzutage. Also meine Güte. Aber hier, also ich sehe mehr Leute in irgendwelchen Giraffenanzügen rumrennen als Indianer verkleidet, ja. Entschuldigung, dass ich mich hier auch so aufrege, aber als Düsseldorfer muss das mal sein. Ja, Karneval, hello. So, scroll mal runter. Wenn wir aber ist das denn überhaupt noch so? Ich meine, wenn ich mir so eine Karnevalskacke irgendwie mal angucke, also ich sehe da halt meistens allen möglichen Scheiß, aber ganz selten irgendwelche ethnisch motivierten Kostüme. Also ich bin vorhin einem Mexikaner auf der Straße begegnet, als ich noch schnell am Kiosk war. Aber gerade so, dass sich irgendwer als Schwarzer verkleidet und so. Ich glaube, als Schwarzer macht heute keiner mehr. Also das ich meine, je verrückter und je auffälliger, desto besser. Und wenn man sich dann Schuhcreme ins Gesicht schmiert, dann muss man da halt wirklich mit bösem Willen sowas wie Blackfacing rein interpretieren. Also die Frau, die interviewt wird, die ist Mitglied in den Critical Ethnic Studies Association. Also wortwörtlich parasitärer Wannabe-Intellektueller, der von Steuergeldern sich ernährt und nichts schafft, nichts produziert. Und dessen komplettes Schaffen, wenn es aufhören würde, einfach kein, also es wäre kein negativer Effekt für die Gesellschaft spürbar, wenn die komplette Arbeit von ihrem Departement eingestellt werden würde. Also das ist quasi ihr Beruf, verschiedene Ethnien gegeneinander aufzustacheln. Ja, es ist halt schon seltsam, warum wo Mathematiker mit solchen Themen bleiben. So, warum kommen Mathematiker raus und sagen sowas? Es ist immer scheinbar, als wäre das immer aus dieser gleichdenkenden Ecke. So, als sei das eine Ideologie oder irgendwas. Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, Wakanda ist so wie Deutschland, wenn es die Gender Studies nie gegeben hätte. Ja. Ja, Alter, hier, das ist auch hier. Dabei geht es gerade beim Karneval doch auch darum, zu überspitzen, Tabus zu brechen und Verhältnisse umzukehren. Ja, das stimmt, aber die Frage ist, ob mit Chinesen- oder Afrikanerkostümen ein Tabu gebrochen wird oder ob es gewisse Klischees mit einer langen Tradition unhinterfragt weitergeführt werden. So, was viele ausblenden ist, dass die Geschichte der ethnisierenden Verkleidungen mit kolonialem Raub und Plünderungen zusammenhängt, so verknüpft ist, ja. Die ethnologischen Museen in Europa sind voll von Artefakten, die den ursprünglichen Eigentümern zum Teil gewaltsam entrissen wurden. Auf viele dieser Artefakte nehmen Karnevalskostüme Bezug. Sie sind nicht unschuldig. Ja, siehste mal, Karnevalkostüm ist haram. Das ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Und wenn ich heute als Chinese oder als Afrikaner auf den Karneval gehe und da hat sich jemand so verkleidet und ich deswegen Butthurt kriege, weil ich denke, um Gottes Willen, die Kolonialzeit, ach du meine Güte, obwohl ich da nicht mal am Leben gewesen bin, dann hat nicht das Karnevalskostüm das Problem, auch nicht die Gesellschaft, dann habe ich das Problem. Das ist so, als wenn ich mich hinstellen würde, wenn ich nach Japan fliege und die sich dort im Dirndl hinstellen und dann sage, oh, das tut mir so weh in meiner Ethno-Identität, dass jetzt hier andere Leute, weil so diese ganze Trachten-Scheiß ist auch nichts anderes als ein Klischee. Ja, das Dumme ist, die Japaner lachen dich dann halt aus und machen weiter. Ja, aber die Japaner haben ja auch... Uns. Aber das Ding ist, Japaner haben auch keinen Sex, deswegen müssen die sich auch verkleiden. Oh. Und die Frau darf sich Doktor nennen, das schockiert mich einfach. Das ist ja, so. Weil ich, also Chris hat es gerade zugemacht, aber da standen ja noch ihre ganzen postkoloniale Diaspora und rassismuskritische, was weiß ich. Von 2000 ist anscheinend so etwas wie Stadtplanerin, Ingenieurin für Stadtplanerin, für Stadtplanung. Nee, sie hat Landschaftsgärten. Sie ist halt Landschaftsgärtnerin gewesen und hat halt später das studiert. Und ich lese mal ihre Promotion zum Dr. Ing-Dissertation. Handeln und Wandeln, urbane Informalität, städtische Repräsentation und migrantische Existenzsicherung in Berlin am Beispiel des mobilen Straßenhandels. Gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Ja. Gendern in aller Herrlichkeit. Die gendergerechte Kommunikation treibt skurrile Blüten. Helvetische Universitäten, eigentlich Horte des freien Denkens und Redens, beugen sich freiwillig dem Diktat der missionarischen Bewegung. Eine Spurensuche. Selbst die Schweiz, die hat sich doch bisher immer so ein bisschen wie so ein kleines gallisches Dorf gegen den Blödsinn gewehrt. Warum? Wer hat das denn eingereicht? War ich das? Nee. Ne? Ich glaube, das warst du. Dann war das, glaube ich, von irgendjemandem, der es eingeschickt hat. Da müssen wir mal reingucken gerade. Bin ich gerade etwas unvorbereitet erwischt, sorry. Ich muss es mir gerade mal aufrufen. War das irgendwas mit Luise Pusch, die alte Hannoveranerin? Ah, das war das, genau. Ja, das Luise Pusch, die alte Hannoveranerin, will den Leuten das Weibliche intensiv in die Gehirne einimpfen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die deutsche Sprache entpatrifizieren und das Weibliche intensiv in die Gehirne einimpfen. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe so Laborärzte vor Käfigen stehen und so. Das tut schon bei der Ankündigung weh. Ja, aber das mit der Sprachkritik, das ist halt auch immer so total billig und einfach. Also das folgt dieser Idee, dass man das Handeln und Denken der Menschen einfach nur mit einer Sprachkritik fundamental ändern kann. Dabei ist ein Bild, was ein Mensch im Kopf hat, nur undeutlich wiedergegeben durch Sprache. Und das Denken ist unabhängig von Sprache. Und einfach nur den Leuten zu erklären, Wort XY dürft ihr nicht verwenden, und dann verschwinden bestimmte negative Effekte, die man damit verbindet mit einem Wort, was man zum Beispiel sexistisch oder rassistisch erachtet. Das funktioniert halt nicht. Du kommst dann in eine euphemistische Tretmühle und der neu geschaffene Begriff ist irgendwann wieder mit einer negativen Bedeutung aufgeladen und man dreht sich im Kreis, weil man das wirkliche Problem nicht angegangen ist, sondern einfach nur Kosmetik betrieben hat mit Sprachkritik. Aber ja, Ideen, die seit den 60er Jahren eigentlich bekannt sind, dass sie debunked sind, hat man hier weiterhin halt als Universitätsfach. Ja, weil wenn wir zum Beispiel uns mal so überlegen würden, dass wir den Begriff Krebs einfach mal umdeuten, dass wir es schöner machen, dass wir sagen, so, das ist Krebs ist ein echt negatives Wort, so, das ist das Problem. Es ist nicht der Schaden, der halt dann zugetragen wird durch eben so ein Geschwür. Nee, es ist das Wort selbst, ja. Und wenn wir das Wort verbessern, dann verbessern wir das Geschwür, dann ist die Krankheit nicht mehr so schlimm, ja. Oder so Parasite, ja, sind ja auch ganz schlechte Worte, so, das ist ein sehr schlimmes Wort, das sollte man nicht so verwenden, ja. So, Untermieter, ja, das ist vielleicht besser. So, ja, jetzt ist alles gut. Jetzt sind so. Nee, da ist das Wort unter drin. Das macht ja deutlich, dass es nicht gleich ist. Aber es gab ja auch diese Woche erst wieder in der Taz einen Artikel, wo es wieder damit losging, dass ja der Rassismus in der deutschen Sprache inhärent sei, weil wir allein das Wort schwarz negativ konnotieren würden mit Begriffen wie Schwarzarbeit oder Schwarzfahren. Und das wäre ja der. Dreimal schwarzer Kater. Genau, das wäre ja der alltägliche Rassismus, den wir People of Color aussetzen würden. Ja, cool. Aber das ist im Grunde nur eine Verschwörungstheorie, die den Worten so viel Macht beimisst, dass man damit alles verändern könnte. Das ist eine Verschwörungstheorie, die halt direkt aus der Frankfurter Schule kommt. Ja, there's nothing outside text, Derrida, 1:1, 100-mal wiederholt, immer wieder umgeschrieben und da kommt es wieder mit. Es gibt Alltagsrassismus in der Sprache. Das ist die Harry-Potterisierung der Gesellschaft, ne? Dessen Name nicht genannt werden darf. Mm. Das ist halt aber irgendwie echt dämlich. Wisst ihr so, wenn andere Länder Sprache verbieten, so zum Beispiel Russland mit Flüchen, ja, so eine ganz bestimmte Wortgruppe ist das, ne? So vulgäre Sprache wurde halt einfach verboten in Liedtexten. So. Und Leute finden da einen Weg drumherum. Leute versuchen da irgendwie dennoch weiter Kunst zu machen, aber dann kritisieren das so ein Durchgreifen hier die Leute, aber wenn sie es hier dann umsetzen, heißt es, nee, wir haben gute Gründe, das ist gut. Ja, das ist gut. Man kann immer alles motivieren mit allem. Das heißt nicht, dass es gut ist. Ja, also, ja. Damit sich bei der Frage, wer wird der nächste Bundeskanzler, alle angesprochen fühlen, empfiehlt Luise Pusch das Neutrum. So heißt es dann, wer wird das nächste Bundeskanzler? Und für ein inklusivsprachliches Stelleninserat schlägt Pusch vor, gesucht wird ein katholisches Theologe, das sich in feministischer Theorie auskennt. Es darf auch verheiratet sein. Ja, das empfehle ich auch. Finde ich gut, ja, genau. Aber ich glaube, die hat das so ein bisschen verwechselt. Hier, das muss das richtig heißen, richtig heißen muss, dass gesucht wird ein feministischer Theologe, der sich auch mit Katholizismus auskennt. Aber erstmal Werbung. Ja, genau. Das, Little Ones! Der Super Bowl Nummer 52 war ja dieses Wochenende. Genau, und das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Jeder, der es verpasst hat, hat Pech gehabt. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus der Werbung vom Super Bowl. Ich hoffe, das kann man einigermaßen gut erkennen. Das hat ja immer etwas Verzögerung über dem Stream. Ja, das ist Werbung von T-Mobile. Das ist ja für uns interessant. Was denken Amerikaner so über Deutsche? Ich denke mal, T-Mobile wird mittlerweile auch eine Sache sein, die so als deutsch empfinden. Und die haben sich einen schönen Werbespot ausgedacht, wie man sieht, mit kleinen Babys. Der Ton ist mal aus Copyright-Gründen aus. Im Endeffekt hört man so eine suggestive Musik, so ein Pling-Pling-Pling-Geräusch, was auch so leicht an einen Klingelton vielleicht erinnern soll. Und ja, man hört eine Frauenstimme, wie sie den Babys sagt, ja, ihr werdet groß und stark sein und ihr werdet dann für gleiches Gehalt streiten und ihr werdet nicht erlauben, dass euch irgendwas zurückhält und egal, wo ihr herkommt, ihr werdet auf jeden Fall euch durchkämpfen. Und ja, die Message ist ja, gut, die haben wir ja nicht zum ersten Mal. Die schlägt ja so ziemlich genau mitten in die Kerbe des Programms. Anscheinend wollte die Telekom vorher einen etwas anderen Werbespot senden, der lustiger sein sollte und sich ein bisschen mit der Konkurrenz beschäftigen sollte, wie diese Werbespots zum Super Bowl normalerweise wohl sind. Aber die Message war denen wohl besonders wichtig zu senden. Ja, also ich erinnere mich noch daran, letztes Jahr gab es dieses Ding mit Audi, dass die den Leuten allen vom Paygap erzählt haben. Und da hieß es dann... Ja, ich finde es gut, dass mir Leute sagen... Ich finde es toll, dass mir Leute sagen, hier, das Feminismus ist noch nicht im Mainstream so und muss auch deswegen nicht dekonstruiert werden. Ja, und vor allen Dingen ist es in Amerika ja so viel schlimmer, deswegen sind das auch die deutschen Firmen, die denen diesen Dreck auftischen. Und was ich vor allen Dingen auch lustig finde, ist halt eben, also die Leute haben dann Audi gefragt, so nach dem Motto, ja, dann bezahlt doch den Frauen bei euch irgendwie das Gleiche, weil die haben natürlich gleich nachgeguckt und da gibt es halt auch ein Pay Gap. Und die meinten dann so von wegen, ja, nee, bei uns ist das ja zu erklären, so, das ist ja einfach nur unterschiedliche Entscheidungen hier, mehr Arbeit und so weiter und so fort. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich glaube übrigens nicht, dass die Amerikaner wissen, dass... Könnt ihr ein bisschen was zu den Spielen vielleicht ganz kurz sagen? Ich bin ja nicht so ein Football-Fan, aber mich würde das interessieren. War was Besonderes dieses Jahr? Ja, es hat auf jeden Fall einen ziemlichen Rekord gegeben. Also das Spiel war mit den meisten, also sie haben den Ball quasi weiter bewegt. Es wird ja immer so zusammengerechnet, wie weit der Ball bewegt wird. Und das war dieses Jahr ein Rekord. Und nicht nur von den Super Bowls, sondern generell von den NFL-Spielen aus der normalen Saison auch. Und normalerweise heißt das, wenn das so funktioniert, dass die Defensivmannschaften schlecht waren, aber das kann man eigentlich auch nicht richtig behaupten. Das war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Ja, und die New England Patriots... Ja, und Daxim, was sagst du, außer dass es zu wenig Spare Ribs gab? Taxim hatte das Mikrofon aus. Also ich fand es auch für... da. Also das Größte war ja eigentlich erstmal schon, dass die Patriots mal nicht gewonnen haben. Ansonsten war es ein gutes Spiel, mir hat es gefallen. Also. Aber habt ihr gesehen, was Eintracht Frankfurt die Woche gemacht hat hier? Ja, zack, hier völlig souverän ins Halbfinale des DFB-Pokals und dann auch noch hier in der Liga voll reingehauen. Man kann ja nicht nur 4-2, gewinnen. Ja. Das Böse muss auch mal wieder groß werden. Okay, das war der Sport, meine Damen und Herren. Zurück zu den Nachrichten. Kölner Dick, queer, laktoseintolerant, Aktivistin, Hengame, Jagobi, Farah. Das schreiben sie irgendwann mal auf ihren Grabstein. Dick, queer, laktoseintolerant, das wäre cool. Das ist problematisch. Ich habe es jetzt wirklich geschafft. Ich habe ein paar Bilder von der Dame gesehen und ich habe ein paar Tweets von der Dame gesehen, aber ich habe mir bis jetzt noch nichts von ihr durchgelesen. Also danke mal an euch, dass ihr euch so tapfer da durchkämpft und uns das jetzt auch mir jetzt erklären könnt. Moment, warte, was? Nein, ich will nicht über sie reden. Da gibt es doch nichts zu sagen. So, die preist sich selbst so hoch, höher, als sie eigentlich es erarbeitet hätte. Und ja, ist halt einfach so ein Identitätsball. Ja, rollt einfach von Redaktion zu Redaktion durch, wird überall hier zum Schreiben gesetzt und Leute hören quasi auf sie. Ja, ich find, ja. Ich finde das echt faszinierend, wie die sich mit nichts, ja, schon mal allein dieses Ding, dass sie irgendwie von allen auch irgendwie als Modebloggerin oder Mode irgendwie Influencerin, dann läuft sie über den Klamotten rum, wo du dir denkst, ja, das hatten die Mädchen damals so an in den 70er, 80er. Ja, das und wenn man die und wenn man die Leute ernst nimmt, dann sagen sie entweder, das ist alles nur Spaß, oder dann heißt es, du wirst einfach mal als Argument auf deine Person reduziert und ach, wieder weiße Männer in den Kommentaren und wieder so dieser heteronormative Hass und so. Also das ist einfach fürchterlich, okay? Jemand, der ein halbwegs öffentliches Leben führen will, kann das gerne machen, sollte auch von mir aus gern irgendwie ohne Hass im Netz halt da leben können, aber die legt es halt wirklich drauf an, weißt du, so ihr ganzes Ding ist, diesen Hass zu erzeugen, diesen Shitstorm aufzubauen und sich dann davon treiben zu lassen als Opfer. Was mir halt besonders gefallen hat in dem Artikel, war eine Aussage von ihr, Memes und GIFs von schwarzen Menschen zu posten, kann als eine Art von Digital Blackfacing eingelesen werden. Die schwarzen Körper werden hier zu einer übertriebenen Emotionalität hochstilisiert und dehumanisiert. Ja, Eddie Murphy meinen die wahrscheinlich, oder was? Ja, oder diese Jungs, die sich so freuen, weißt du, dieses... keine Ahnung, was sie meinen wirklich, oder... Ja, aber... Was darf ich dann überhaupt noch posten? Darf ich als Deutscher dann ein Meme mit, keine Ahnung, einem Italiener posten? Oder darf ein Spanier, weil er die gleiche Sprache spricht, ein mexikanisches Meme übernehmen? Oder ist das kolonialistisch? Oder? Ich habe sowieso nicht so ganz verstanden. Wenn man ein Meme jetzt auf Deutsch oder auf Englisch postet, hat das dann eine unterschiedliche, ja, keine Ahnung, triggert das unterschiedlich? Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Egal. Viele von uns haben sich auf den Weg gemacht, die Trinität von Race, Class, Gender in ein neues, besseres Zeitalter zu führen. Hengame, bitte. Die Trinität. Viele. Welche vielen? Die drei oder was, die du kennst? Die drei Waisennüsse. Drei Waisennüsse im Kulturwachstumsland. Einem Ball aus menschlicher... Oh, einem Genderstern. Gott, So, sie hat doch eigentlich aktiv eine Entscheidung hier getroffen, okay? Warum kann man sie nicht für ihre Entscheidung kritisieren? So, wo ist das Problem? Ja, aber das ist doch sexistisch, Abel. Das ist sexistisch zu sagen, dass du nicht kritisiert werden kannst, weil du eine Frau bist. Es ist genauso rassistisch, weil du sagst, dass du nicht kritisiert werden kannst, weil du bestimmte Hautfarbe hast. Ja, aber Menschenrechte und Sexismus und jahrelange Unterdrückung durch Fantasiegestalten in der Geschichte, und deswegen darfst du das nicht kritisieren. Und check mal deine Privilegien. Und weil du hast die Denke nicht verstanden. Sie Opfer, du Täter. Das ist wichtig, prägt es dir ein. Du bist ein Täter. Und Interview und Text wurde hier von Katharina Weiß gemacht, okay? Das triggert mich schon richtig hart. Katharina Weiß. Weiß. Also sie selber merkt wohl auch so ein bisschen, dass das mit den Memes von Schwarzen halt übertrieben ist, denn sie sagt, das kann in manchen Ohren extrem klingen. Aber radikal zu sein, gehöre zu einem konsequenten Mitdenken aller Arten von Diskriminierung. Mhm. Das heißt, ich suche auch noch in der kleinsten subatomaren Ebene nach Diskriminierung. Und wenn ich die da finde, dann schreie ich so lange, bis irgendwie mir jemand einen Bonbon gibt. Ja, also bevor Feminismus sich selbst kritisieren erlaubt, heißt es hier erstmal Microaggressions und Safe Spaces für intersektionale Gruppen halt errichten. Ne? Diskriminierung ist halt so wie Laktose. Ne? Manche können es halt gut ab und andere nicht. Eine nicht toxische Fehlerkultur hilft am Ende allen. Was? Was? Was? Meine Güte, Alter, mach einen Fehler, versuch daraus zu lernen oder nicht, aber was bedeutet eine nicht toxische Fehlerkultur? Es gab doch auch auf der Republika mehrere Sachen zu diesem Thema Scheitern als Erfolg und so ein Blödsinn. Vielleicht geht es in die Richtung. Oben ist unten, links ist rechts. Ja, aber da verstehe ich auf jeden Fall, warum sie da hinterher sind. Also. Ja. Es wäre mal interessant, so ein Jordan Peterson und Hangerman-Interview zu schauen. Nein. Nein, folter den armen Mann nicht noch mehr. Da fehlt leider irgendwie bei dem, der oben drüber, das war, ich stehe mit meinen Freundinnen hier beim Supermarkt, da kommt ein alter Mann, und wir reden über den Koalitionsvertrag, da kommt ein alter Mann und macht mehrmals den Hitlergruß. Deutschland, ja, deine Almans, Kaltland. Auf jeden Fall so passiert. Ja, denke ich auch, also Ich sehe das auch oft von Weitem, wenn jemand im Supermarkt wieder bei irgendwem steht und einen Hitlergruß macht. Ich muss mir gerade vorstellen, wie jemand irgendwo vom Regal steht und irgendwie versucht, aus dem obersten Fach eine Milch rauszuholen oder so, die Laktoseintolerante da steht und sie sagt, oh, das ist auf jeden Fall ein Hitlergruß, guck mal, er streckt seinen Arm aus. Kaltland, Kaltland. Die nächste Stufe ist, der Typ hat einen rechten Arm. Ist ein Nazi. Genau. Wenn du kein Nazi bist, warum hast du deinen rechten Arm? Das ist genau, das ist potenziell. Das ist so wie, du könntest dir ja ein Radio oder einen Fernseher kaufen. Mit anderen Worten, du musst Rundfunkbeitrag bezahlen. Wisst ihr was? Die meiste Anzahl von Leuten, so Menschbevölkerung, ne, auf dem Planeten sind Rechtshänder, ja, und damit sind sie Nazis. Aber was doch auch das Schlimme ist, niemand denkt die Nazis auf Color mit. Bei Nazi denken immer alle gleich an Weiß. Genau. Das ist so ein Stereotyp, obwohl das längst überkommen ist. Also. Ja. Die NOCs müssen endlich sichtbar gemacht werden in unserer Gesellschaft. Außerdem gab es in der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Hitleristen und Strasseristen. Also gab es auch halt weniger radikale Nazis. Strasseristen, ja, waren die, die geglitzert haben, oder was? Genau. Nein. Zur Klarstellung, ich meinte in meinem Kommentar die Twitter-Kanäle von Marga Owski, Fräulein Tessa, Edition F.com. Mir ist vollkommen unklar, wie man sich Feministin nennen und die Proteste in Iran über Wochen nicht einmal eines Retweets würdigen kann. Es gab ja jetzt im Iran mehrere Demonstrationswellen, unter anderem halt auch gegen den Kopftuchzwang, gegen die Verschleierungspflicht. Weil die so viel Freiheit haben damit, ne? Genau, und dieser Journalist hier, der hat halt versucht, irgendwie mal das, ich meine, die Frage stellt sich ja vielen, warum sagen die nie was dazu, wenn das in islamischen Ländern irgendwie scheiße läuft für Frauen, warum sagen sie immer was dazu, wenn hier jemand irgendwie im Zug eine passiert. Frau erklärt, dass ja. sie... Ja, genau. Wenn was im Moment Zug läuft doch die große Kampagne auch auf Twitter, also gut, ich meine, Kampagne ist das falsche Wort dafür, aber viele Iraner posten ja Bilder von sich, wie sie gepflockt wurden von Regime, weil sie protestiert haben halt. Und ja, natürlich die Aufmerksamkeit, die darf man denen da nicht nehmen, aber ich frage mich an der Stelle dann halt auch, das passiert und es gibt direkt den Aufschrei, aber ich meine, gerade wie Frauen halt unterdrückt werden, die Leute, die darüber posten, die bekommen nicht so eine Aufmerksamkeit. Ja, man hatte ja auch eher im Gegenteil dann auch noch so neuerdings so eine Aktion gehabt, so irgend so ein Hashtag, den ich da mal mitbekommen habe, Hashtag als Frau im Internet, so. Und da haben sich dann Frauen über Sachen aufgeregt, so, und sich dann auf ihr eigenes Geschlecht reduziert und gesagt, hier, was soll das? Und das ist voll schlimm und ich als Frau, ja. Ja. Und während du halt in Iran so Sachen hast, wo Leute ins Gefängnis kommen, wo Leute gefoltert und geschlagen werden, ja, so, weil sie einfach so nicht sich religiös genug verhalten und einfach mal sagen, nein, ich möchte das nicht, ja. Aber nein, Hauptsache hier Frauen im Westen, im Internet sagen, ich mag nicht, wenn Leute gemeine Sachen sagen. Ja, fragen. Aber Mensch, wer außer Edition F soll uns erzählen, dass sich die alten weißen Männer nochmal aufbäumen, wie Tiere kurz vorm Tod, in Klammern lacht. Ja. Das ist halt einfach unmöglich, ne? Weil diese ganzen Leute da, die treiben ihr Unwesen immer weiter. Die hören damit nie auf. Das sind im Iran, ne, so die ganzen revolutionären Garden da, das sind halt junge braune Männer. So. Das sind einfach viel bessere Menschen. Der hat natürlich dafür Flak gekriegt, der Journalist, ist ja klar. Ja. Ne? Aber ich muss auch sagen, Jochen so Bittner ist jemand, der das Wort Journalist auf jeden Fall verdient hat. Einer der wenigen. Shout out! Den haben wir ja mittlerweile Ausruf. Fast jede Woche irgendwie mit irgendwelchen Sachen dabei, die absolut Sinn ergeben. Und ja. Besonders in der Zeit, wo es so leicht ist, einfach irgendwelchen Mist zu labern und damit groß zu werden, ist es schon wichtig, wenn Leute Arbeit reinstecken und Qualität machen. Ja, auf jeden Fall. Fräulein Tessa hat auch geantwortet. Er hat sich nochmal verteidigt und wirft ihm natürlich vor, ihr was vorzuwerfen. Ich darf mich also nur Feministin nennen, wenn ich in einem von Ihnen als angemessenen definierten Zeitraum über ein feministisches Thema twittere. Und dann sage, ja, klar, genau, das ist die Aussage. Du hast es verstanden. Du hast kapiert, ja. Ja, das ist doch die klassische Jordan Peterson-Nummer. Du sagst also, ich darf mich nur Feministin nennen. Nein, nein. Und das sagt er ja auch hier. Und dann, Sie hätten mich schlicht fragen können, ob ich mich schon mit den Protesten im Iran beschäftigt habe und wie ich dazu stehe. Und unten drunter packt er halt seine Mail um eine Gesprächsanfrage, die sie offensichtlich nicht beantwortet hat. Ist halt scheiße, ne? Tessa. Solche Sachen natürlich im Laufe des Tages, ja, du weißt ja nicht, wie viele Leute halt zu tun haben, aber prinzipiell, ja. Ja, sie hätte ja... Ja, aber einen Monat danach, also kann man schon irgendwie was dazu schreiben. Die Proteste, die halten ja jetzt schon eine ganze Weile an. Nach 6-8 Wochen müsste es auch bei ihr angekommen sein. Also entweder bekommen Leute etwas nicht mit oder sie bekommen es mit und wollen dazu nichts sagen, aus irgendwelchen, egal welchen Gründen. Entschuldigung, eine Feministin, die nicht mitkriegt, dass im Iran die Frauen gegen den Hijab protestieren, die ist keine Feministin und auch keine Journalistin. Ja. Das könnte man so sagen. Leute lesen ihre E-Mails nicht mehr. Das ist ein Phänomen, was mir irgendwie auch immer öfter auffällt. Dafür gab es jedenfalls... Facebook oder anderes erreicht man die leider öfter besser. Dafür gab es jedenfalls auf Edition F auch Bilder mit Leuten im Hijab. Hatten wir hier auf jeden Fall schon dabei gehabt. Geht es gerade um Feministinnen, die so sehr mit Manspreading und Mansplaining beschäftigt sind, dass sie nicht merken, dass ihre Vulva-Genossen im Iran richtig hart angegangen werden, dafür, dass sie sich ihre Pampers vom Kopf ziehen? Ja, grundsätzlich könnte man das so sagen. Ja. Ah, okay, alles klar. Nur damit ich wieder im Bilde bin. Fummeln erlaubt! Weibliche Jecken zeigen die Grenzen auf, meine Damen und Herren. Ja, wir haben ja die 5. Jahreszeit und da geht es ja ein bisschen hoch her hier in Düsseldorf und in Mainz und in Köln und auch anderswo. Und da kommt man sich ein bisschen näher und die Armlänge von Silvester, die ist nicht so ganz praktikabel, das ist so. Ja, der Artikel, der kommt von der hochseriösen Express-Ausgabe von Düsseldorf. Und wenn man mal runterscrollt, dann wird man sehen, man erwartet ja heute schon das Schlimmste, wenn man so eine Überschrift sieht. Aber der Artikel ist an sich gar nicht mal so schlimm. Also die Leute sind einfach wirklich mal ganz normale Leute, nicht irgendwelche Ideologen, die da ihren Sermon niederrieseln, sondern einfach ganz normale Leute, die sagen, Ja, ne? Ganz so, normale Leute. Was jeder Zuhörer denken würde. Und es gibt auch noch normale Leute, wollte ich sagen. Ehrenfeld, Radata, Nippespol, Espejunkai. Entschuldigung. Das kam so über. Wenn mir einer hier fällt, dann wäre auf den Mund küssen sogar okay. Hauptsache, er macht nur, was ich will und geht nicht zu weit. Das geht nicht so weit. Ja, diesbezüglich scheint durch die große Missbrauchsdebatte ja schon einiges passiert zu sein. Ne? Oh ja, jetzt kommen die drei Chats. Zeig mal die drei Chats hier. Die sind gut. Andi, Birger und Kilian. Wenn die schon so heißen, ne, weißt du auch Bescheid. Aber obwohl, also das Clark Kent-Kostüm ganz rechts, finde ich sehr, sehr spaßig gemacht. Das ist einfach, ja, das sieht so aus, wie so ein Typ ist. Ach, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Sexuelle Belästigung? Nee, was? Wir werden uns heute auf jeden Fall wie Gentlemen verhalten. Die Lady in der Mitte hier, die weiß genau, wie es geht. Die Aussage von mit dem Blumenkranz, komm mal her. Ja. Komm mal lecker unten bei mich bei. Körperliche Übergriffe, die nicht genehmigt wurden, werden sofort bestraft. Das hört sich irgendwie erotisch an. Ich würde dem Typen schon eine reinhauen, wenn er zu weit geht. Ich würde dem Typen schon eine reinhauen, wenn er zu weit geht, sagt Jana. Genau, und da sage ich Chapeau und Hello und genau so muss es sein. Ich sag dazu, das ist so einfach, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Ja, aber komm, wir haben doch jetzt in dem anderen Artikel haben wir gehört, dass die Worte, die gewählt werden, sehr wichtig sind. Und wenn jetzt dauernd Artikel erscheinen mit sexuellen Übergriffen, also mit dem Begriff, dann führt das ja zu mehr sexuellen Übergriffen. Weil der Mensch ja. Ich muss mal sagen hier, die Kostüme hier fallen mir auch. Wo ist das? Ja, hier aus anderen News. Da hat sich ein Mann scheiden lassen von seiner Frau, nachdem er sich einen Sexroboter gekauft hat, weil er meinte, der Sexroboter, ja, der tut halt weniger nörgeln und ist im Bett besser, wie halt die ja, und Frau, er noch, die er hat. Und er hat auch noch angeführt, dass der nicht so viele sexual transmittable diseases, also Geschlechtskrankheiten, verbreitet wie die Frau. Genau, und er meinte halt, er wird sich weiterhin um seine vier Kinder kümmern, solange er Besuchsrecht hat, aber er will sich scheiden lassen. Also, er hatte jetzt erstmal genug. Also, soll die Frau doch froh sein, dann ist er endlich frei. Ja. Soll man sich doch nicht beschweren. Allerdings ist das eine nigerianische Nachrichtenseite und da oben steht viral, also ich sag mal, das ist wie mit den Krokodilen, ja, mit Vorsicht zu genießen. Ja, in Pakistan, in dem Land, in dem Kinderpornografie legal ist, möchte man den Valentinstag verbieten und deswegen, weil halt ja islamische Kultur und Tradition zerstört wird von diesem Park, der ja aus dem Westen importiert ist. Und junge Leute sagen, wir haben da keinen Bock drauf und alte Leute sagen, ja, ja, mach du mal ruhig deinen Valentinstag und dann siehst du, was kommt. Und ja, halt typisches pakistanisches Event, sage ich jetzt mal. So alles, was irgendwie ein bisschen abweicht von traditionellen Ideen des Islams, ist halt haram und man möchte halt seinen Traditionen treu bleiben und ja, Liebe verboten. Also ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie so ein Lautsprecherwagen durch deine Straße fährt. Nehmen Sie Abstand von allen Valentinstagsveranstaltungen. Keine Herzen aufhängen. Ja, komm, dann fährt der Lautsprecherwagen, fährt dann durch die Stadt und dann spielt er von den Prinzen Küssen verboten. Küssen verboten. Boah, ich finde, also du musst die Leute nicht quälen. Reicht schon, wenn du ihnen sagst, dass sie nicht rumknutschen sollen, aber quälen müssen wir nicht. Aber ich überlege gerade, war das nicht komplett a cappella auch? Also, oder waren da Instrumente dabei? Es würde ja dann gehen nach islamischem Recht. Ich glaube, die Prinzen haben a cappella, aber mit Schlagzeug. Das hatten sie, meine ich, immer dabei. Schlagzeug ist aber. Ja, das ist ja kein Musikinstrument, das ist ja ein Perkussionsinstrument für Grobmotoriker. Das, das geht, glaube ich. Das ist aber nicht fair. Ich wäre so gerne Millionär. Och. Dann wär doch Filmregisseur wie Dieter Wedel. Ja, geil. Oder auch kannst du auch die ganzen Ischen hier. Ach nee, kannst du nicht mehr. Nee, dann vergiss das. Ja, beim Plasberg waren die Woche wieder Menschen und haben sich zu MeToo und den Folgen und vor allem zu dem Herrn Wedel, aber eigentlich auch nicht, unterhalten. Das muss wohl relativ schnell vom Herrn Wedel wegmeandert sein, wie das immer so ist, hin zu Dingen, die eigentlich damit nichts zu tun haben. Ja, das ist ja auch, aber auch halt in den Sexismus-Sack gesteckt werden. Also mein Highlight bei der Sendung war halt, dass die Frau Barley erstmal noch zwei Frauen aus der Maske mit irgendwelchen Geschichten, die sie ihr angeblich im Vertrauen erzählt haben, dann noch richtig schön in die Bredouille gebracht hat. Und die danach am Tag drauf erstmal bei den Chefs antanzen durften, warum die denn solche Sachen erzählen würden. Ne? Chapeau, Frau Barley. Zwei Frauen sind jetzt wegen Ihnen ihren Job los. Echt? Die haben die entlassen deswegen? Naja, erstmal nicht direkt, aber also wahrscheinlich wird es dann beim nächsten Personalentwicklungsgespräch vielleicht nicht so gut sein. Ne? Also, da können die Mädels vielleicht im Familienministerium unterbringen. Die Wetten stehen ja gut dafür, dass die Frau Barley das wiederkriegt, wenn Na, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Du bist auf dem neuesten Stand. Du sollst doch Außenministerin werden. Weil Gabriel hat sich ja selbst quasi das Bein abgesehen. Die wird doch nicht Außenministerin. Doch, das kann doch nicht sein. Ging heute über den Ticker. Gabriel ist tot, Schulz ist tot und für den Außenministerposten stehen momentan zur Auswahl Heiko Maas oder Katharina Barley. Ach du Scheiße. Das heißt, einer von beiden behält sein. Das macht auch von Postillon zu lesen. Nee, das ist nicht vom Postillon. Liebe SPD-Mitglieder, ihr habt es in der Hand. Verhindert die Scheiße. Wollt ihr gut, ich meine, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Die Katharina Barley, die sollte ja eigentlich Familien, Senioren, Frauen und Jugend bekommen. Ja, das aber Ministerium wir kommen für bestimmt alles gleich noch zu. Machen wir erstmal Wedel. Ja, gab es noch was zu sagen zu der Folge? Das hat die eine Dame. Eine ehemalige, eine Strafrechtsexpertin da war, die versucht hat, das immer mal wieder so ein bisschen einzunorden und vor allem auch die Verjährungsfristen. Da gibt es noch einen ganz guten Artikel, der ist aus dem Artikel hier verlinkt, wenn ihr euch dafür interessiert, wo sie halt wirklich klein hingeht und sagt, es gibt ja eine Forderung, die angeblich noch nicht verjährt ist oder eine Anschuldigung gegen Wedel wegen Vergewaltigung. Aber die ist nur nicht verjährt, weil es da ein sehr kompliziertes Verjährungsrecht gibt bei Sexualstraftaten, das aber eigentlich wiederum nur für Härtefälle gedacht ist. Also für Menschen, die zum Beispiel irgendwie in einem Behindertenheim oder so missbraucht worden sind und das nie wirklich kundtun konnten und dann irgendwann das kundtun können oder so. Aber es ist nicht dafür, dass jemand sagt, oh, damals bin ich mit Wedel ins Bett gegangen, um die Rolle zu kriegen und heute tut es mir leid. Ja, aber die ist wohl sehr wenig zu Wort gekommen und wenn sie was Vernünftiges gesagt hat, ist sofort in eine andere Richtung diskutiert worden. Also, wie man das so kennt. Tja, noch zur Frau Barley, was ich lustig finde, immer wenn ich Barley höre, Barley heißt Gerste auf Englisch. Da muss ich immer an Bier denken. John Barleycorn must die. Das, die Schlagzeile hier, das war auch sehr, sehr merkwürdig. Da ist scheinbar die Frau nicht mehr aus der Badewanne rausgekommen. Und der Mann sollte ihr dann eine Decke und ein Tablet bringen. Und irgendwie ist die Frau dann krank geworden, hat nur noch geschlafen und ist dann in der Badewanne, in der sie festgesteckt ist, dann gestorben. Und der Mann wurde jetzt verurteilt und irgendwie liest sich der Artikel sehr merkwürdig. Also ich dachte da erstmal an unterlassene Hilfeleistung, wie an das, also ja, aber scheinbar wurde er jetzt verurteilt, also der Prozess läuft noch, aber dass halt er natürlich eine Strafe sich da eingehandelt hat, weil er keine Rettungskräfte gerufen hat. Ich finde es sehr skurril, also in der Wanne festgesteckt und dann hilft dir dein Partner nicht. Wie festgesteckt? War das so ein Fieder? Nee, die Frau ist die war stark übergewichtig. Also. Okay, verrückt. Aber eine richtig strange Schlagzeile. Also, ja, es gibt ja kaputte Menschen, ne? Ja, also. Ja, die Studie hier, die ist schon etwas älter und die sollte man theoretisch kennen. Also wenn man sich fragt, warum der Feminismus so viel Erfolg hat, wie er hat, dieses Papier kann euch eine Antwort darauf geben. Frauen sind eher dazu in der Lage, in Gruppen zu denken und nehmen eher sich als nicht unbedingt Individuum, sondern als halt Person einer Gruppe wahr. Und Frauen haben halt einen automatischen In-Group-Bias für andere Frauen. Und deswegen ist ein Feminismus auch so groß, wie er ist. Und ja, bei Männern ist halt in Richtung Männerrechte halt nicht so viel, weil es einfach für die Männer schwerer ist, sich zu organisieren und auf ihr eigenes Leiden hinzuweisen. Ja, Selbstmordrate zum Beispiel, die ziemlich hoch ist bei Männern, die auch erst seit etwa 100 Jahren so hoch ist, wie sie heute ist. Das ist eine relativ neue Entwicklung, die sich mit dem Feminismus auch verbreitet hat. Und das Papier hier sollte man halt mal gelesen haben. Und bitte nicht nur das Abstract, sondern sich das in den Quellen angucken. Und immer ganz wichtig, man kann es nicht oft genug sagen, auch als Mann, wenn es euch nicht gut geht, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Die Literaturkonferenz-Dingens, Messe, wie auch immer man das nennen will, Lit Cologne, hat eine kleine Schwester bekommen, die Clit Cologne. Oh Gott. Und wenn ihr euch jetzt fragt, aber Clit schreibt man noch mit C, dann ratet jetzt alle mal, wofür das Q steht. Für das Quark im Kopf. Für questionable? Nee, für queer. Und das Lit steht für Lesbian, Intersexual, Transgender. Ihr seid alle wahnsinnig. Mir wurde gerade. Ihr seid alle vollkommen wahnsinnig. Ja, was ist das? Oh, die kennen wir doch. Ich wollte mal kurz anfügen zu gerade eben. Mir wurde gerade gesagt, ich bin abgekattet worden, weil ich es einfach wichtig finde. Wo wir gerade noch bei dem Thema Selbstmordrate bei Männern waren. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Ist durchgekommen. Ist durchgekommen, okay, ich sage es trotzdem vorsichtshalber doch nochmal, falls es bei irgendwem nicht durchgekommen ist. Sucht euch Hilfe, es ist keine Schande, auch nicht als Mann. Nee, absolut nicht. Also gerade, ich bin selber depressiv und habe da meine Erfahrungen gemacht. Das nutzt überhaupt nichts, das mit sich selber ausmachen zu wollen. Ja, also, ja, geh mal auf das Über, genau, zum Beispiel. Ja, das erste feministische Literaturfestival ist das nämlich in Köln. Und manchmal ärgere ich mich ja wirklich, dass ich hier irgendwo im JWD wohne und nicht in so coolen Städten wie Köln, wo ich auf so ein feministisches Literaturfestival gehen könnte. Also, es ist halt wieder so das Übliche. Es sind so gezwungene Zusammenhänge. Da ist jetzt so eine Autorin zum Beispiel, von der habe ich irgendwann schon mal einen Artikel nicht in die Dings getan, weil ich halt keinen Bock hatte, irgendwie jemand ein einfaches Ziel durch den Kakao zu ziehen. Weil sie halt auch, sie hat einen Roman geschrieben über irgendeine fiktive Insel, auf der irgendwie Sklaven untergekommen sind und dort halt ein Utopia errichtet haben. Und das ist das ist ihre Herzensheimat, weil sie ja halb schwarz, halb deutsch und so. Das ist so ein Wakanda auf dem Meer, also so, wo sich jedem, der ein bisschen was gelesen hat, alles zusammenzieht, weil er die Klischees schon nur aus den paar Seiten Probekapitel. Och, grauenhaft, ja. Wer geht denn da hin, wenn er nicht muss? Ich verstehe das nicht. Ja, also wenn ich das hier jedenfalls so lese, Männer gewinnen heute im Schnitt 5-mal häufiger hochdotierte Literaturpreise als Frauen. Auch die Jurys bestehen kumuliert nur aus 23% aus Juniorinnen. Muss ich schon mal ein bisschen vorgreifen, weil in unserem super tollen Koalitionsvertrag steht das nämlich drin, dass man in der Kunst jetzt Geschlechtergerechtigkeit braucht und dass man da auch vor allen Dingen natürlich die ganzen Töpfe, die es da gibt, dass man da unbedingt genug Frauen drin haben muss, weil das kann ja nicht sein, dass man das irgendwie verteilt nach Sachen, die irgendwie nach Talent oder so, das ist ja nicht geschlechtergerecht. Und das ist sowas, was sich unsere neue Regierung sagt, da müssen wir es so planen. Das ist halt der gläserne Aufzug. Also das tut mir leid. Entweder arbeitest du und erreichst was oder du musst halt jammern und behaupten, dass die Welt ungerecht ist. Und dann sagen, ich bin ein Opfer, bitte gib mir irgendwas for free, weil es ist so viel schwerer, was zu erreichen, wie einfach nur zu jammern, sich hinzustellen und zu behaupten, ach, die ganze Welt ist gegen mich und die patriarchalische Verschwörung, die macht mir mein Leben schwer. Nein, es sind nicht meine eigenen Fehler, meine eigene Faulheit, mein eigener Mangel an Disziplin. Nein, nein, nein, nein, nein. Es ist das böse Patriarchat, es ist die Intersektionalität. Aber was für ein einfaches Weltbild. Das ist jetzt auch nur natürlich nur so ein anekdotisches Ding, ne? Ich werde das nächste Woche nochmal nachprüfen. Aber ich bin tatsächlich bei uns mindestens einmal die Woche im Buchladen, weil der hier auch direkt bei mir um die Ecke ist und guckt da halt immer mal so durch. Das ist ganz gut, weil er hat einen Vorder- und einen Hinterausgang und damit kann ich mir dann auch so ein bisschen Weg sparen und nebenbei noch mal ein bisschen Bücher gucken. Und ich habe immer das Gefühl, also Frauen oder Autorinnen finde ich eigentlich immer nur bei historischen Romanen, wo es dann aber auch immer nur um irgendwelche Liebesgeschichten im historischen Kontext geht. Und diese billige Fantasy-Pornografie. Ja. Ne, irgendwelche Vampir- und Werwolf-Buch. Ja, komm, also Frauen haben auch einen großen Anteil, würde ich sagen, aber Kriminalliteratur. Also wenn ich da vor dem Thriller- und Krimi-Regal stehe, lese ich kaum Frauennamen. Gibt es die einfach nicht oder werden die da nur nicht hingestellt? Thea Dorn wahrscheinlich, musst du suchen. Ja, das ist ja, aber so Sachen wie Donna Leon, die richtig Geld machen, also es gibt die schon. Aber es ist mir halt nur aufgefallen. Ich sage ja nicht, dass es das nicht gibt, aber mir springt es halt ins Auge, dass ich weibliche Namen in der Autorenschaft halt meistens in den beiden Bereichen finde. Irgendwelche Liebesgeschichten im historischen Kontext oder halt dieses Fantasy-Gebumse. Ja, da gibt es von Cold Hain gibt's ein gutes Video, ist ein englischsprachiger MGTOW-YouTuber und er hat sich mal den Medienkonsum von Frauen angeschaut und man kann das relativ einfach erklären. Frauen interessieren sich halt für viele andere Themen, einfach nicht so arg wie für Selbsthilfe, dann Spiritualität, Liebesromane und halt, ja. Ich habe da Fantasy. Das sind die Hauptdinger von Frauen. Und bei Männern ist es halt erstmal so Zeitgeschehen, Wirtschaft, Politik. War es, glaube ich, Krimi noch. Also. Mir ist da was aufgefallen. In diesen Beschreibungen da, die Beschreibung von Susan Bagdach, da ist halt Lesung am Dienstag, 6.3. Lesung für Menschen ab 5 Jahren. Ja, vielleicht schreibt die Kinderbücher, keine Ahnung. Ja, aber postkolonialistische Kinderbücher, würde ich sagen. Wenn du dein vierjähriges Kind auf eine Lesung mitbringen möchtest und kannst nicht, ja. Gott, stell dir vor, und dann ist die Grobi-Fahrrad da und dein Kind ist fürs Leben irgendwie, hat Angst vor dicken Frauen. Aber sichert euch auf jeden Fall, wenn ihr nicht auf die Vorträge könnt, sichert euch ein Ticket für die Party, weil da legt nämlich Cosmic Quandy auf und das ist nämlich niemals anderes als eure Hengami Yagobi-Fahrer. Oh nein. DJ, ne? Cosmic Candy. Tut mir so leid, weil das klingt ein bisschen wie Cosmic Cortex und das ist eigentlich ein ziemlich geiler Podcast. Davon distanziere ich mich. Ja, ich distanziere mich von der Skeptikerbewegung. Ich distanziere mich von jeglicher Bewegung, deswegen liege ich jeden Tag nur im Bett und mache nichts. Ja, bald liegst du in der Wanne und keiner ruft die Polizei. Sie spricht und spielt queer-feministisch und postmigrantisch. Ja? Oh mein Gott. Oh nein. Oh Gott, nein, nicht der wieder. Ja, was war mit Herrn Trudeau? Er hat eine Frau übel gemansplained. Ach, der Herr erklärt, okay. Der fällt erklärt immer wieder auf durch sein tolles Charisma, durch seinen sportlich-athletisch gestählten Körper und durch seine sehr seltsamen Sprüche. Jetzt hat er im Endeffekt, er hat Fragen entgegengenommen, wie man hier gerade im Hintergrund sieht. Oh nein, das hat er nicht gemacht. Die Dame hat im Endeffekt ihm eine sehr weichgespülte Frage gestellt. Wie können wir alles besser machen für die Menschheit? Und hat halt das Wort Mankind benutzt. Und dann hat der Trudeau die mitten im Satz unterbrochen und gesagt, ja, Mankind. Mankind, das Wort benutzen wir nicht so gerne. Wir würden gerne Peoplekind sagen. Und also Peoplekind ist ein total komisches Wort. Also bevor der das gesagt hat, habe ich das noch nie gehört. Es gibt noch das Wort Humankind. Das hätte er ja vielleicht nehmen können. Vielleicht kennt er das Wort nicht. Da ist doch wohl auch Man drin, du verdammter ja. Preismaul, du. Ich glaube, du musst mal einiges lernen, Small. Ja, okay, das ist vielleicht... ja, aber gut. Das ist eine Microaggression dann. Eine Micro-Semantic Aggression. Several so ja, okay. People in the audience cheered Trudeau. They were accused of hate crimes later. Ja und das Lustige an diesem Video ist, das ist quasi die Gegen-Bewegung. Das sind im Endeffekt die Leute, die dem Justin Trudeau vorwerfen, dass er ja als weißer, heteronormativer Mann eine Frau gemansplained hat. Ja. Und ich würde auch sagen, ich fordere sie einfach kollektiv auf, sich zu ficken. In guter alter amerikanischer Art. Alle beteiligt. Ja, isn't it mansplaining? Here, mansplaining, stop mansplaining. Ja, it's peoplesplaining. Ja, ich konnte selber gar nicht mal sagen, ob dieses Video jetzt überhaupt ernst gemeint war oder ironisch. Also, Und er hat sich entschuldigt. Ach du Scheiße. Ja, das ist halt, ja natürlich das hat er sich. Selbstverständlich hat er sich entschuldigt. Ich meine, I made a dumb joke a few days ago. Oh mein Gott. Ach Gott, du bist so eine Puste. Aber das Video, das ist in den Shownotes verlinkt. Das könnt ihr euch auch nochmal angucken. Das finde ich also vor allen Dingen hier. It's a little reminder to me. Moment mal. It's a little reminder to me. Halt. Moment. It's a little reminder to me that I shouldn't be making jokes, even when I think they're funny. Ja. Ja, aber das ist ja das Problem, wenn du halt dich verbündest mit Leuten, die nie den Hals voll kriegen und denen du nie genügen kannst. Egal wie sehr du dich anstrengst, egal was du machst. Ne, es ist nie genug. Und das ist halt, das sind die Geister, die er gerufen hat. Und mit denen muss ja, man muss sich halt diskutieren. Man muss sich halt jede Woche eine größere Schere in den Kopf stecken. Ja. Er ist inzwischen schon bei so einem Schneidermodell angekommen, mit dem man so große Ballen schneidet. Ja. Ich glaube auch, ja. Aber das ist echt, das ist mega. Er bleibt immer, wenn er durch die Tür gehen will, bleibt er mit der Schere oben am Türbalken hängen. Ja, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass der Trudeau halt eben früher, als sein Vater noch am Leben war und er noch keine Politikerkarriere hatte, da hat er allen möglichen Blödsinn gemacht. Also der war richtig bekannt dafür, dass er halt irgendwie in irgendwelchen Warte, sein Vater? Sein Vater meinst du Fidel Castro? Nein. Nee, nicht sein richtiger Vater, sein papiermäßiger Vater, ja. Ja. Auch Premier von Kanada war. Genau. Und Fidel Castro war Premier von Kanada? Nein, der andere. War nicht Saddam Hussein, der Kanada? Patrick Trudeau, Frederick Trudeau, irgend sowas. Ja, genau. Pierre Trudeau hieß der. Oder Pierre, ja, irgend sowas. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, wer sich diese Theorie anschauen will, der kann sich ja mal mit der Historie der Mutter von dem Herrn Trudeau auseinandersetzen. Also der Trudeau, ich weiß nicht, der überbietet sich selber in seiner Kackery. Und gibt es da jetzt mittlerweile eigentlich mal ein deutsches Wort für? Weicheiseinigkeit? Keine Ahnung. Er versucht halt auf Teufel komm raus, everybody's darling zu sein. Und ich habe halt auch schon mal ein Gespräch geführt mit, sehr durchschnittlichen Kanadiern, also jetzt nicht irgendwie großartig politisch oder so. Und habe da auch mal so ein bisschen nachgeforscht, wie das denn so mit dem Trudeau ist. Und die meinen halt auch so, naja, der Trudeau, das ist halt so ein Posterboy, ne? Und der wird halt auch dementsprechend gewählt, weil er ein Posterboy ist. Und so wirklich für großartig politisches Geschick, dass der halt irgendwie geil was auf die Kette kriegt, gute Reformen macht, gute Programme schreibt oder so, dafür hat den halt keiner auf dem Zettel, ne? Sondern nur dafür, dass er ein cuter Boy ist und sich halt hinstellt und gefällige Sachen sagt. Ja, es gab ja schon so ein paar Dinge, die er durchsetzen wollte, aber dahinter ja doch nicht. Zum Beispiel das Wahlrecht reformieren in Kanada. Die haben ja nämlich da auch dieses Wahlrecht wie in England, also dass quasi die ganzen Stimmen alle an den Kandidaten gehen, der halt die meisten Stimmen hat und nicht irgendwie verteilt werden in den jeweiligen Bezirken. Und ja, im Endeffekt ist es halt natürlich jetzt ein Wahlrecht, wovon er jetzt profitiert hat und plötzlich hat er keinen Bock mehr drauf gehabt, das zu ändern. Vor allem der Typ gilt ja als Liberaler, ne? Das muss man sich auf der Zunge zergehen. Ja, die Partei, für die er, das ist ja die liberale Partei von Kanada, die heißt halt so. Ja, komm, Nordkorea heißt doch auch Demokratische Republik irgendwas, tralala. Also, da ist mit den Worten nicht so weit her. Hier der Trudeau-Effekt, die kanadische Wirtschaft ist halt durch die sozialistischen Ideen, die Trudeau halt vorbringt, am Stottern und während es überall so ein bisschen Kursfeuerwerk und Optimismus in der Luft liegt, was zum Teil auch ein bisschen heiße Luft ist, ist halt in Kanada halt nichts mit Wachstum, weil halt linke Politik nicht unbedingt der Wirtschaft gut tut. Also er hat jetzt auch die Steuern erhöht und sie nennen es anders, es sind mehr Abgaben für Rentenversicherung, aber an sich tut er halt mehr aus den Leuten rauspressen und kommt auch mit so Ideen an, wie dass man feministische Schneeräumungsarbeiten durchführen sollte, also dass man nicht die Straßen frei macht zuerst, die irgendwie zu Firmen führen, sondern natürlich zu Kindergärten und Schulen und hat er sich das von den Kollegen geguckt? Das hat da ja so toll funktioniert. Genau, also Copy-Paste schwedische Politik, die bereits gescheitert ist. Kanada macht bitte weiter so. Dann kann man mit Indizienwetten gegen die kanadische Volkswirtschaft ein ordentliches Geld verdienen. Ja, das fand ich ganz lustig, weil als dann letzte Woche dieses Ding mit den Grid Curls irgendwie aufgekommen ist, habe ich direkt gesagt, okay, was wird die Alternative sein? Die Alternative sein, man nimmt Kinder aus der Umgebung der Rennstrecke, weil die kosten nichts. Da kann man irgendwie, kann man ein schönes Preisausschreiben noch machen und sich noch in Schulen und so schön irgendwie nett machen. Und dann kommen da 30 Kinder aus verschiedenen Städten der Umgebung und tragen da, die fahren die Kosten nämlich nichts. Ja, das Gute an dieser Grid-Girl-Geschichte ist halt, also ich finde es auch total schlimm, wenn Frauen sexy und selbstbestimmt sein wollen und einfach Freude daran haben, sich zu präsentieren. Das muss man auf jeden Fall, da muss man die Frauen auch vor sich selber schützen und das einfach verbieten. Weil was fällt denn auch ein, frei mit ihrem Körper tun zu wollen, was sie möchten? Was fällt denn ein, Freude oder auch, was weiß ich, für Gefühle dabei zu empfinden, wenn sie sich halt einfach zeigen, weil sie sich halt auch, weil sie mit sich selbst im Reinen sind und weil sie sich schön finden? Ja, das sind auch gute News. Also, Antifa möchte nicht, dass LGBT-Menschen eine Parade haben, weil Schwule beleidigend gegenüber Muslimen sind. Wir waren gerade bei Schweden, jetzt sind wir wieder in Schweden. Das ist in Stockholm passiert und im Endeffekt, die Überschrift ist selbsterklärend. Jetzt wenden sie sich langsam gegen sich selber, weil sie einfach keine anderen Feinde mehr finden. Sie haben alle vertrieben oder vielleicht gab es die gar nicht, ihre Feindbilder. Aber auf jeden Fall brauchen die ja irgendjemanden, an den sie sich abreagieren müssen. Ja, ich denke mal, die werden mal wieder gemerkt haben, dass viele von diesen, also dass die Mehrheit von diesen LGBT-Leuten halt weiße Männer sind. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt, das Ding. So einem Ali Utlu kann man ja auch vorwerfen, dass er ein Mann ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wer hat Anetta Kahane nach Schweden ausreisen lassen? Ja, das ist aber ein Foto von Jahren. Nee, das Video, das ist schon relativ alt, wo das Bild, ich glaube, das ist jetzt definitiv nicht von da. Also das war aber eine ähnliche Situation. Ich kann mich daran erinnern, dass die Frau auf dem Bild halt auch irgendwie mal bei einer Demo interviewt wurde und die dann auch gesagt hat, ja, mit Schwulen provoziert man Moslems und das ist nicht in Ordnung, aber das ist definitiv nicht von da, weil das kenne ich schon, das ist alt. Ja, tatsächlich, die Quelle ist nicht die seriöseste, die habe ich eingereicht, also diese konkrete hier. Und ich fand, das Foto einfach hatte einen gewissen Symbolwert. Ich würde ganz gerne noch was zu den Grid Girls sagen. Und zwar sehe ich die ganze Sache mit den Kindern sogar noch mal eine Dimension kritischer. Weil, also ich meine, keine Ahnung. Ich habe einfach, das hat einfach, ich sag jetzt mal, ein Geschmäckle, wenn man halt sexy Frauen aus dieser Position rausnimmt, wo sie halt so angebetet werden und dann die durch Kinder ersetzt. Ja, also ich finde, das hat schon eine ganz andere Dimension als beispielsweise diese McDonalds-Fußball-Escorte oder so. Also das wollte ich nur machen. Naja, aber da muss das, ich weiß nicht, da musst du dann auch schon wieder echt Also ich persönlich, ich finde das anrüchig. Auch aus meinem persönlichen Empfinden. Also ich hätte es halt mit dem Fußball verglichen, wie du das auch getan hast und deswegen sehe ich das. Also in der Sache sehe ich das nicht kritisch. Also haben diese Fußballkids denn irgendwelche Sexobjekte ersetzt? Vielleicht habe ich da eine Bildungslücke. Ich sehe da keine direkte Nachfolge in dem Sinne. Also es ist ein anderer Zweck. Es wird was ganz anderes ausgesagt, wenn du da Kinder hinstellst, als wenn du da. Also das sehe ich schon nicht als das große Problem jetzt. Also ich sehe das sehr, sehr, sehr kritisch. Das darfst du ja auch. Das ist ja im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung abgedeckt. Also ich finde da Rennsport problematisch, weil das einen positiven Aspekt von CO2-Verbrauch in die Luft stellt. Und man tut es glorifizieren, dass man mit einem Auto fährt, was die Natur ruiniert. Und ich finde, dass Ökomarxismus uns freimachen wird. Also. Genau. Alle Zuschauer sind ja hunderte von Millionen, müssen die Luft anhalten, während sie zugucken, um das wieder auszugleichen. Finde ich gut. Ja, wir sprechen dann mal über die Belastung, die das wöchentliche Pilgern zwischen Fußballspielen beiträgt. Und dann rechnen wir das mal gegen den einen Grand Prix, den Deutschland vielleicht im Jahr hat. Wenn wir Glück haben, wenn nicht gerade wieder die Strecken alle pleite sind. Dann gucken wir mal, wie die Belastung so ist. Okay. So. Ithaca High School will Notre Dame nicht mehr spielen. Ithaca High School, die wollten ein Theaterstück aufführen, der Glöckner von Notre Dame. Ich denke mal, das sollte allgemein bekannt sein. Die Glocken, die Glocken. Ja, und um die Story einfach mal abzukürzen, die Hauptrolle hat eine weiße Person bekommen. Und das war problematisch. Da hat sich eine andere Person drüber beschwert, weil die Person, die gecastet wurde, eine weiße Person war. Und das war der Schule dann so ein heißes Eisen, dass die, ja, dass sie im Endeffekt gesagt haben, okay, dann sagen wir das Stück ab und machen was anderes. Also sie haben sich darum gestritten, den verkrüppelten Außenseiter und Paria, den Glöckner zu spielen oder was, Quasimodo. Ja, wahrscheinlich ging es um Esmeralda, weil die ja Zigeunerin ist. Oder? In der Tat, ja, in der Tat. Das ging um Esmeralda, gut. Aber das ist ja, ich finde das ja schön, dass man jetzt. Also zwei Frauen, die sich drum gebissen haben, wer die Hauptrolle kriegt. Ganz was Neues in der Theaterlandschaft. Stop the press. Ich finde es halt einfach schön, dass man mit diesem ideologischen Scheiß mittlerweile Kinder terrorisiert. Ja, und also ohne Scheiß, da geht mir gerade richtig die Hutschnur ab. Dass du echt ein Kind irgendwie das kaputt machst, an einem scheiß Schultheaterstück so eine Rolle zu spielen. Ja, because reasons, und wir müssen jetzt hier irgendwelche Identitätspolitik durchdrücken, ey. Das ist schon echt ein starkes Stück, mein lieber Scholli. Das Archiv hat die Seite ziemlich durcheinander gebracht. Wenn man drunter scrollt, kommt dann noch der Text und vielleicht auch noch ein paar Bilder. Aber ja, ich meine, die Story, ich finde das einfach schade. Ich meine, das sind Kinder, das ist in der Schule. Das wird einfach alles zu ernst genommen. Ja, jetzt. Naja. Was bringst du einem Kind damit bei, wenn du sagst, du darfst eine Rolle nicht spielen, weil du die passende Ethnie nicht hast? Ah, das ist halt progressive. Ja, ich glaube aber auch überhaupt, dass da in Ithaca, wo auch immer das sein mag in Amerika, wahrscheinlich wenige Franzosen aus dem 17. Jahrhundert wohnen. Ja. Oder? Guck mal, wie alt mag die sein? Gibt es da ein Bild? Weiß man, was für eine Klasse? Keine Ahnung, 13, 14, 15? Lass sie noch mal 2 Jahre älter werden, bis der erste Alt-Right-Dulli bei der vor der Tür steht und sagt so, du hast es doch im eigenen Leib erfahren, wir Weißen werden unterdrückt, bla bla, guck mal hier, mach mal mit bei uns. Also, und schon ist sie die nächste Lawrence Southern. Ja, also unglaublich, Alter. Kinder mit so einem Scheiß zu belästigen, die ein fucking Theaterstück aufhören. Dafür werden ja in anderen Schulen To Kill a Mockingbird oder Huckleberry Finn aus den Universitäten, aus den Bibliotheken entfernt, damit die Kinder nicht mehr mit so Schimpfwörtern belästigt werden. Ne? Da musst du dich auch dran freuen. Also die Bilder sind unten, wenn ihr gucken wollt, wie die aussehen. Da sind Bilder von denen, teilweise von den Schülern, nur halt aus anderen Stücken, die aufgeführt haben. Scroll doch mal ein Stück. Was sagst du alterstechnisch? Kann man das sehen? Ja, oder das Archiv hat die Fotos auch an. Ne? Das dauert immer eine Sekunde, die zu laden. Nee, das Archiv hat es gefressen. Es dauert nicht eine Sekunde, die zu laden, weil das ist ja schon ja, seit... dann vergessen wir es halt. Ich meine... Oh, 15. Jahrhundert, nicht 16. Jahrhundert. Ui, da hätte ich mich ja fast in die Nesseln gesetzt. Ja, hast recht, das Archiv war es. Ja, genau da. Ja, ja, lass die, wie alt sind die? 14, 15? Ja, das meinte ich halt auch. Das sind halt wirklich Kinder, dass man das so ernst nimmt. Und ja gut, man kann jetzt auch sagen, das ist in Amerika und was hat das mit hier zu tun, aber ich weiß ja nicht, wie das hier ist. Das würde hier ja nicht weiß sein. Alles, was in Amerika passiert, hast du spätestens in 3 Jahren auch hier. Hatten wir doch heute schon, kritische Weißseinsforschung. Ja. AI labels images of man cooking as woman. Toll. Irgendwer hat... AI geschrieben, die es nicht hinbekommt. Und das ist das Zeichen von Sexismus. Ja, war das nicht AI auch irgendwann, das gab es doch immer den Artikel mit irgendeinem so Typen, der meinte, wir dürfen momentan gar keine AI-Produkte machen, weil alles, was man der beibringen könnte, wäre ja sexistisch und dann wird die auch sexistisch. Ja. Das hatten wir mal vor ein paar, ach, sicher vor einem Jahr oder so. Oh Mann, der gesagt hat, wir dürfen sowas gar nicht machen, weil unser Material, was wir der KI zur Verfügung stellen können, noch zu sexistisch ist. Aber stell dir mal vor, da wird so eine KI programmiert und die macht sich dann selbstständig und dann gibt es auf einmal das Patriarchat und das ist dann in Form einer riesigen AI, die sich selbstständig macht und dann die Welt unter ihre Fuchtel nimmt. Und das ist genau der Punkt, den ich machen wollte, wo ich den hier eingereicht habe, den Artikel. Genau das ist der Punkt. Oh Mann, ich schreibe einen feministischen Dystopieroman, wo dann die Patriarchy AI die Welt übernimmt. Das wird ein Knaller. Und jeder Mann kriegt jeden Tag einen Bitcoin überwiesen. Diese kritische Theorie, die ihr gerade beschrieben habt, sehe ich auch sehr kritisch. Aber tatsächlich scheinen die Forschungsergebnisse, die jetzt auch, sage ich mal, mehr aus der technischen Ecke kommen und weniger aus der gesellschaftswissenschaftlichen Ecke, die scheinen tatsächlich in diese Richtung hinzudeuten, dass die AIs, da die halt aus dem lernen, wie es zurzeit ist, und also die nehmen dieses Bias wirklich tatsächlich mit und das könnte wirklich tatsächlich ein Problem werden, und zwar nicht nur für Frauen, sondern halt auch für Männer, natürlich, weil ich meine, alle Stereotype passen, ich meine, Frauen werden durch Stereotype unterdrückt, aber wenn man beispielsweise eine AI hat, die auf der Ebene beispielsweise der Stadt alles sortiert, was Energie, Wasser, Zufuhr und so weiter betrifft, wenn die einen so behandelt wie den Standardmann, wird man ja trotzdem nicht normal behandelt. Ja, also ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Ich habe das Stereotyp durchgelesen, extrem faszinierend, nicht mal extrem technisch, also man kann da wirklich durchsteigen. Das verlinke ich auch mal in den Shownotes, das ist das Paper, wo es ganz konkret hier rumgeht. Aber Stereotype sind doch per se nichts Schlechtes. Also ja, die sind generell nicht schlecht, aber wenn also du eigentlich Stereotyp leben musst, eigentlich ist doch die weil eine technische Sache dir vorgeschrieben wird, du darfst nur so und so viel Wasser benutzen beispielsweise, weil du brauchst nicht mehr, weil der Durchschnitt braucht nicht mehr, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Also ja, aber wir sind ja noch davon entfernt, die AI an Wasserhahn anzuschließen. Aber ich meine nur generell. Wir sind davon entfernt, aber ich meine, die Systeme werden jetzt gebaut, die irgendwann genutzt werden. Aber ich meine nur generell, Stereotype bedeutet einfach nur, dass du in der Lage bist, in Kategorien zu denken. Natürlich musst du die Person, die vor dir ist, nicht anhand von Stereotypen bewerten. Das Problem ist aber, dass also intelligente Menschen denken einfacher in Stereotypen, weil sie einfacher kategorisieren können und dann mehr Informationen aus der Realität ableiten können, wo sie sind, wer vor ihnen steht und in welchem Stadtteil sie sind. Also generell einfach nur zu sagen, Stereotype sind falsch, ist halt nein, es sind Kategorisierungen. Also es ist eigentlich das soziale Miteinander natürlich, da stimme ich dir sehr zu, aber wenn wir jetzt mal auf die Ebene von einer künstlichen Intelligenz gehen, die dann auch irgendwelche Eingriffe in die reale Welt wirklich machen kann, auf Mikroebene, da sieht es halt wirklich ganz anders aus. Ja, also wie gesagt, ich halte es eher für nur um den technischen Aspekt also. von der künstlichen Intelligenz, die halt denkt, die dir im Endeffekt dann unterstellt, du würdest irgendwas haben wollen, was du dann nicht haben willst. So, drücke ich mal ganz platt aus. Das okay. ist das Problem, was ich habe. Und das Problem zeichnet sich halt hier ab, weil das ist halt eine Sache, die kriegen die kommt halt immer wieder. Und dieses Beispiel mit dem Kochen, das ist nur eins von sehr, sehr vielen Beispielen, die halt zeigt, dass diese neuronalen Netzwerke, die halt zur künstlichen Intelligenz irgendwann werden sollen, halt einen Bias haben, tatsächlich. Ja, okay. Ja, was hiermit? Ja, das ist die neueste wissenschaftliche Erkenntnis, dass im Endeffekt wir alle früher mal schwarz waren. Ja, es gibt ja dieses Meme, We Was Kangs. Ja, gut, das stimmt nicht so ganz. Aber was stimmt, ist, dass wir wohl vor 7.000, 8.000, 9.000 Jahren alle ungefähr so aussehen wie der modellierte Kollege da auf dem Tisch. Heißt, wir hatten nicht die helle Hautfarbe, die wir jetzt hatten, sondern wir hatten halt diese dunkle Hautfarbe. Und die Erklärung dafür ist, dass wir unsere Ernährung umgestellt haben und weniger Vitamin D in unserer Ernährung hatten in Nordeuropa und deswegen Vitamin D durch die Haut aufnehmen mussten. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei diesem ganzen Thema ist es genauso wie wo kommt der erste Mensch her? Da gibt es ja aber auch alle anderthalb Jahre eine neue Theorie. Also irgendwie ja. so richtig durchschauen tut man da auch nicht. Ja, also ich dachte auch gerade, also wenn... Alles ist doch vollkommen egal, alles... Also, weißt du, wenn innerhalb von... Merkmale, what the fuck? Wenn innerhalb von 7000 Jahren die Merkmale in Sachen Haut sich verändern können, warum solltest du dann nicht noch mehr evolutionsbiologische Veränderungen im Menschen haben, wie nur die Haut? Also, ich weiß nicht. Also, eigentlich habe ich mal gelernt, dass in Sachen Evolution 10.000 Jahre zu kurz ist. Also, ich möchte kurz die Wikipedia zitieren. Im Februar 2018 wurde eine DNA-Analyse aus enthaltenem Knochenmaterial des Fundes bekannt, der zufolge der Mann eine dunkelbraune Hautfarbe, blaue Augen sowie dunkel gelockte Haare hatte und laktoseintolerant war. Hallo Hengame. Bereits 1997 hatte der britische Humangenetiker Brian Sykes berichtet, er habe mitochondriale DNA aus einem Zahn gewonnen und nachgewiesen, der Mann habe der Haplogruppe U5a angehört. Diese Analyse wurde allerdings nie einer wissenschaftlichen Publikation vorgestellt und gilt, da die DNA-Probe möglicherweise durch moderne DNA kontaminiert worden war, als umstritten. Ja. Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Warten wir mal ab, was dazu noch rauskommt. Aber erstmal würde ich es auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Tja, also ich fand es wirklich nur lustig wegen diesem Weebos Kangs-Meme und wie gesagt, ich persönlich. Ja, aber das ich meine, das ist halt alles so egal. Deswegen bestreite ich darüber, dass sich Leute über sowas aufregen. Es bestreitet doch niemand, dass natürlich sich die Menschen irgendwo aus einer Urpopulation entwickelt haben müssen. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie egal mir das ist, ob meine Vorfahren schwarz-weiß, Schweinchen-rosa-blau gestreift waren. Das ist mir vollkommen ja, kennt ihr die schon, die sind so sauer, dass sie so Schuhe auf den Monitor schmeißen. Ich finde das lustig. Hm? Das wäre eigentlich was für den Anfang des Streams gewesen. Aber das, gut, das ist im Endeffekt während der State of the Union gewesen und das ist eine Gruppe von Leuten gewesen in San Diego. Ja, die mögen den Trump nicht so gern und die haben während der Rede die ganze Zeit ihre Schuhe auf den Bildschirm geworfen. Also ich habe zwei Sachen gehört. Das stimmt, was ich lustig finde. Ja, und die ganze Aktion hieß, das war wohl eine spanische Aktion von den Hispanics. Chuchacles, Noche del Chuchacles, das habe ich jetzt bestimmt total falsch ausgesprochen, aber die Nacht der Flipflops soll das heißen. Ja. Also ich habe halt nur zwei Sachen gehört. Erstens, diese Rede soll wohl für Trump-Verhältnisse wirklich gut gewesen sein. Und zweitens, dass wohl das erste Mal seit langer Zeit die Beliebtheitswerte von Donald Trump wieder kräftig ansteigen momentan. Also zur Rede hatte ich letzte Woche ein, zwei Worte gesagt und ich gebe auch nochmal die Empfehlung. Jeder, der sich für Amerika interessiert, sollte sie sich anhören, weil die hat Entertainment-Wert, die hat Informationswert und es ist halt wirklich so eine traditionelle State of the Union mit Patriotismus und Pathos. Das muss man jetzt nicht mögen, aber das gehört halt zu Amerika dazu. Und ich habe den ganzen Applaus weggeschnitten, was einem mehr als eine halbe Stunde der Redezeit spart, wird nochmal in den Shownotes verlinkt. Ja, und vor allem muss nicht jedem gefallen, aber ist ein Spektakel auf jeden Fall. Aber auch diese Steuerreform, die er da gemacht hat, wo es ja dann in den deutschen Medien hieß, oh, das ist nur für die Reichen und für die Großkonzerne und hier und da und hast du nicht gesehen, die soll wohl tatsächlich auch ziemlich gut in der Mittelschicht eingeschlagen haben. Also da gibt es wohl etliche, ich sage mal normale Arbeitnehmer, die jetzt wesentlich mehr Knatze im Portemonnaie haben. Wenn ich dazu was sagen soll, viele Unternehmen haben als PR-Aktion angekündigt, okay, wir zahlen unseren Hunderttausenden von Mitarbeitern oder Zehntausenden von Mitarbeitern jedem 1.000 bis 3.000 US-Dollar einfach so aufs normale Gehalt als Bonus, einfach nur, weil wir den Steuervorteil haben. Gut, da ist natürlich im Backchannel, sind da irgendwelche Deals geflossen und die werden das Geld irgendwo anders von der Regierung wiederbekommen, in Steuerersparnissen oder so. Aber die ganz normalen Arbeiter haben 1.000 bis 3.000 Dollar bekommen, wenn die bei einem großen Konzern angestellt waren, was natürlich ein PR-Effekt ist. Und im März kommt halt die erste Steuerrückerstattung und da werden die Leute auch nochmal 1.000 bis 2.000 Dollar rausbekommen pro Person beim normalen Angestelltengehalt, was nochmal ein guter PR-Faktor ist. Natürlich wird das Geld auf staatlicher Ebene auf einer anderen Seite wieder zurückgeholt werden, aber ja. Naja, das zur gleichen Zeit hat Amerika ja nichts groß an den Ausgaben geändert. Deswegen kannst du davon ausgehen, dass das Defizit da wieder steigen wird. Natürlich. Auch jetzt gerade waren zwei Sachen wieder im Gespräch. Der Shutdown Nummer 2, der ja sowieso nie ernst genommen wurde. Und das zweite ist der Sequester von den Ausgaben, von den Militärausgaben. Und da geht es im Endeffekt nicht darum, dass weniger Geld fürs Militär ausgegeben werden soll, sondern es geht immer nur darum, okay, wie viele Milliarden mehr zahlen wir jetzt pro Jahr für unser Militär? Und wenn da gesagt wird, okay, die Militärausgaben werden gekürzt, es geht immer nur darum, dass die Mehrausgaben gekürzt werden. Nur so, falls Leute sich dafür interessieren, das ist ein interessanter Aspekt, der immer beachtet werden sollte. Ja. Das war vom Mars hier. Mars? Das ist eine, sorry. Das ist eine Geschichte, da gibt es wohl eine 16-jährige Inderin, die hat einen ganz tollen Preistracker für Kryptowährungen geschrieben und wird da gefeiert und ja, wird da gefeiert als Genie, als Wunderkind und Women in Tech natürlich und man kann alles schaffen, wenn man es nur will. Und das ist halt hier ein Artikel von jemandem, der das Ganze ein bisschen unter die Lupe genommen hat und ziemlich schnell rausgefunden hat, dass die Frau halt keinerlei größere Erfahrung vorweisen kann. Sie hat auf Free Code Camp sich das selber beigebracht. Das ist durchaus eine gute Sache. Free Code Camp ist prima. Aber ich glaube halt nicht, dass es einem die Sachen vermittelt, die man braucht, um so eine App, so eine professionelle App zu machen. Das, so schnell geht das nicht. Das geht nicht innerhalb von kürzester Zeit. Und mit 16 dann halt eine ziemlich perfekte App rauszubringen, klang dann schon komisch und er hat halt ein bisschen nachgeforscht. Und große Teile des Backends sind halt von einem anderen Entwickler. Und dieser Entwickler hat dem Mädel halt gesagt, ja, komm, gib's als deins aus, mir ist es egal, so ungefähr. Und sie fährt damit jetzt halt den großen Erfolgszug als junges Genie sozusagen. Und das ist total empowering für andere Frauen in Tech und so. Weil ein Mann ihr den Source Code geschenkt hat, den sie für ihre App gebraucht hat. Aber das ist doch genau dasselbe wie bei den Filmen. Es geht halt nicht um die Wahrheit, es geht um das Gefühl, das ich transportieren möchte. Es geht nicht darum, ob es was Gutes ist, ob es wahr ist. Es geht ja, aber sie nimmt vielleicht einem Mann jetzt den Job weg bei Google oder was weiß ich wo, Indien. Weil sie halt diese Publicity hat. Finde ich ja scheiße. Und der Regisseur von Black Panther nimmt jetzt anderen Regisseuren irgendwelche Jobs weg, weil sie sich bei ihm halt drauf verlassen können, dass er halt ideologisch gefällige Werke macht. Ich verstehe mal, was du meinst. Es ist schon. Hier, in dem Artikel geht es darum, ob Frauen in der Firma einen positiven, negativen oder neutralen Impact haben. Und man hat festgestellt, dass die Firma weder besser noch schlechter arbeitet, wenn sie mehr oder weniger Frauen an Bord hat. Also da hat Justin Trudeau in Davos aber was anderes gesagt. Er hat gesagt, Frauen in der Firma sorgen für mehr Umsatz, für mehr Kreativität. Männer kriegen dann auch nicht so häufig Krebs und Frauen auch nicht. Und wenn man mit Frauen zusammen in einer Firma arbeitet, dann hat man auch ein geringeres Risiko für Herzinfarkte. Ja, scheinbar aber nicht. Also den Justin hatten wir ja gerade schon mal. Also ja, ich kann dazu nur noch mal die Rede von Jack Ma empfehlen, beziehungsweise die Antwort von Jack Ma auf eine Frage vom Davos-Forum. Das tue ich auch nochmal in die Kommentare und in den Chat. Da redet er über Frauen in Unternehmen und ich finde das wirklich bemerkenswert, was er da sagt, weil er nimmt den ganzen Leuten wirklich die Argumente weg ohne großartig sich zu exponieren, kann man sich einiges abgucken. Ah, das war dieser reiche Chinese, ne? Ja, der Alibaba-Gründer. Also einer von den einflussreichsten Menschen auf der Erde. Also, aber Alibaba ist doch auch schon praktisch. Ja. Also Amazon ist kleiner wie Alibaba. Cultural Appropriation, der ist doch gar nicht aus dem Morgenland. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Freakonomics, ja, es geht hier um den Gender Pay Gap bei Uber Cars. Man hat herausgefunden, dass Frauen, die in Uber Car fahren, langsamer fahren und deswegen kann man als männlicher Uber Car Fahrer, der schneller fährt, mehr Geld verlangen. Und ja, nee, aber es geht, glaube ich, eher um Gegenden, wo es gefährlicher ist, dass Frauen da nicht Leute holen wollen und Männer da einen Bonus bekommen. Das auch, aber halt auch Geschwindigkeit. Also, und die gehen halt hier drauf ein. Also, kann man sich anhören, Freakonomics, kluge Menschen. Außerdem hatten die auch gemeint, dass Frauen auch mehr Trinkgeld bekommen. Die haben auch mal eine Studie gemacht, wo sie herausgefunden haben, dass es günstig, also dass du mehr Geld verdienst, wenn du bei McDonald's arbeitest, wie wenn du einer Gang beitrittst in den USA. Also finde ich ganz interessant. Also dass der Stundenlohn als McDonald's-Arbeiter höher ist, wie der als Gangmitglied. Ja, aber als Gangmitglied kannst du rumballern und Leute schikanieren bei McDonald's. Ich wollte gerade eher fragen, in welcher Gang hast du denn ein festes Einkommen? Also dann sagen die dann so, ja, hallo, herzlich willkommen, das ist ihr Arbeitsvertrag. Bei dem Platz. Ja, warum trete ich sonst der Gang bei, wenn die mir kein Einkommen irgendwie? Also Gangs haben ja die Funktion, Property Rights, also Eigentumsrechte zu verteidigen in Abwesenheit des Staates. Also deswegen kannst du damit Geld machen, weil halt ja Territorialansprüche, Erpressung und halt Drogenabsatzmärkte, das ja, damit verdienst du Geld. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Kriegen die in diesen Gangstrukturen quasi von ihren Gangführern festes Gehalt? Ja. Echt? Ich doch schon mal von aus, weil die müssen ja auch ihr Leben irgendwie ja, ich dachte, organisieren. Die machen dann halt einfach ihren Stissel, also überfallen halt irgendwelche Leute oder so und machen das halt quasi so auf eigene Tasche und müssen dann halt nur einen Teil davon abgeben. Nee, also. Ich glaube eher, dass das schon irgendwie alles nach oben fließt und dann gibt es von oben halt irgendwie die monatliche Zuwendung oder so. Ich glaube, das ist ja verrückt. Trick 17! Weiß es auch nicht. Hm. Trick 17. Wie die OECD mit verfälschten Forschungsdaten die Bildungspolitik beeinflussen will. Nein, doch. Oh. Ja. Ja, worum geht's? Also, ganz ja, egal, was für ein Quatsch. Das PISA-Ranking sollte ja ein Begriff sein. Es geht im Endeffekt um, dass man einen allgemeinen Vergleich über verschiedene Länder, über verschiedene Schulformen, über Schüler in vergleichbaren Ausbildungsklassen hat. Ich meine, da sind schon so viele Variablen drin, dass das Ergebnis sowieso für jeden, der ein bisschen Ahnung von Statistik hat, sehr anzweifelbar ist. Aber tatsächlich, wen wundert's, es wurde doch ein bisschen an den Zahlen gedreht. Es wurden bestimmte Sachen in politischen Lichtern besser dargestellt, insbesondere was für eine, inwiefern sich Ganztagsschulen positiv auf das Bildungsniveau auswirken. Ich hatte da, glaube ich, auch noch eine Studie in den Links, weil der Artikel, den ich dazu geschrieben habe, da stand gar nicht so viel drin. Bevor ich jetzt spoiler, kommen wir noch zu dem Fall, wo das hier in Deutschland passiert ist, dass da in einem Forschungsinstitut Umfragen gefälscht wurde. Haben wir das drin? Ja, als nächstes. Okay, dann halte ich die Klappe. Wunderbar. Sollen wir weitermachen? Ja, also PISA für alle Eltern sollten sich dafür ein bisschen interessieren und sollten das mal durchlesen. Und wie gesagt, findet ihr später in den Shownotes oder in den Kommentaren. Regierung will 129.000 Euro für mangelnde Studie nicht zurück. Man hat eine Studie erstellt und herausgefunden, dass der ewige Ostdeutsche Faschist ist und scheinbar hat man falsche, mangelhafte wissenschaftliche Standards an den Tag gelegt und nachdem dann die Studienergebnisse, die vorzeitigen Ergebnisse schon durch die Medien sind, ist einem dann aufgefallen, dass echte Wissenschaft ja doch nicht so funktioniert. Und dann hat man das angemahnt, dass die Studie mangelhaft war. Man hat dann nachgebessert. Die Studie war dann aber immer noch nicht wirklich ordentlich gemacht und man hat am Ende festgestellt, dass man aber die Leute trotzdem dafür bezahlt, weil einem der Rechtsweg als noch teurer vorkommt und 129.000 Euro für eine mangelhafte Studie. Also, das war tatsächlich nicht das, was ich gemeint habe, aber das ist auch ganz interessant. Das war, glaube ich, die Studie, wo dann irgendwo in Dresden Interviews im Rathaus geführt wurden mit Leuten, die es gar nicht gab. Das war, glaube ich, nochmal eine andere. Das war nochmal eine andere. Ja. Okay. Also. Es gab irgendeine, die wurde aus Goslar, meine ich, in Auftrag gegeben, da auch irgendwie mit Unterstützung von irgendeiner SPD-Trulla. Und da ist es dann halt so gewesen, dass man dort dann Interviews geführt hat. Und dann hat man später diese Studie gelesen und dann wohl auch im Dresdner Rathaus. Und dann hat man halt gesagt, so, Momente mal, das hat bei uns so keiner gesagt. Dann haben die gesagt, naja, aber das ist ja nur, weil es unter Decknamen passiert ist. Und dann haben die da halt rumgeforscht und es gab halt einfach niemanden, der da dieses Interview geführt hat. Oder bezieht sich das Ding hier auf die Studie Die enthemmte Mitte? Nein, Die enthemmte Mitte ist eine weitere Studie, die den deutschen Pauschalrechtsradikalismus unterstellt und auch mangelnden wissenschaftlichen Impetus vorzuweisen hat. Generell ist halt das Problem, wenn dann linkslastige Menschen versuchen, eine Studie zu führen, dass man halt pauschal den Leuten in der Mitte unterstellt, dass wir faschistische Tendenzen haben. Das war in den Studien, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu Nazis geführt wurden, auch so. Der Authoritarian Personality von einem Mitglied der Frankfurter Schule ist da relativ bekannt als Beispiel. Und generell kannst du halt, ja, Leuten, die einen starken Links-Bias haben, halt nicht unbedingt trauen, die Realität akkurat einzuschätzen, wenn es darum geht, wie weite, ja, rechtsextreme Vorstellungen in der Mitte herrschen. Also, ja, hier, guck mal, da ist sie doch gerade, die Frau Glieke. Die war das. Ich meine, die ist von der SPD. Die hat irgendwas mit dieser Studie am Hut da. Ja, das ist die Ostdeutschland-Beauftragte der Bundesregierung. Ach, oder so war es, genau. Aber das war tatsächlich auch nicht die Studie, von der ich gesprochen habe. Es gab wohl auch, ist diese Woche, meine ich, erst der Artikel rausgekommen, ein Fall, dass irgendein Institut Migranten zu ihrem Bildungsstatus befragen sollte. Und da dann stark gefälscht wurde. Also wenn wir die nicht drin haben, kann ich die sogar noch kurz nachliefern, weil ich habe die hier. Ja, dann schau mal. Oder send's mir nochmal, ja. Also ich finde das vor allen Dingen auch hier mit Göttingen, ne? Also Göttingen ist ja auch so ein Ding, was auch international immer mal wieder aufpoppt, auch in Hinsicht auf dieses ganze E4She und dieses ganze Zeug. Also da sind so viele Göttinger Sozialforscher irgendwie involviert, begegnen mir immer wieder. Ja, neulich gab es ja auch im Economist eine Studie von der AA-Stiftung, also die auf den Daten von der AA-Stiftung beruht und wo es halt auch darum geht, dass halt Deutschland furchtbar ist und der Faschismus an der Tür klopft und so, wo man sich halt auch einfach nur die Haare raufen kann. Also. Ist angekommen, Chris? Wo hast du es mir denn geschickt? Ich hab's gerade geschrieben, du musst es in die Twitter-Gruppe packen, damit der Chris es sehen kann. Ajo, da mach ich das. Kriegen hier die Zuschauer ein bisschen hinter den Kulissen mit. Einmal mit Profis. Das macht uns aber auch menschlich und sympathisch. Nein, das macht nur dich menschlich und sympathisch. Ich will überhaupt nicht menschlich und sympathisch rüberkommen. Ja, ich definitiv dich. Ich will den Kulturmarxismus zerschmettern. Ich finde mich sehr sympathisch. Ja, ist eingeblendet. Achso, ja, dann muss ich jetzt auch was dazu sagen. Der Teil oben verrät eigentlich schon alles, wie eine Interviewerin Befragung von Flüchtlingen fälschte. Die sozioökonomische Panel gilt als eine der renommiertesten Umfragen Deutschlands. Doch eine Interviewerin manipulierte reihenweise Antworten von Flüchtlingen. Wie kam es dazu und was hatte das für Folgen? Wer möchte raten? Ja, man wollte positive Propaganda für Flüchtlinge machen, damit sie im bestmöglichsten Licht dargestellt werden und hat dann deswegen Daten gefälscht, um ja irgendwie eine gute Tat zu machen. So, das ist die Erklärung von der Frau, würde ich behaupten. Ja, es ging vor allen Dingen halt auch um so Sachen, dass die halt gefragt wurden, wie halt ihr Blick auf Frauen ist und so weiter und so fort. Also da sind halt einfach, da hat man halt massiv versucht, ein falsches Bild zu zeichnen, um eigene Wohlfühlpolitik halt irgendwie rechtfertigen zu können. Aber es ist wohl halt dann auch aufgeflogen relativ zügig. Also halt auch tatsächlich ohne größere Einwirkung von außen, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, sondern es ist dann halt auch selber bei interner Kontrolle aufgefallen. Und das ist ja zumindest schon mal was Gutes. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also, dass es intern aufgefallen ist, so nett von außen halt aufgedeckt werden musste. Das, ja, und vor allem halt auch relativ zügig, nicht irgendwie erst in ein paar Jahren und dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Mir macht das, also was ich mich dann halt immer frage, ist, wo hast du sowas noch alles? So, überall, wortwörtlich also, überall. Also wo kannst du halt überhaupt noch vertrauen? Ich meine, ich habe jetzt... Ich würd sagen, dass das auch 95% der Leute, die in so Instituten arbeiten, einfach nur bessere Sekretäre sind und dass in der Regel die meisten Daten noch nicht mal mehr bewusst gefälscht sind, aber einfach so schlecht gemacht sind, dass sie die Realität nicht akkurat abbilden. Also ich fand es krass, als ich mich jetzt neulich dann in der Nachlese zu meinem letzten Video nochmal so ein bisschen beschäftigt habe mit Statistiken über antisemitische Straftaten und so ein Kram. Und wenn man dann rausfindet, also wie schlampig solche Statistiken teilweise geführt werden. Ich meine, wir kennen es ja schon so von einigen Statistiken über rechtsmotivierte Gewalttaten. Da wurden ja hier auch schon mal unter anderem eine Statistik der AA-Stiftung auseinandergepflückt. Aber dass auch in der Statistik über antisemitische Gewalttaten oder Straftaten grundsätzlich alles, wo ein Täter nicht ermittelt werden kann, also auf das Konto der Rechten gezählt wird und halt auch unter anderem von welcher Gruppe war das? Ich weiß nicht, von irgendeiner relativ bekannten palästinensischen Islamistengruppe, die halt irgendwo hier in Deutschland so Propagandadelikte begangen hat und man das halt tatsächlich einfach auf die Straftatenliste der Rechten draufgesetzt hat. Wo ich mir denke, sind halt Bärendienste ohne Ende. Eben, also. Genau das ist es. Also was habt ihr davon? Das führt nur dazu, dass man euch am Ende eure eigene Scheiße nicht mehr glaubt. Ja, aha. Gabor Steingart vor Ablösung beim Handelsblatt. Wer weiß was dazu? Ich weiß was dazu. Der gute Mann, den hatten wir auch schon öfter hier und da mal im Zusammenhang mit verschiedenen Themen. Der sagt ab und zu mal ganz vernünftige Sachen, hat allerdings auch eine Zeit lang Laser-Uschi als seine persönliche Assistentin beschäftigt. Vielleicht hat ihn das nachhaltig irgendwie geschädigt oder so. Auf jeden Fall hat er einen ziemlich bitteren Artikel über den Vorfall zwischen Gabriel und Schulz geschrieben, wo es um einen perfekten Mord geht, halt, wo man keine Fingerabdrücke hinterlässt und hin und her. Und diese Rhetorik wird ihm jetzt wohl zum Verhängnis. Der Besitzer hier, Holzbrink, hat sich stark schockiert über die Wortwahl geäußert und so. Und es wurde schon spekuliert, dass er dann wohl gehen muss, der Herr Steingart. Ist er schon? Weil ich habe jetzt das Letzte, was ich auch gelesen habe, war, dass sich die Redakteure wohl mehr oder weniger geschlossen hinter ihn gestellt haben beim Handels. Das habe ich auch gehört, aber weg ist er wohl trotzdem schon. Also ah, okay. Naja. Ja, wie gesagt, das ist ja von dieser Woche, das ist jetzt nicht top aktuell. Aber ja, also so schnell kann es gehen. Ne? Klar, den Kulturmarxismus in seinem Lauf hält auch der Gabor Steingart nicht auf. Ja, aber ich meine halt in so einem Zusammenhang von einem perfekten Mord zu sprechen, finde ich jetzt auch nicht, also es ist naja, also nicht verwerflich. Also. Hätte Gabriel jetzt nicht so ein Fass aufgemacht, was ich auch absolut gerechtfertigt fand, dann wäre das eine Metapher gewesen, die ich durchaus auch unterschrieben hätte. Aber die Gedanken sind nicht mehr ganz so frei wie letzte Woche, so wie es aussieht. Ne? Tja. Es wird jede Woche enger. Das Korsett und deswegen Affentum, Hirschquelle und so. Und wir werden mal sehen, ob dann nicht am Ende doch tatsächlich Katharina Barley Außenministerin wird. Gott, oh Gott. Ja, also es gab ja, kommen wir zum Thema Große Koalition, gehe ich mal von aus. Ja, die SPD, die hat ja das Schicksal der Großen Koalition mehr oder weniger in der Hand gehabt. mit ihrer Abstimmung. Es folgen noch weitere Abstimmungen, aber das war mehr oder weniger die richtungsweisende, wo ja die, die Jungsozialisten, nenne ich sie mal, ja, die heißen ja so, versucht haben, so ein bisschen Stimmung zu machen, dass die Große Koalition ja vielleicht doch nicht das Richtige ist. Und da ist ein Reporter vom WDR, hat mal so eine Juso, die stellvertretende Juso-Vorsitzende Katharina irgendwas begleitet. Und da sind seltsame Dinge passiert. Und zwar wurde der im Endeffekt ihr Stimmrecht aberkannt, weil dann doch der Abgeordnete, der eigentlich stimmen sollte, für den sie wohl nur die Vertretung war, doch gekommen ist zur Abstimmung und tatsächlich auch anders abgestimmt hat, als sie abgestimmt hätte. Und dann hat der Reporter sich so ein bisschen gewundert, was ist denn hier los? Weil ich fand das, wo ich das erste Mal gesehen habe, auch ein bisschen seltsam. Also interne Parteirichtlinien sind halt ein bisschen seltsam. Das geht schon mit rechten Dingen zu, aber es hat halt auch wieder so ein komisches Geschmäckle halt. Ja, die das wurde halt einfach nur scheiße dargestellt. Es ist halt eigentlich ganz easy. Es ist halt ein Delegiertenparteitag. Das heißt, es wird halt vorher in dem Kreis, aus dem die kommt, setzen sich halt die Leute aus dem Kreis auf den Kleinparteitag, auf den Kreisparteitag zusammen und sagen halt, wir wollen halt Leute da hinschicken und die haben dort dann Stimmrecht. Und das wissen dann auch die Leute. Und dann wählen die halt, dann wird eine Liste gemacht. Ne? Also dann kannst du sagen, ich will gerne Delegierter werden. Der Nächste sagt, ich will Delegierter werden. Dann sagen das noch drei. Dann kannst du da Stimmen verteilen, wen du da alles als Delegierten hinhaben willst. Und dann wird eine Liste gemacht, 1, 2, 3, 4, 5. Und zum Beispiel nur die ersten drei gehen, je nachdem, wie groß der Kreis ist. Das geht ja alles so nach Proportion. Und dann kann es aber halt auch einfach sein, dass dann der Typ, der auf dem ersten Platz steht, dann halt sagt so, da kann ich aber gar nicht. Und dann kann der halt sein Stimmrecht weitergeben, in seinem Sinne. So, und dann ist das wohl so bei der gewesen. Dann ist sie da hingefahren und dann hat der Typ aber wohl einen kalten Arsch gekriegt und hat gesagt, das sieht aber gar nicht gut aus, ich fahre mal lieber selber. Das ist absolut legitim. Genau, also es macht in diesen Parteien Regelungengeflecht macht es absoluten Sinn. Es wirkt halt nur ein bisschen seltsam und der Reporter war halt etwas verdattert, hat noch jemand anders darüber interviewt und die Person hat halt, das war wohl eine Büroangestellte und die hat halt gesagt, ja, das sehen wir bestimmt gleich auch noch. Und im Endeffekt wurde ihm dann gesagt, vielleicht, die Reportage ist ja schön gut, aber das bitte nicht senden. Und das ist halt diese Kontroverse dazu gewesen. Die Jusos haben versucht, die WDR-Reportage zu beeinflussen, indem sie halt diesen Ein-Wort-Beitrag nicht senden lassen wollten. Den können wir uns ja vielleicht jetzt gleich mal anhören. Finde ich immer klasse, wenn man mit Journalisten spricht und sagt, bitte nicht senden. So. Ja, also einen Ausschnitt habe ich jetzt nicht daraus. Hattest du einen ins Forum getan? Es gibt vor allen Dingen nichts, was dem Reporter mehr suggeriert, bitte sende das ganz unbedingt, als wenn man dem sagt, bitte sende das nicht. Ja, also tatsächlich würde ich sogar mal behaupten, das ist halt ein junger, aufstrebender Reporter, der das dann gesendet hat. Ich weiß nicht, ob ein etwas alteingesessener Reporter das auch nicht gesendet hätte. Also, ja, wahrscheinlich nicht. Also, der wäre dem Wunsch vielleicht eher zugänglich gewesen. Naja, wer weiß, vor allen Dingen WDR, nachher hat einer im Freundeskreis irgendwie was dagegen und dann kann sich einen neuen Job suchen oder so. Ja, das Ding. Hoffen wir mal, also der Herr macht eigentlich einen aufgeweckten Eindruck, hoffen wir mal, dass er jetzt nicht arbeitslos ist. Das Ding mit den Delegierten kann ich auf jeden Fall nochmal so sagen, das gibt es nicht in allen Parteien, aber das gibt es auf jeden Fall in den großen Parteien und ich habe das ja auch bei der Piratenpartei damals erlebt, da gab es nämlich auch keine Delegierten, da konnte quasi jeder zum Parteitag hinfahren, der da die Mittel und die Zeit zu hatte. Ja, und das hat auch dazu geführt, dass da natürlich jede Menge Leute dabei waren, die ordentlich was zu sagen hatten und eventuell in anderen Parteien da gar nicht so in der Lage gewesen wären. Das ist auf der positiven Seite, aber auf der negativen Seite natürlich auch Leute, die einen Aluhut auf hatten und irgendwie meinten, sie müssten Krieg führen gegen irgendwelche anderen Strömungen oder was der Teufel nicht was. Ich sag mal, das kommt ja meistens aber auch auf die Größe der Veranstaltung an. Also ich glaube, es ist halt schon relativ üblich, dass so auf kleinen Ebenen, also wenn es halt so ein Kreisparteitag ist oder so, ja, dass dann schon auch alle da abstimmungsberechtigt sind und dann halt erst ab den größeren Ebenen so Bund, Land Ja, eben. Und bei den Piraten gab es das halt gar nicht. Da gab's, da konntest du zum Bundesparteitag hinfahren, wenn du da Zeit und Geld zu hattest, dann konntest du da einfach hinfahren. Ja, wie gesagt, es ist halt ein zweischneidiges Schwert, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber, um das auch nochmal kurz anzufügen, ich glaube, das größte Problem, was die SPD momentan hat, sind nicht WDR-Reporter. Die haben mit ganz anderen Sachen zu kämpfen. Ich denke auch. Ja gut, dann fahre ich hier mal dieses Video hier ab. Mir ist bei diesem Film hier was passiert, das hatte ich so auch noch nicht. Der Juso-Bundesgeschäftsführer hat bei mir im Schnitt angerufen und wollte, dass wir einige Szenen, die wir auf dem SPD-Parteitag gedreht hatten, nicht in den Beitrag reinnehmen. Er hat dann auch gesagt, dass wir so in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten können. Und abgesehen davon, dass ich als Reporter mit Politikern sowieso nicht zusammenarbeite, worum ging es eigentlich? Also wir waren auf dem SPD-Parteitag und wollten eigentlich eine der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jusos an dem Tag begleiten. Das hat dann aber nicht ganz so geklappt, wie es eigentlich sollte. Und schaut es euch einfach mal an. Also wir können uns ja vielleicht noch den einen Clip angucken, der nicht gesendet werden sollte, einfach nur... Ach, das würde ich die Leute nachher selber machen lassen. Wir müssen unseren Zuschauern ja auch ab und zu nochmal eine kleine Hausaufgabe aufgeben. Ja, ich habe gerade schlechte Nachrichten bekommen. Es ist so, dass es sein kann, also ich bin nachgerückt für einen, jemanden, der abgesagt hat und nicht kommen wollte. Dieser Mensch hat sich gerade, angeblich, vor 5 Minuten entschieden, dass er jetzt doch kommen möchte, setzt sich jetzt ins Auto und ist auf dem Weg hierher. Und ich diskutiere jetzt gerade, ob ich mein Delegiertenmandat behalten darf oder nicht. Das heißt, es könnte sein, dass du dein Stimmrecht verlierst. Das ist formal, alles läuft richtig ab, also da können wir der SPD keinen Vorwurf machen. Das ist nur... Würde der denn genauso stimmen wie du, oder? Nein, der würde mit Ja stimmen. Für mich klingt das so, da kriegt jemand Angst und sieht, okay, da ist irgendwie Jusos, die stimmen irgendwie dagegen und jetzt nehmen wir denen irgendwie die Stimme weg. Na, es ist keine Stimme wegnehmen, weil ja, wie gesagt, formal das korrekt ist, aber... Ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, Kathi, fahr bitte nach Hause, sondern andersrum. Aber man nimmt dir ja die Stimme weg und gibt dir jemanden, der genau andersrum stimmt, oder? Alles andere wäre undemokratisch, wenn man sich nicht an das Votum der Mitgliederversammlung halten würde. Aber wäre es nicht auch... Also es ist schon so, dass die Person, die jetzt nachrückt für mich, der Genosse, der hat halt mehr Stimmen gehabt als ich. Deswegen hat er schon das Recht dazu, dieses Delegiertenmandat wahrzunehmen. Und ich hätte ja umgekehrt auch das Recht, noch kurzfristig anzureisen und zu sagen, ich will mein Delegiertenmandat doch haben. Frustrierend ist es halt trotzdem, ne? Also. Du bist ja schon irgendwie auch ein bisschen sauer. Mega. Ja, klar, ne? Ja, ist aber überhaupt nichts dran auszusetzen. Also. Eben, ist komplett nach demokratischen Spielregeln abgelaufen. Pech gehabt. Ganz einfach. Trotzdem, eine Sache, die ich einfach nicht verstehe, ist, warum sie das Stimmrecht von der anderen Person hat, wenn sie anders stimmt als die Person. Ja, das ist einfach eine Liste. Da gibt es Nachrücker und wenn welche nicht können, dann in der Reihenfolge, wie die Nachrücker sind, rücken die danach und die können stimmen, was sie wollen. Ja gut, so wichtig ist es auch nicht. Also ich habe es bestimmt einfach falsch verstanden. Die hat sich am Ende auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Sie meinte ja, ich hätte ja auch anreisen können. Und ja. Naja, das ist wahrscheinlich so gewesen, dass der Typ gesagt hat, ach, ich habe keinen Bock, lass irgendwie einen Nachrücker fahren. Und dann war klar, dass sie als Nachrücker hinfährt und dann haben ihn seine Kumpels angerufen und haben gesagt, hier, die Bekloppte von den Jusos ist dahin gefahren. Und dann hat er gesagt, oh nee, Moment, da muss ich doch dahin fahren. Ja, so genau, ist das so wahrscheinlich ist es gelaufen. Ja. Und er hat halt gemerkt, oh, es geht doch um irgendwas. Ich komme mal wieder. Darf ich nur mal ganz kurz was anfügen, weil es gerade im Chat aufgepoppt ist. Der Artikel über die Fälschung der Forschungsergebnisse gerade eben, da ist uns tatsächlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Da hätten wir weiterlesen müssen als bis zum ersten Artikel. Da ging es wohl gar nicht grundsätzlich darum, dass dort, ich sage mal, der eigenen Weltanschauung genehm umgedichtet wurde, sondern da wurden halt tatsächlich einfach methodische Fehler gemacht. Und dass man Interviewergebnisse vervielfältigt hat, anstatt mehr Interviews durchzuführen und solche Sachen. Also wohl doch nicht so 100%, wie wir das dargestellt haben. Bei welchem jetzt? Bei dem ersten oder bei dem von dir? Bei dem von mir. Also da, ich kann das mal... Ich kann das mal kurz vorlesen. Wie wurde betrogen? Eigentlich sollten die Interviewer die Flüchtlinge in ihren Wohnungen befragen und die Antworten am Laptop protokollieren. Doch eine Interviewerin hatte die Flüchtlinge offenbar entweder gar nicht befragt oder die Antworten zunächst handschriftlich notiert und erst später am Laptop eingegeben. Ne? in die Richtung ging es wohl eher. Klar, man weiß es nicht, was sie dann eingegeben hat. Vielleicht liegt die Wahrheit auf der Mitte. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir da vorhin nicht ganz richtig waren. Und wie sich das für ehrenwerte Gentlemans gehört, sagen wir das dann natürlich auch. Entschuldigung. Katharina können wir nicht mehr begleiten, weil sie ihr Stimmrecht für heute verloren hat. Ist jetzt auch kein Einzelfall? Das ist kein Einzelfall. Nein, sind doch. Also das erzählt ihr bestimmt auch gleich Micha, dass ist jetzt 8-mal vorgekommen im Bezirk Hannover. Im Bezirk Hannover. Das ist aber, das passiert auch auf anderen Kongressen und so weiter, dass wenn man merkt, wird die Entscheidung knapp, dann kommen die dann doch. Es wird halt vorher viel rumtelefoniert dann auch, ne? Hast du einen Ton? Ja, Zu kurzen Abschnitt, den wir gerade gesehen haben. Das ist im Endeffekt der Teil gewesen, der nicht, wo die gesagt haben, nein, das bitte nicht senden. Okay. Also gut. Ne? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber... Also, ob man es jetzt gesendet hat oder nicht, so kontrovers war es nicht. 8 Personen in Hannover, gut, das ist jetzt näher bei dir als bei mir. Naja, SPD Hannover ist ja schon ein bisschen was Besonderes, ne? Also der Kurt Schumacher, der war ja eine Gestalt in der Nachkriegszeit von der SPD aus Hannover. Ja, und kaputt gemacht hat sie ja auch einer aus Hannover. Ja, ist auch wieder wahr, ja. Hol mir mal eine Flasche Bier. Ja, genau. Aber das hat er, glaube ich, nicht in Hannover erzählt. Ist streikig hier. Ja, das ist das Deckblatt von unserem glorreichen neuen Koalitionsvertrag. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Ich fand's gut, dass Angela Merkel gleich gesagt hat, ja, aber liebe Kinder, der ist auch nicht so einfach zu lesen und vielleicht muss man den auch nicht an einem Stück durchlesen. Ich kann das schon verstehen, wenn man das nicht schafft. Hat sie das ernsthaft gesagt? Ja, in der ersten Pressekonferenz hat sie was in die Richtung gesagt, so ja, das waren lange und zähe Verhandlungen und das ist ein langes Werk und ich kann das auch schon verstehen, wenn man den nicht an einem Stück durchlesen kann, weil der ist relativ lang und kompliziert. Und strengen Sie sich nicht an, ich muss mal wieder zuhören, das hätte ja schon fast Comedy wert. Das Kleingedruckte ist schlecht für die Augen. Ja. Das ist so, lesen Sie das besser nicht, der Inhalt könnte die Bevölkerung beunruhigen. Ja, es ist wohl wahr. Also ich habe es auch noch nicht komplett gelesen. Ich bin eigentlich nur in diesem Bereich Kultur und Medien erstmal gelandet. Und da stehen dann halt so Sachen drin, wie das, wo ich mich eben schon drauf bezogen habe. Und zwar, wir wollen Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in Kunst, Kultur und Medien weiter ausbauen. Doppelpunkt. Mehr Frauen müssen Führungsverantwortung in Kultur- und Medieneinrichtungen übernehmen und künstlerische Leistungen geschlechterunabhängig honoriert werden. Da würde ich sagen, schon mal ein Zielkonflikt, weil wenn das geschlechterunabhängig ist, kann man sich ja nicht mehr Frauen wünschen. Die Besetzung von Jurys Gremium hat ausgewogener zu erfolgen, damit das künstlerische Schaffen von Frauen wie Männern angemessen einbezogen werden kann. Was scheinbar so nicht möglich ist, keine Ahnung. Wir beziehen bei Stipendienvergaben und Förderentscheidung auch das Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit ein. Wir wollen den mit dem runden Tisch Frauen in Kultur und Medien begonnenen Prozess zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit sowie Verbesserung gleicher Chancen für Frauen und Männer fortführen. Wir unterstützen Maßnahmen für ein diskriminierungs- und gewaltfreies Arbeitsumfeld für Künstlerinnen und Künstler. Ich finde es dann einfach schon mal schön, wie der Sexismus selber drinsteckt, indem man Männern pauschal unterstellt, nicht in der Lage zu sein, fair zu beurteilen. Und also da geht es doch schon. Genau, Künstler, warum nicht allen Leuten gewalt- und angstfreien irgendwie Arbeitsplatz ermöglichen? Ja, in diesem Fall bezieht sich halt auf die Sachen, aber ich finde das auch lustig in Kombination nämlich mit dem nächsten Absatz, der jetzt kommt. Und da denkt man an sowas wie Charlie Hebdo, weil da steht nämlich im nächsten Absatz: Die Koalitionsparteien würdigen das Wirken der Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Sie sind ein wichtiger Teil unserer Zivilgesellschaft und Partner des Staates. Auf Basis der christlichen Prägung unseres Landes setzen wir uns für ein gleichberechtigtes gesellschaftliches Miteinander in Vielfalt ein. Wir suchen das Gespräch mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften und ermutigen sie zum interreligiösen Dialog. Das Wissen über Religionen, Kulturen und gemeinsame Werte ist Voraussetzung für ein friedliches Miteinander und gegenseitigen Respekt. Wir werden Antisemitismus entschieden bekämpfen und ebenso anti-islamischen Stimmungen entgegentreten. Wisst ihr Bescheid? Ja, kritisiere Religion nicht. Ja, aber wenn die Künstler ein gewaltfreies Arbeitsumfeld haben, das kann nur so sein, dass die Männer dann da das Problem sind, die irgendwas mit den Frauen machen. Es kann nicht sein, dass die Religionsgemeinschaften da irgendwie ein Problem sind. Die machen keine Gewalt mit Künstlern. Das ist in der ganzen Sprachregelung ein riesiges Problem, weil einfach sehr viele Begriffe einfach neu definiert werden. Wenn man sich allein den ganzen Begriff anschaut, Gleichstellung. Gleichstellung hat ja an sich einen gewissen inhärenten Wortsinn. Allerdings wird er in dem Koalitionsvertrag nicht im eigentlichen Wortsinn verwendet, sondern halt, so wie es halt in der gerichtlichen Rechtsprechung benutzt wird. Heißt im Endeffekt Frauenförderung, nicht Gleichstellung, sondern Frauenförderung explizit. Ja, ich meine, Gleichstellung heißt halt Frauenförderung. Eine Sache wollte ich noch sagen zu der Religionssache. Ein kleines Schmankerl für die ganzen AfD-Wähler haben sie auch in den Koalitionsvertrag reingestreut. Und zwar findet man da, Zitat, wir werden den radikalen Islam in Deutschland zurückdrängen. Wir erwarten, dass Imame aus dem Ausland Deutsch sprechen. Radikalisierte Moscheen werden wir beobachten und gegebenenfalls schließen. Jada, jada, jada, jada. Wir stellen sicher, jada, jada, jada, dass öffentliche Gelder des Bundes nicht an Einrichtungen und Initiativen vergeben werden, die verfassungsfeindliche Tendenzen aufweisen. Ja, was natürlich eine gute Floskel ist, aber es wird nichts bei rumkommen. Ja. Haben wir doch jetzt gerade gesehen bei der ganzen Diskussion um den Paragraphen, wo man mal ein konkretes juristisches Kriterium festlegen hätte können. Meinst du jetzt dieses Unterschreibungsding? Was hier steht, das sind nur hohle Phrasen. Schon wieder ein Konflikt dann mit dem super tollen Fördern unserer Vielfalt und dem Bekämpfen von anti-islamischen Stimmungen. Es ist alles sehr unkonkret und also man könnte jetzt einen Stream machen und das alles auseinandernehmen, aber es... Ja, ich finde das schon konkret genug. Also insofern natürlich, dass dieses ganze Zusammenhalt, ich habe das ja die Woche auch schon bei Twitter geschrieben, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, auf die tollen NGOs, die dann da Zusammenhalt Arbeit leisten können. Und hast du das gute Gefühl, dass Zusammenhalt in dem Kontext heißen wird, sei mit uns oder sei gegen uns? Ja, das heißt so viel wie jetzt halt gefälligst zusammen mit uns. So, wie heißt das? Weil die reden ja da nicht davon, dass sie sich irgendwie bewegen in irgendeine Richtung oder so. Nee, das ist ja alles heilig, so ist ja alles prima. Doof sind ja nur die anderen Leute. Ne, halt so die anti-islamischen so und so. Die mit der anti-islamischen Stimmung. Das ist ja auch nicht, scheinbar nicht Aufgabe der Religionen da irgendwie dafür zu sorgen, dass es keine anti-islamischen Stimmungen gibt, sondern natürlich wieder von allen anderen Leuten nicht in anti-islamische Stimmung zu verfallen. Nur weil... Und ich warte ja halt einfach nur drauf, dass es halt auch, dass halt irgendwann so die Salonchristen von den Grünen, die ja gerade irgendwie alle ihre Liebe zu Gott entdecken, dass die da auch noch anfangen, irgendwo die Rock- und die Metal-Musik anzupimmeln und dass es da dann auch wieder losgeht mit Gotteslästerung und das darf man alles nicht. Und wenn sich auf dem Marduk-Cover Jungfrau Maria ein Kreuzanal einführt, dann muss das auch verfolgt und bestraft werden, weil das ist ja Verletzung von religiösen Gefühlen. Ja, ist ja im Zweifelsfall erstmal Christentum. Also die Grünen regen sich da wahrscheinlich nicht so drüber auf, wobei das mit dem Entdecken, schon in ihrer Anfangszeit entdeckt und nie verloren, diesen ganzen Kram. Ne? Also, aber wenn du daraus irgendwie noch Profit schlagen kannst, ne? Dann wird es halt en vogue. Ich meine, die AfD pimmelt ja genug gegen die Kirche, ne? Das kann ja mal ratzfatz umschlagen, dass es dann auf einmal. Aber auch jetzt nur. Die AfD macht, ist es auf einmal fui. Nur insofern, aber auch, als dass die Kirche ja gegen die AfD auch pimmelt. Und also. Ja, aber kann doch reichen. Ich meine, wenn dann die Stimmung kippt und man dann sagt, oh, die arme Kirche, die wird so hart angegangen, jetzt muss da mal ordentlich durchgegriffen werden. Ja, und irgendwie hier Gotteslästerung ist ja auch erstmal Hate Speech und weiß der Geier was. Also mir wird da übel, wenn ich da dran denke. Ja gut, in die Richtung bestimmt, ja. Aber ich meine ja jetzt nur, dass die AfD, also auf die AfD würde ich mich irgendwie nicht verlassen, dass die irgendwie die Kirche in die Schranken weist, weil das wird genauso laufen. Auf Gottes Willen, nein, das meine ich auch nicht. Aber das ist halt, das wäre halt ein guter Angriffspunkt für die Kirchen, um sich halt auch zu immunisieren. Ne, ich meine, man merkt ja langsam, sich als Opfer darstellen, das kommt halt ganz gut. Damit kann man halt Erfolge erzielen. Nur um die Graut halt einfach vor dem Tag, wenn das halt auch andere religiöse Gruppen dann auf einmal so auf den Schirm kriegen. Ja, prinzipiell haben sie das ja nie verlernt, ne? Also die Kirchen sind ja auch immer Opfer. Und die waren ja auch in der Nazi-Zeit, waren die auch nur dagegen und so. Und in der DDR waren sie auch nur dagegen. Wenn du die fragst, dann erzählen sie das auf jeden Fall. Ja. Ja, das NetzDG ist hervorragend. Forscher haben herausgefunden, dass Kritiker Unrecht haben und die GroKo will das NetzDG behalten. Eventuell will man sich noch darum kümmern, dass Stiftungen besser mit einbezogen werden. Und Stiftung. Nachbesserung wäre dann, dass dann eine AA-Stiftung irgendwie Zugang erhält. Ja, so Nachrichten stimmen fröhlich. Ja, Neue Deutsche und so gibt es ja schon, ich meine. Ja. Aber ja, klar, im Netzwerk durch so als so wie Jugendschutznet oder so auf dem privilegierten Posten, dass wir noch selber irgendwie einschätzen dürfen, ob jetzt zu viel oder zu wenig gelöscht wird. Weil das darauf bezieht es sich ja quasi, diese ganzen Aussagen, die sie im Bundestag getroffen haben, von wegen, es wird zu wenig gelöscht. Beziehen sich ja nur auf diese Einschätzung von Jugendschutznet. Das kann man auch gar nicht oft genug sagen. Ja. Facebook ist ein Tatort. Ja, hier haben sie einen ehemaligen Investor interviewt und man hat festgestellt, dass es für Facebook ein gutes Geschäft ist, dich wütend oder ängstlich zu machen. Wo ich mich daran erinnert habe, dass sämtliche gesellschaftlichen Werte in der Welt besser werden, weniger Leute hungern, weniger Kindersterblichkeit, mehr Grundschulbildung, wirklich zu jeder Grundkernwert ist in den letzten Jahrzehnten besser geworden. Allerdings malen die Medien ein immer schwärzeres Bild. Und jetzt liest du dann hier in der Tagesschau, wie furchtbar Facebook ist und dass ja Facebook, dadurch, dass sie ja Werbung verkaufen, dich wütend und ängstlich machen und dass sie ein Abo-Modell einführen sollten. Und ich denke mir so, macht es doch bitte besser, wenn ihr eine Nische seht, kommt nicht an mit einem Artikel, wo ihr sagt, Firma X soll ihr Geschäftsmodell ändern, macht einfach selber ein Start-up. So. Na gut, das ist die ARD. Geht dann voraus als gutes Beispiel. Aber ich finde es immer interessant, wie die Leute ankommen und sagen, Firma XY macht alles falsch und ich wüsste, wie man es besser macht. So. Als Investor oder nicht, aber ich finde es immer mehr als peinlich, wenn Außenstehende ankommen und sagen, oh mein Gott, müsst ihr anders machen, weil ich habe die besten Gründe und meine Moral ist so gut, ich finde, dass ihr schlecht seid und bitte ändert euch und euer Geschäftsmodell, weil ich fühle mich so, als ob das besser wäre. Ja, zumal ich mir auch nicht glaube, dass sie wirklich damit mehr Geld verdienen. Ja. Also ich wüsste nicht wie. Gut, die Leute schauen dann mehr in ihren Feed oder was. Aber das weiß ich auch nicht, dass unbedingt so läuft. Also ich muss jetzt mal wirklich eine Sache sagen. 7.2.2018, das ist jetzt erst gekommen, weil das habe ich schon vor Wochen, einem Monat oder sonst was in amerikanischen Medien verfolgt. Genau, ja, das ist ja auch das ARD-Studio Los Angeles, ne? Unsere, wo es immer heißt von wegen, ja, wir haben so ein großes Korrespondentennetzwerk, Bullshit. Das Einzige, was die Leute den ganzen Tag da machen, ist scheiß Zeitung lesen von Amerika. Und das schreiben sie dann irgendwann auf, eine Woche später oder so. Ja, aber das ist wirklich nicht nur eine Woche her, das ist schon länger her. Weil das, was aktuell das Thema ist, ist, dass der Mark Benioff, ja, der Salesforce-Chef, wer weiß, wer Mark Benioff ist, ja, dass der auch gegen Facebook und die ganzen anderen sozialen Medien schießt. Und zwar mit dem Argument, hier, Moment mal, alle Unternehmen haben gewisse staatliche Regularien, nur die ganzen Social-Media-Sachen, die sind total frei. Da können Fraud, da kann Fraud drüber passieren, da können Leute drüber betrogen werden, da kann Identity Theft passieren, da kann psychologischer Schaden zugefügt werden, aber es gibt keine staatliche Regulation, warum gibt es das nicht? Das ist, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Moment mal, McNamee, haben die den Namen verwechselt? Nein, die sind einfach ein paar Wochen hinterher, das ist ja unglaublich. Was ist denn hier los in Deutschland? Scheiße. Ja, die können nicht mal mehr zeitnah abschreiben, das musst du dir vor Augen halten. Also, da also könnt ihr euch halt am Ende zwei Wochen schreibt die Tagesschau hier, der Salesforce-Chef beschwert sich, dass er zu einfach zu konstatieren, deutscher Journalismus ist halt immer mehr am Arsch. Die schreiben nur noch ab, es ist echt peinlich. Ja, auf jeden Fall kann sich die ARD Korrespondentennetzwerk sonst wohin stecken, wenn die nichts anderes da gebacken kriegen, als irgendwie nochmal einem Kommunisten irgendwie, das war immer noch das Schlimmste, dieses vor einem Jahr, als sie da in Boston diese da war irgendwie so ein Free-Speech-Event und die ARD ist hingerannt, hat erzählt, das wären Nazis, weil das halt da in der Presse stand und dann haben sie irgendwie das Mikro hingehalten, wo im Hintergrund ein Banner war mit Kommunismus, und die durften da ihr gerüstes Zeug irgendwie erzählen. Ja. Das ist ARD-Korrespondenten-Netzwerk. Ja, und dass sich dann hinstellen und sagen, ah, guck mal, hier steht ein neutraler Beobachter. Anhand der Hammer und Sichel konnte ich feststellen, dass diese Mensch keinen ideologischen Bias hat. Ja. Und deswegen interviewe ich die jetzt mal. Ja. So. Aber ich konnte nicht die Leute fragen, die da reden, weil da konnte man nämlich einfach hingehen. Da war keine große Barriere oder so. Und da gibt es auch Videos von den Leuten. Da war zum Beispiel irgendwie so ein schwarzer Pfarrer, glaube ich, oder irgendwer hat auf jeden Fall ein paar ganz vernünftige Sachen gesagt und dann gab es irgendwelche Hippies, die da rumgestanden sind. Also das waren keine Nazis im Leben, nicht. Selbstbewusst Positionen beziehen gegen Frauenfeindlichkeit und Mansplaining. Unser Kommentar Gold geht an als Frau im Internet. Ja, genau. Ja, weil da sowas gepostet wurde hier. Als Frau im Internet postet man seine Meinung, um danach erstens von einem männlichen Drunterkommentierer der Lüge bezichtigt zu werden oder zweitens wildfremden Mann genau das erklärt zu bekommen, was man gerade in dem Post geäußert hat. Ja, ist halt wieder ein Hashtag aus der Kategorie Ich bin eine Frau, widersprich mir nicht. Mhm. Ja, schon. Ja, kurz ist echt super, Frau im Internet zu sein. Ja, genau. Das und das bekommt Kommentar Gold. Ja, genau. Wenn man sich drüber auskotzt, wie scheiße die Männer sind und auch unverbesserlich, das ist, da sagt nohatespeech.de, das finden wir großartig. No hate. Ja, ne? Ich denke halt, dass es Frauen immer schwerfallen wird, im Internet zu kommunizieren, weil im Real Life gibt es auch diesen potenziellen Partner-Bonus so und im Internet kommt es dann wirklich nur drauf an, was du geistig hinbekommst und deswegen kriegst du dann eher Gegenwind wie in Real Life. Dieses beschissene Wort Mansplaining. Im Internet auch gar nicht so angenehm, weil ja Studien auch zeigen, dass Frauen fast schon mehrheitlich im Internet von anderen Frauen angepimmelt werden. Ja, aber das interessiert ja keinen. Außerdem ist das doch auch voller keiner Hashtag anekdotische Evidenz. Ich meine, Einfach die Formulierung schon, einfach selbstbewusst Position beziehen gegen Frauenfeindlichkeit und Mansplaining. Ja. So, Mansplaining ist überhaupt kein Problem, das ist doch unmöglich. Ich glaube, wir sollten nach diesem Kommentar mal suchen. Wie viel Geld würdet ihr wetten, dass das jemand geschrieben hat, der entweder Journalist ist oder fürs No Hate Speech Movement arbeitet oder beides? Das ist fürchte. Und gleichzeitig noch Satiriker ist. Satiriker sind alle heutzutage. Ist also nicht auch Herr Steinbrück jetzt als Satiriker unterwegs oder als Kabarettist oder so? Ich glaube ja. Ne? Ich bin gestern im Zug nach Hause gefahren von Frankfurt und dann hat sich neben mich ein Mädel gesetzt und die hat dann ihre Beine auf den anderen Sitz neben mir gelegt. Und hat geschlafen. Also, so viel zu Manspreading. Chris, ich werd jetzt gleich einfach voll laut schreien, okay? Also, das, was du gesagt hast, hier, wir wetten mal, die hat was mit Medien und so, ja. Es ist hier die Lisa, ja, irgendwas mit Medien, Executive Master of Disaster, Feminismus und Schokolade als beschreiben. Ja, wer hätte das gesagt? Nee, oder? Irgendwas mit Medien, genau. Ja. Und der angepinnte Tweet ist irgendwie so, wenn du im Flugzeug eigentlich nur in aller Ruhe deinen Tomatensaft trinken willst, der Typ hinter dir aber nicht aufhört darüber zu reden, dass er Bundeskanzler ist. Weil da ist sie halt Österreich, dieser FPÖ-Typ da, der sitzt da halt im Flugzeug und redet da und da ist so ein Typ, der guckt so hinter sich. Ach, ich glaube, bei der war ich letzte Woche auch auf dem Profil, das war auf jeden Fall richtiges... Das Kettensägen-Cringe-Massaker war das. Ich erinnere mich. Ja, @lisa_b. Keine Ahnung, Alter. Diese Zeichnerin macht eure Geschichten zum Comic. Ja, dreimal dürft ihr raten. Hässlichen Comic. Ja, dreimal dürft ihr raten, wovon die Geschichten handeln, wenn ihr euch die Frau so anguckt. Davon, dass man immer und überall den ganzen Tag unterdrückt, geknechtet und gebeutelt wird, gepiesackt und abgemolken. Alter. Vom Dschihad. Alter, im Islam ist Spaß verboten, Mann. Ja. Das ist ja, man darf keine Menschen darstellen in der Kunst übrigens auch. Okay. Comics, okay, sind erst recht haram. Das sind ja keine Menschen, das sind Frauen. Man kann da was hinschicken und die malt das, oder worum geht's? Ja, du, wenn du darüber nörlst, dass du ein Kopftuch aufhast und die Leute es nicht gut finden, dann kannst du es da hinschicken und dann malt die das, ja. Und Puls, ne, ja, hier cool. Vom Bayerischen Rundfunk, hier das Protofunk. Das macht dann da einen Beitrag drüber. Finde ich toll. Okay. Ist das schon der Comic? Ja. Okay. Mir gefällt das. So Installationskunst ist cool. Verbrauchertipp, wenn irgendwo Flash aufpoppt, sofort abbrechen. Soll ich meine Uni abbrechen? Ja. Ja, das ganze Leben. Habe ich im Internet gehört, muss ich abbrechen. Ja, Moment. Achso, nee, ist gemütlich. Ja, jetzt läuft's. Ja, ne, also. Das ist auch gleich wieder dieser künstlerische Anspruch, dieser nicht vorhandene. Dieses, ich kann halbwegs malen und deswegen bin ich eine Künstlerin. Nein. Das ja, ist genau kann das, was. Wenn man GEMA geht, Comic zeichnen, das wäre doch was. Das ist genau das, was Marvel passiert ist. Ne? Weil das sind jetzt einfach auch, wenn man sich die Hefte vor ein paar Jahren anguckt und die Hefte heute, dann ist das halt heute ungefähr so wie das hier und früher, wie man halt Superhelden-Comics kennt. Ich wollte dir nur sagen, dass du immer zu mir kommen kannst, wenn du Probleme haben solltest mit anderen, die etwas gegen deine Kleidung haben. Ja. Die haben nichts gegen deine Kleidung, die haben was gegen deine rückständige religiöse Art. Mann. Also mich hat mal ein Lehrer nach Hause geschickt, weil ich ein T-Shirt anhatte auf dem Stand Pornstar, Cause I Got the Magic Stick. Da wurde ich auch verletzt in meinen religiösen Gefühlen. Ich habe das Gefühl, der einzige Weg ist wirklich Empathie aufzubauen, Leute. Habt doch mal Mitleid. Stell dich einfach vor, da sitzt jemand da, der hat irgendwie, keine Ahnung, eine SS-Uniform an oder so. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber so jemand, der sich einfach mal in so Ikonografie reinstürzt, wo Leute rein unterdrückt werden und selbst halt ideologisch Leuten den Tod an den Hals drängen, so. Und dann kommt es hier, ich habe das Gefühl, der einzige Weg ist wirklich Empathie aufzubauen. So, keine Ahnung, es ist irgendwie weird. So, fang doch mit dir an. So, sei doch mal weltoffen und nicht in deinem kleinen Schrank. Ja, dass man versteht, warum jemand anscheinend auf den ersten Blick anders ist. Weil er sich das selber ausgesucht hat, sich abzuheben. Ja, du wirst nicht mit Kopftuch geboren und das ist nicht etwas, was du nicht abnehmen kannst, okay? So, das ist eine scheiß Ideologie, okay? Das ist wie mit diesen Kopfschnecken bei Futurama. Ja, hier spielt sie nicht mehr ab irgendwie, deswegen kennst du dich das jetzt mal. Ja, so gute Zeichnungen hat sie eh nicht gemacht. Mann. Ja. Was auch noch fürchterlich ist, ist Lootboxen, okay? Da kommen so zwei Leute in den Ring und dann kloppen die sich, bis jemand Loot bekommt. Das ist fürchterlich. Das ist so, Gamergate ist dafür verantwortlich und das muss gestoppt werden. Ach was, auch, es, ja. Es geht um Lootboxen, also das ist halt einfach so wie ein Glücksspiel-Ding, wo du so eine Chance bekommst auf etwas Tolles, ja, du bezahlst echtes Geld und dann drehst du an so einem virtuellen so Arm so und der einarmige Bandit gibt dir dann irgendwie Müll raus und ja, ist das nun Gambling oder nicht? Ja. Ja, gut, es ist vor allem für einen Arsch und also ich finde, das ist, also es hat in Singleplayer-Spielen, hier oben ist ja das Bild von dem Mittelerde-Schatten des Krieges, es hat in Singleplayer-Spielen vor allem nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Das kann man gerne machen, wenn das irgendwie auf so einen Bereich wie Counter-Strike und so ein Schnickschnack, finde ich, bezogen bleibt, aber sonst. Nee, also Moment, ich verstehe schon, was du meinst, aber eigentlich ist das Problem ja, dass du für das Spiel einen Vollpreis zahlst und dann, wenn du wirklich den Inhalt vom Spiel haben willst, musst du einfach zocken, ja. Und da Kinder sich diese Spiele kaufen, wo solche Mechaniken halt drin sind, ja, ist es halt absolut unreguliert. Kinder kaufen doch auch Pokémon-Karten. Jemand gesagt, dass das Glücksspiel ist. Und natürlich kann in einem Pokémon-Booster hier der Hunderttausendste irgendwas drin sein, den jemand zieht, oder halt die super goldene Glitzerkarte. Ja, nur das Ding ist... Ich glaube, bei Pokémon ganz früher wolltest du mal eine Glurak-Karte haben, die war der Shit. Das Ding ist, mit Pokémon-Karten ist, du kaufst dir das Päckchen und da sind die Karten drin und du weißt, dass da die Karten unverändert drin sind. Das heißt, wenn du, ob du Glück hast oder nicht, ist dann ja nicht die Frage. Das Problem mit Lootboxes ist, dass man dann genau wie auch in der Spielothek abmessen kann, wie erfolgreich du bist, dein Verhalten mitverfolgen und dir dann Sachen sozusagen geben, die schlechter sind, als die du eigentlich haben möchtest, aber schon besser als die schlechtesten, somit bei dir dann halt immer so reflexartig ganz pervers sowas reinkalkuliert wird von jetzt wirst du nochmal so 2 Euro reinlegen. Also das hast du mit Sammelkarten nicht, okay? Das stimmt schon, aber bei Sammelkarten ist das ja auch so, dass was weiß ich, der Glurak oder der Black Lotus halt nicht in jeder Box war. Ne? Ja, aber also, das ist okay so. Ich weiß nicht. Europaparlament schränkt Geoblocking in Online-Handel ein, okay. Was ist denn das jetzt hier? Zu gleichen Konditionen Zugang zu Waren und Dienstleistungen. Aha. Ach so, dass das Mediamarkt irgendwie in der ganzen EU praktisch die gleichen Preise haben muss und nicht irgendwie in Polen billiger sein darf als in Frankreich oder was? Ich glaube, das heißt halt einfach nur, dass du vorher teilweise Probleme hattest, aus Deutschland in anderen Ländern in den Online-Shops zu bestellen, zu den Preisen, die es dort gab. Und das ist jetzt aufgehoben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wer in einem anderen EU-Staat online etwa eine Kaffeemaschine oder ein Ticket für ein Konzert oder einen Freizeitpark kaufen will, also wer einen Freizeitpark kaufen will, ist krank. Wird häufig auf eine Webseite in seinem Herkunftsland mit teuren Offerten umgeleitet. Mit diesem Geoblocking beim E-Commerce soll nun Schluss sein. Das Europäische Parlament hat am Dienstag einen Entwurf für eine Verordnung verabschiedet, wonach Verbraucher nicht mehr ohne deren Plasset automatisch auf ein landesspezifisches Online-Angebot aufgrund einer ausländischen IP-Adresse gelenkt werden dürfen. Aha, okay. Und damit ein Kompromiss vom Ende 2017 abgesegnet. Okay. So, klingt irgendwie fairer. Das klingt irgendwie. Also das ist gut. Vor allem halt, dass du, vor allem ist das ja, so wie es aussieht, ohne dein Wissen geschehen. Also du hast auf irgendeinen Artikel geklickt und bist dann automatisch auf die teurere Importseite sozusagen gekommen. Und das darf man jetzt nicht mehr jetzt. Du musst ja dir im Endeffekt sagen, hier, ich leite dich jetzt auf eine Seite um, die näher liegt oder irgendwas, aber auf der anderen kriegst du bessere Preise. Das heißt, ich kann jetzt endlich mir meine Adidas Tracksuits günstig in Polen bestellen, damit ich beim Slav Squatting auch immer angemessen angezogen bin. Nice. Aber du kannst doch mit dem OPEX zusammen, der holt doch immer welche aus Russland. Hey, wo ich meine Tracksuits herbekomme, ist meine Sache. Lass ich keinen Start dran, okay? Jeder, der Steam hat oder ein PlayStation oder Xbox hat, der kennt das doch. Es gibt einen deutschen Store, einen Ami-Store. Ja. Und außer bei Good Old Games, da kriegt man sogar noch Geld zurück, sozusagen. Ja. Die machen das ordentlich. Ne? Es gibt auch faire Plattformen. Übrigens, was Spiele angeht, muss ich gerade nochmal einen Plug machen. Leute, Planet Coaster. Ich habe 20 Stunden, glaube ich, die Woche damit verbracht. Hammer. Planet Coaster war das Spiel. Dann mache ich auch nochmal einen Plug. Und zwar plugge ich die Serie Future Man bei Hulu. Ist einfach gucken. Was Besseres werdet ihr nicht sehen. Dieses Jahr. Ausschuss sieht Öztürk als Organisator des Sozialbetrugs, als Sozialleistungsbetrugs. Im genannten Zeitraum hatten die Bremerhavener Vereine Agentur für Beschäftigung und Integration ABI und Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming an deren Spitze. Die Öztürks standen nach Überzeugung der Ausschussmitglieder ein System zur Ausplünderung der Sozialkassen aufgebaut. Aus Osteuropa zugewanderte Osteuropäer wurden zum Schein mit niedrig dotierten Arbeitsverträgen ausgestattet, damit sie auf dieser Grundlage beim Jobcenter Bremerhaven aufstockende Sozialleistungen kassieren konnten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6,4 Millionen Euro. Darunter fallen auch 600.000 Euro, die für erteilte Nachhilfestunden, die aber nicht stattgefunden haben, für die Kinder von Zuwandererfamilien fällt. Da wurde Nachhilfegeld für Kinder veruntreut im Wert von 600.000 Euro. Und der generelle Schaden 6,4 Millionen Euro. Und was wundert mich das, dass es eine Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming mit sowas ankommt. Ja. Finde ich klasse. Ja, also ich glaube, die sind missverstanden. Also wenn das mit Gender Mainstreaming war, dann kann das ja eigentlich nur gut gewesen sein. Das ist nur das böse Patriarchat, was die da irgendwie jetzt Unrecht verurteilt. Ja, welche Partei ist denn der Herr Öztürk? SPD. Das hab ich auch schon gerade gesagt. Ach, ja. Ah, na sowas aber auch. Wer hätte das gedacht? Also er ist Abgeordneter. Also. Ja, und wenn du Militärdienst in Syrien verweigerst, kannst du dafür Flüchtlingsstatus in Deutschland beantragen. Also, waren Flüchtlinge, dürfen dann hier ja, sich entspannen. Allein die Überschrift, syrische Militärverweigerer erhalten Flüchtlingsstatus. Ja, und in Kürze ist die Begründung halt, dass sie halt ja dann da fliehen, ja, und das dann eben als schon Druck gilt und Verfolgung gilt, dass sie in ihrem Land halt eben ja ins Militär sollen. So. Das heißt, du könntest eigentlich aus Israel, wenn du da keinen Bock hast auf Militärdienst, kannst du da Militärverweigerer sein und nach hier so Flüchtlingsstatus bekommen. Ja, naja, ich glaube, das ist schon ein bisschen was anderes, aber Das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Aber ich finde vor allen Dingen das Flip-Flopping ganz toll, weil ich kann mich noch genau erinnern, dass wir ja auch einen Beitrag darüber hatten, wo es gehießen hat, dass das gerade nicht in Frage kommt. Und das fand ich eigentlich eher ein bisschen merkwürdig irgendwie so, dass man sagt so, ja, die Leute sind da alle in Gefahr und so und da ist Krieg, aber dann diejenigen quasi, die daran teilnehmen müssen an dem Krieg, da sagt man dann so, ja, aber ihr müsst da jetzt teilnehmen, weil das ist halt so. Da hatten sie sich damals darauf berufen, dass es ja deutsches Gesetz halt eben auch ist. Also, dass sie ja in Deutschland auch nicht, wenn die Wehrpflicht gerade mal gilt, weil die ist ja nicht aufgehoben, wie viele Leute immer gerne behaupten, sondern die ist ja nur ausgesetzt. Und also steht immer noch drin natürlich im Grundgesetz, dass Wehrpflicht ist. Und ja, also, da das ja in Deutschland auch nicht funktionieren würde. Wehrersatzdienstleistungen im Ausland ist ein valider Grund, Asyl zu beantragen. Zumindest subsidiären Schutz. Aber ich glaube auch Asyl. Ja, also der Artikel ist recht mittlerweile, kurz. Mittlerweile. Scroll mal runter, Krisch. Also ich weiß, dieser Artikel ist mir jetzt unbekannt, aber es ist schon zumindest seit ein paar Monaten so, dass Wehrdienstersatzleistungen im Ausland als Schutzgrund anerkannt werden. So. Ja, anders als beim subsidiären Schutz setzt der Flüchtlingsstatus voraus, dass die Betroffenen nicht nur mit staatlicher Verfolgung rechnen müssten, sondern ihnen diese wirklich drohe. Dies sei bei Wehrdienstverweigerern der Fall, weil sie von syrischen Behörden als Oppositionelle behandelt würden, urteilte das Oberverwaltungsgericht. Ja. Siehst du mal, das ist genau das. Du sagst, du verweigerst Militärdienst in Syrien und dann ist halt die Situation dort innenpolitisch so, dass du dann halt ja als Oppositioneller giltst und somit wird das dann hier übersetzt, als du wirst verfolgt. Ja, aber ich meine, im Prinzip, wenn du jetzt in Deutschland Wehrpflicht machen musst und gehst in ein anderes Land, dann... dann hast du ja auch eine Straftat begangen. Im Endeffekt, da kommt ja auch der deutsche Staat und will dich bestrafen. Ja. Ich finde es auch lustig von einem Staat, der seinen eigenen Subjekten noch vor 30 Jahren zugemutet hat, dazu unter Umständen auch mehrmals vor Gericht zu erscheinen und dort auszusagen und mündlich zu begründen und Gegenfragen zu beantworten, warum er den Wehrdienst verweigern und lieber Zivildienst machen soll. Und die kommen jetzt um die Ecke und sagen, jeder, der irgendwie da gesagt hat, er will nicht, ist praktisch damit schon verfolgt. Da finde ich schon lustig. Ja. Eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde nicht zugelassen. Du kannst aber Einspruch erheben und dich darüber aufregen. Hm. Ja, was jetzt kommt, hatten wir letzte Woche ausgelassen, aber es ist uns kurz nach dem Stream aufgefallen, dass das auf jeden Fall auch nochmal schauenswert ist. Deswegen fahre ich hier nochmal unseren Innenminister ab. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor zwei Wochen habe ich hier in diesem Pult für eine Lösung geworben bei diesem schwierigen Thema, das Humanität und Verantwortung verbindet. Eine Lösung, die befriedet und eine Lösung, die nicht etwas lange erneut vor sich herschiebt, sondern zu einem Ergebnis führt. Das Ergebnis, was wir jetzt haben, ist einfach zusammenzufassen. Die Aussetzung des Familiennachzugs wird bis zum 31. Juli dieses Jahres verlängert. Ab dem 1. August diesen Jahres gibt es dann keinen Anspruch mehr auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Stattdessen eröffnen wir im Rahmen eines Kontingents für 1.000 Personen pro Monat die Möglichkeit der Familienzusammenführung. Die bestehenden Härtefallregelungen bleiben bestehen und werden nicht auf das Kontingent angerechnet. Das Nähere nicht zum Ob, aber zum Wie regeln wir in einem Folgegesetz, was wir auch bis Ende Juli fertig haben wollen. Das ist das Ergebnis. Die meisten Praktiker begrüßen das Ergebnis. Manche Idealisten halten die Regelung für zu streng. Ja, wir haben einen Kompromiss gemacht. Für uns war wichtig, dass es nicht wieder zu einem Anspruch auf Familiennachzug kommt. Für die SPD war wichtig, dass es überhaupt wieder Familiennachzug gibt. Ja, das ist ein Kompromiss. Dann habe ich gestern mal in einem Lexikon, in dem Fall Wikipedia, nachgeguckt, was ist eigentlich das Wesen eines Kompromisses. Und das ist so, als wäre es für uns geschrieben. Ich zitiere. Ein Kompromiss ist die Lösung eines Konflikts durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Es wird von den Verhandlungspartnern, ausgehend von den eigenen Positionen, eine neue Position gebildet. Und diese erzielte Einigung als gemeinsames Ergebnis dargestellt. Der Kompromiss ist die vernünftige Art des Interessenausgleichs. Er lebt der Kompromiss von der Achtung der gegnerischen Position und gehört zum Wesen der Demokratie. Das ist ein Kompromiss. Nun ist dieser Kompromiss unterschiedlich bewertet worden. Ja, ist also, wie man sieht, dem ist wirklich alles egal. Der stellt sich da einfach eiskalt in den Bundestag und zitiert Wikipedia. Und der weiß genau, was er tut. Der ist nicht doof. Und der ist auch distinguiert. Und der weiß, was sich gehört. Und der kennt das Protokoll. Der weiß genau, was er da tut. Ich meine, es ist natürlich lustig, aber ich find's einfach eigentlich traurig. Aber es ist natürlich auch lustig. Ja, der aber ist schon auch geroastet worden von dem Dietmar Bartsch, von den Linken, der meinte ja, und alle haben natürlich gesagt, ja, was zitierst du hier Wikipedia, bist du denn bescheuert? Zu Recht. Der ist doch auch raus, oder? Ja, den haben sie erfolgreich abgesägt. Der kommt ja nicht zurück, also dem kann das auch alles relativ egal sein. Ich finde es ein bisschen schade fast schon, weil er so einer der letzten eher konservativen Leute in dem ganzen Haufen war. Ja, das ist doch der Typ. Das ist der Typ. Das ist der Typ, dem zu, was war das, glaube ich, dieser Amoklauf in München, wo ihm dazu einfällt, diese gewalttätigen Spiele im Internet müssen aufhören. Also, ja, das war bei Konservativen ein Beiprodukt. Das ist ein Spinner, ist das. Genauso wie später in diesem Ding, hier wird er noch irgendwas von Christenmenschen erzählen. Das fand ich auch schön, das habe ich ihn schon mal sagen hören, so wie eine eigene Spezies, so Christenmenschen. Aber ich finde es gut, dass mein Kreisabgeordneter jetzt auch wohl als Kanzleramtschef hier im Gerede ist. Die News hier, Alter, in Berlin, ein islamistischer Gefährder wurde wieder freigelassen. Und normalerweise denke ich bei so News immer so, ja, es ist halt Berlin, es ist normal, aber ist es vielleicht nicht auch angebracht, da mal einen prinzipiellen Verdacht aufzubringen, dass es vielleicht Absicht ist von Menschen, die die Polizei unterwandert haben? Also so muss man bei Inkompetenz immer daran denken, dass die Menschen ja nur gut sind und was verbockt haben, was sie eigentlich richtig machen wollten? Oder kann man dann auch hier und da mal eine Absicht unterstellen? Weil islamistischer Gefährder handelt mit Drogen und man lässt ihn wieder frei, obwohl er scheinbar irgendwie wichtig sein soll. Also, wow. Der Mann habe sich in der Vergangenheit schon dreimal vor einer Abschiebung gedrückt. Warum lässt man den wieder frei? Seid ihr doof? Also, das alles ist Deutschland. Oh, oh, oh. Das sind alles. Redet wie gut. Und schon wieder passen die Prinzen heute Abend. Es ist ja ein Traum. Kinder, hört nicht die Prinzen. Die Welt, genau, hört die Weltraumprinzen. Immer sonntags. Nee, ihr könnt Prince hören. Prince ist cool. Da finde ich die Prinzen purple besser. Rain, purple rain. Aber ich meine, ich bin heute in Gesangslaune. Aber der, ich merk das schon. Der Artikel ist einfach zu hart dreimal von einer Abschiebung gedrückt. Handelt mit Drogen, hat Scheinidentitäten, gilt als islamistischer Gefährder. Und dann denkt sich jemand in Berlin, ja, das ist ja normal. Ich wäre ja Rassist, wenn ich dem jetzt was Böses unterstelle. Wie kommt sowas zustande? Das ist so, kann man da von Unterwanderung sprechen? Ist das absichtliche Dummheit? Oder es sind einfach merkwürdige Nachrichten. So. Also, mich würde es freuen, wenn das Fake News werden. Sagen wir es mal so. Ohne dir den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen, wir reden hier über Berlin, wir reden hier über zusätzlich Friedrichshain, dann ja. Ich meine, Warschauer Brücke, ich weiß jetzt nicht, vielleicht kennen die Zuschauer die Warschauer Brücke. An der Warschauer Brücke wird ein Drogendealer festgenommen. Dass das überhaupt mal passiert, wundert mich. Und deswegen kann ich diesen Artikel gar nicht wirklich ernst nehmen. Ehrlich gesagt, tut mir leid. Okay. Aber einfach aufgrund von Ortskenntnis so. aufgrund von Ortskenntnis braucht uns das nicht stören, oder wie? Dass die islamistische Gefährder wieder gegengelassen wird. Ja. Also Unfähigkeit, also ich meine, ich mag ja dieses Argument, ja, versuch nicht irgendwie durch bösen Willen zu erklären, was sich auch durch Unfähigkeit erklären lässt, das Argument mag ich ja eigentlich nicht, aber wir reden hier von Berlin. Die Messlatte ist niedrig. Das war von OPEX. Was? Das ist ja lustig. Verschwörungsmystiker wie Ganser kapern die verschwörungsmystische Rudolf-Steiner-Bewegung. Ja, das wurde mir zugeschickt per Direktnachricht von @seelenfrost. hallo da, hallo, ja, hallo an dich so. Ja, ja. Und das ist wirklich echt seltsam interessant, okay? Es ist ziemlich skurril und auch durchaus unterhaltsam. Es geht um eben anthroposophische Bewegungen. Ja? Also es gibt halt die anthroposophische Bewegung, ja, und die haben halt, wenn man weiter runterscrollt, haben halt, ja, einen Typen, der da die Schriften zuschreibt, und es geht hier, wie hier steht, ein bisschen höher, warte, dieser graue Text da in der Mitte, der. Die Anthroposophie ist ein von Rudolf Steiner gegründete esoterische Weltanschauung. Sie verbindet Elemente des deutschen Idealismus, christlicher fernöstlicher Mystik mit naturwissenschaftlichem Wissen. Sie zählt nach eigenen Angaben 47.000 Mitglieder, die der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft angeschlossen sind, aber angeblich 1 Million Sympathisanten weltweit. So, Ja, das sind die Betreiber der sogenannten Waldorfschulen, ne? Nein, nein, nein, aber die sind durchaus da an Waldorfschulen vertreten. Also, nein, nein, die Steiner-Bewegung steht hinter der Waldorfschule. Ach so, ah, okay, okay. Okay. Okay. In der Schweiz gibt es 36 Rudolf-Steiner-Schulen und 93 Vorschulangebote, die von 7100 Kindern besucht werden. Mann, das sind 7100 Kinder zu viel. 43. Aber die können danach ihren Namen tanzen. Das ist aber ein bisschen Trivia dazu, das kann man sich auch selbst anschauen. Der Artikel selbst ist eigentlich wirklich zu dieser Veranstaltung da, zu dieser Tagung da, zu dieser Versammlung. Und scrollen wir weiter runter, weil dann kommen da halt wirklich echt seltsame Sachen. Auf jeden Fall ist der Ken Jebsen dabei, mit anderen Worten, einer von denen liest auf jeden Fall ganz viele Bücher, wie wir immer wieder hören hier. Ja, ich habe die Woche gelernt, dass Bücherlesen ein Zeichen für Rechtsradikalismus ist. Ach so, krass. Also Bücher wie Orwell, Huxley oder Fahrenheit 451. Da bin ich wohl doch. Also hier, anfällig für Exzentriker. So. Dass sich in der breiten Bewegung der Anthroposophen schon immer neurotische Esoteriker, Geschichtsrevisionist, vor allem zum Ersten Weltkrieg und selbst Holocaust-Leugner tummeln, ist bekannt. Doch in Zeiten von Fake News und von Verschwörungsszenarien, die über die sozialen Netzwerke leichte Verbreitung finden, geraten die Steiner-Schüler zunehmend in den Einfluss von Agitatoren, die von Wirken dunkler Mächte schwadronieren. Mit der Veranstaltung in Scala kommen die Konspirazisten der Anthroposophischen Zentrale, dem Goethanum in Dornach SO, nun sehr nah. Ja. Hallo Goethe. Hallo Goethe. Ja, also Goethe. Von Rudolf Steiner zu Thor Steiner sozusagen. Das ist der Kulturfaschismus, der hier sein Werk verrichtet. Darauf will uns die Zeitung aufmerksam machen. Dieser Rudolf Steiner, der hat diese Sekte gegründet und der schreibt gerade in so einem riesengroßen Lebenswerk da. Das ist halt krank. Okay. Steiner kann dann nichts mehr schreiben. Steiner ist lang tot. Ja, aber also, der Steiner, der hat irgendwas um 90.000 Seiten geschrieben zu seiner... Entschuldigung, ich habe den Artikel ja nicht gelesen, aber geht es jetzt darum, die ganze Waldorf-Bewegung quasi von grün auf irgendwie Nazi umzubranden, oder worum geht es? Nein, nein, nein, es geht darum, dass... Die Waldorf-Bewegung war schon immer nicht von schlechten Eltern, ne? Also, ja, das... Du hast halt einfach ganz viele Sachen, die halt einfach so auf Widersprüchen basieren, die überhaupt nicht bewiesen sind, wo Leute auch nicht so wirklich auf wissenschaftliche Standards schauen, so, sondern einfach mal, sag mal, was du willst. Ja. Und hier Wortklärung, Kampf um Begriffe und Gegenbegriffe. Ja. Darf ich dich mal kurz unterbrechen, Opex? Ja, klar. Ja. Jetzt müsste man eigentlich mal die Summe haben, wie viele Konfessionsschulen es in Deutschland gibt. Ja. Weil zum Thema esoterische Sekte, also dieses Wort Sekte, das wird ja eh nur benutzt von irgendwelchen religiösen Heinis, um andere religiöse Heinis damit irgendwie komisch aussehen zu lassen, weil, wenn man mich fragt, ist das alles sehr zweifelhaft. Hier zum Thema hier, wir haben uns ja schon in anderen Bereichen auch drüber lustig gemacht, wie Leute mit Begriffen rumspielen, ja. Und hier passiert genau dasselbe. Wortklärung, Kampf um Begriffe und Gegenbegriffe. Ganser und Konsorten lehnen es ab, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet zu werden. Dies sei zu einem abwertenden Kampfbegriff gegen sie geworden. Darauf zu verzichten macht durchaus Sinn, wenn auch aus anderen Gründen. Der Begriff Verschwörungstheoretiker würde beinhalten, ihre Szenarien beruhen auf einer wissenschaftlich fundierten Theorie. Treffender ist die Bezeichnung Verschwörungsmystiker, da sich ihre Weisheit letztendlich in überweltlichen Geisteswesen findet. Ja, da gibt's aber dann doch nicht beim Ganser, Alter. Der Ganser ist doch einer, der einfach nur immer wieder wiederholt, es gibt Ressourcen in Ländern, Kriege können auch wegen Ressourcen geführt werden. Guck mal, da gab's eine Pipeline, vielleicht war der Krieg deswegen, weißt du? Und mehr macht er doch aber auch nicht. Und dann ein bisschen an 9-11 halt rumrütteln. Aber im Grunde kannst du jede Analyse vom Ganser in zwei Sätzen zusammenfassen. Es gibt Ressourcen, Ressourcen sind wichtig. Das war bestimmt nur ein Krieg wegen den Ressourcen. Quack, quack, quack, quack. So. Ja, ja, guck mal. Da war noch ein ganz tolles, so ein ganz tolles Ding. Da ging es darum, dass da irgendeine da Publizistin da, so eine Autorin in den Kreisen, wurde ganz groß dann breitgetreten, weil sie behauptet hat, die Reinkarnation von Anne Frank zu sein. Okay. Ui, ui, ui. Ja, das war auch. Allein das zu lesen, oh meine Mann. Ja, das ist ja. Reinkarnation, das würden die guten, richtig hier lutheranischen und katholischen Konfessionsschulen würden die sowas erzählen. Ja, und in other news, ja, YouTube found no evidence of Russian interference in Brexit-Referendum. Genau, das ist eine Doppelmeldung, und zwar das Brexit-Referendum, was ja jetzt ja schon fast Ewigkeiten zurückliegt. Ja, wenn man mal überlegt, wie lange ist das schon her? Ja. Auf jeden Fall, da hieß es ja, die Russen haben das irgendwie über Social Media irgendwie manipuliert. Ja, wenn dem so sein sollte, haben sie es auf jeden Fall nicht auf YouTube gemacht, sagt YouTube, nachdem Facebook auch schon gesagt hat, nein. Und ich glaube, Twitter hat auch schon gesagt, nein. Aber vielleicht haben die auch nur bei Amerika gesagt, nein. Ist schwierig, den Überblick zu behalten bei den ganzen Sachen. Ne, was die Russen nicht alles gemacht haben sollen, ne, und ob schon alles dementiert wurde oder nicht, muss man halt abwarten. Auf jeden Fall, es gab nämlich, hast du die nächste Meldung auch direkt dahinter, die wer sich noch bei Brexit einmischt. Also die Russen haben sich nicht bei Brexit eingemischt, aber wer mischt sich ein bei Brexit? Der Philanthropist George Soros. Ja, der Humanist, der hat nur Gutes im Schilde, weil es geht, also gut, ich meine, wir reden über 400.000 Pfund, die der an die an eine Organisation gespendet hat, und da geht es darum, dass sie nochmal ein zusätzliches Referendum stattfinden lassen, dass England doch nicht austritt oder Großbritannien. Ich glaube mal, das Referendum wird ein bisschen mehr als 400.000 Pfund kosten. Ja, also diese 400.000 Pfund, das ist natürlich, also ich meine, keine Ahnung, wo diese Zahl hierher kommt. Ich meine, wir reden über George Soros. Aber George Soros hat ja auch letztes Jahr schon seine 18 Milliarden an irgendwen gespendet. Und wo das Geld gelandet ist, ist immer noch nicht so ganz klar. Ja, weil er seine Steuererklärung hätte abgeben müssen. Und hätte er das nicht gespendet, hätte er sehr viel Steuern nachzahlen müssen. Ja, war das nicht klar? Deswegen hat er nicht an seiner eigenen Organisation irgendwie gespendet? Genau, dann hat es eine wohltätige Stiftung, die er selber leitet, gespendet. Ja, deswegen, also ich meine, 400.000 Pfund, ich fand das einfach nur sehr lustig, weil, ja, die Russen haben sich nicht eingemischt in Brexit, und ja, hier Soros spendet für, dass Brexit doch nicht stattfindet, und das, da findet keiner irgendwas. Mit 400.000 Pfund kannst du schon... Da keiner was seltsam, jetzt mal ganz abseits von allem, warum findet da niemand was seltsam dran, wenn man gleichzeitig sagt, ja, hier die Russen sollen sich nicht einmischen? Ich meine. Ja, aber der ist doch einer von den Guten. Der hat doch auch hier die Universität, wo die Susanne Bär besucht hat, in wo war es, in Ungarn, die Balkan-Uni besucht. Also wir haben ja eine Verfassungsrichterin, die in einer seiner Unis gelehrt hat. Central European also University. Die ganzen Leute, die nicht mal New York Times hörig sind. Sobald man sagt George Soros, denken die direkt so, ja, okay. Ist eh nicht ernst zu nehmen. Ja. Als ob der George Soros irgendwie, als ob der ein Einhorn wäre, als ob der nicht existieren würde. Ich meine, ja, wir haben hier schon von mehreren Leuten mit Parteijugendorganisationen im Avatar irgendwie gesagt bekommen, wir wären ja ganz furchtbare Leute, weil wir ja den George Soros nicht mögen, und das bedeutet, wir sind Antisemiten oder so. Also ich habe nichts persönlich gegen den George Soros, und Ich finde nur seine Politik furchtbar. Ich stelle jetzt auch mal die Behauptung auf, wenn irgendwer was gegen George Soros hätte, warum sollte das behaupten, warum sollte das heißen, dass er ein Antisemit wäre? Ja, aber so wird das auf jeden Fall gesagt. Man könnte sogar schon fast das Gegenteil argumentieren. Da gibt es mittlerweile genug Dokumentationen über George Soros, ja? Ja, es ist halt eben hin und wieder auch mal so, dass auch Juden dumme Ideen haben, so, ne? Also... Ja, oder eine Agenda oder so. Und andere. Aber es gibt ja auch für jeden Soros, gibt es ja auch auf der konservativen oder auf der rechtskonservativen einen Milliardär. Es ist ja nicht so, dass es nur den Soros gibt, der einzig und allein Progressive finanziert. Also das würde mich jetzt halt mal ernsthaft interessieren. Hast du da irgendwen gerade? Shelly Adelson, kennst du den? Coke Brothers. Ja, den Adelson würde ich da nicht reinrechnen. Das ist doch auch so ein Israelis prima Typ. Also der gehört doch auch zum auserwählten Volk. Ja, aber da, es gibt auch genug Israelis prima Typen, die halt auch schon valide recht sind. Aber weiß nicht, wirklich, also das soll jetzt nicht so ein Gotcha-Moment sein, sondern wirklich aus reinem Interesse für mich selber. Gibt es sowas auch? Gibt es eine Art Anti-Thoros? Ja, gibt es. Es gibt wirklich für jede politische Nische gibt es also Leute mit richtig viel Geld, die es fördern. Also für alles. Also mach dir da keinen Kopf. Also da ist keine Richtung, ist unterfinanziert. Also Koch Brothers sind auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Naja, aber gut, ja, trotzdem. Ja, liberale die liberale Politik wird zum Beispiel vom, wie heißt das, Atlas-Netzwerk oder wie heißt es nochmal, von der Montpellier-Gesellschaft finanziert. Da gibt es auch einen Haufen Milliardäre. Die Montpellier-Gesellschaft? Ja, genau. Da gibt es auch einen Haufen Milliardäre. Und war nicht Breitbart auch aufgepeppt mit Geld vom Peter Thiel, dachte ich. Ja, aber ich meine nur, es gibt wirklich in jede Richtung gibt's einen Milliardär, der auch jede Nische irgendwie toll findet in politischen Sachen. Peter Thiel, lass ich nichts kommen. Der ist mein Hero. So, lass mal weitergehen. Oh, ja, Schutz feiert. Peter Thiel ist auch mein Hero, wenn er uns die Millionen gibt, die wir haben wollen. Ja. Dann wäre er natürlich noch mehr Hero. Aber gut, bleiben wir beim Thema Brexit. Ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Die EU-Kommission bzw. der Europäische Rat, der hat halt so gewisse, wie heißt es jetzt? Die haben so gewisse Pläne durchgespielt, Planspiele gemacht, welche Szenarien denn gut wären, wie man mit England verfahren könnte, und haben sich da halt quasi auf ein Szenario geeinigt, wie man im Endeffekt Großbritannien bestrafen könnte dafür, dass sie die EU verlassen. Dass selbst wenn England aus der EU austritt, dass halt kein anderes Land auf die Idee kommt, das zu tun, weil sie befürchten müssten, ähnliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Und das findet ihr einfach in den Shownotes. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, weil Brexit, da haben wir jetzt schon so viel zu gesagt. Und ja. Ja, dieses Jahr hatten wir, glaube ich, schon mal jemand der Ebel, und ich meine mich auch irgendwie zu erinnern, es geht um eine Konsultation zu Fake News und online verbreiteter Desinformation von der Europäischen Kommission. Und mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, weil ich habe da Werbung für gesehen an mehreren Orten, also eingeblendet bekommen. Und ja, also die scheinen das hier nochmal ein bisschen zu pushen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich, weil es auch in der Endphase jetzt hier ist. Hier steht 13. November bis 23. Februar. Ich hatte mir schwer vorgenommen, was zu machen und es einzusenden. Und aus dem schwer vorgenommenen ist nichts geworden, weil ich faul bin. Ja, die wollen ja einen Fragebogen für Bürgerinnen und Bürger, den du denen da schicken musst. Im Englischen kam es noch so rüber, als ob sie auch irgendwie ein Video annehmen würden oder so. Aber es ist auch interessant, dass auch in der Anglosphere auch niemand das aufgeschnappt hat, weil who cares, Fake News. Und jetzt wieder alles Englisch hier. Muss ich meinen Namen da noch eingeben oder was? How does Fake News affect your life? Fake News haben meine Katze gestohlen und meinen Hund entführt. Okay. Have you ever come across fake news? Yes, daily. Sie sind hinter mir her. Yes, daily. I watch ZDF. Und ARD. Wirklich. Man kann halt echt den Kopf schütteln. Also. Ja, könnt ihr ja mal ausfüllen, was das Problem ist. Minoritäten oder Environment. maximale Punktzahl. Aber das war, glaube ich, schon immer so. In your opinion finde ich vor allen Dingen auch gut. Was da gerade stand. It's my opinion! Top-Umfrage auf jeden Fall. Da wissen wir dann hinterher, was die Opinion der Leute ist. Aber das sind dann keine Fake News, wenn man das dann hinterher dann da irgendwas draus stricken will. Es hatte noch jemand im Chat gefragt, weil ich doch meinte, dass es für jede politische Richtung einen Finanzier gibt, wer denn die Alt-Right sponsert, und das ist der William Regenery, der Zweite, der das National Policy Institute finanziell unterstützt. Also es gibt wirklich für jede Richtung irgendwen, der es geltlich finanziert. Mir ist doch gerade noch eingefallen, wird die AfD nicht auch von irgendeinem komischen Verein aus der Schweiz gesponsert? Die haben doch da auch irgendwie diese komische Wahlwerbung, die nicht von der AfD war, aber AfD nahe. Ja. Also das müsste ich auch raus, das habe ich nicht alles im Kopf. Aber ja, ich meine nur, es gibt wirklich für jede Richtung Geld. Also für jede Richtung gibt es einen Milliardär, nur wie spendabel die jeweils sind, ist halt die Frage. Wo ist denn unser Milliardär? Ja, ich wollte gerade sagen, das internationale Hirschquellenaffentum ist immer noch frei von Milliarden. Das ist zum Kotzen. Ja, also hier, wir müssen uns ein bisschen beim Elon einschleimen, ja? Vorhin ist ja schon der Tesla hier vorbeigerauscht an der Station. Ja, mich kann er das nächste Mal Hengame ins Weltall schießen. Ja, aber vor dem Elon habe ich nicht so viel Respekt. Ja, der hat auch einfach nur sehr viel Regierungsgelder abgezogen für grüne Energie und darauf ein großes Firmenimperium. Ja, und vor allen Dingen für Müll, für Sachen, die schon lange widerlegt sind, halt eben, dass sie nicht funktionieren. Ja. So. Außerdem finde ich das auch geil. Ich habe ein Elektroauto ins Weltraum geschossen mit ganz viel fossilen Brennstoffen in der Rakete. Ich bin ein fortschrittlicher Mensch. Allein dazu könnte man eine ganze Aluhut-Folge machen. Also wirklich, diese ganze Sache mit dem Auto. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwo einen Milliardär auftreiben können. Also wenn uns gerade zufälligerweise ein Milliardär zuhört, der nicht weiß, was er mit seinem Geld machen soll, wir können da bestimmt irgendwas Sinnvolles mit anstellen. Irgendwie das Weltraumaffeninstitut oder die Weltraumaffenstiftung, irgendwas geht da schon. Also bei einem Milliardär würde ich aber sagen, sind dann 10 Millionen das Minimum. Da müssen wir nicht mit einer Million anfangen. Und genau. Mir geht es ja jetzt auch wirklich nicht um mich, aber wenn am Ende so eine kleine Aufwandsentschädigung dabei rumkommt, dann will ich auch nicht Nein sagen. Ja, ich sag mal als kleinen Hint, wir haben keine Agenda. Nein, wir haben keine Agenda. Doch, haben wir. Meinungsfreiheit, Eigentumsrechte, ja. Kulturmarxismus zerschmettern. Genau. Vor allem Letzteres. Ja, Säkularisierung der deutschen Gesellschaft. Ja. Das vielleicht auch noch. Also, Freaks Patriarchat wieder aufbauen. Europe and Central Asia at the start of 2018. Das war von Ebel. Wer hat das eingereicht? Ebel. Ich habe das eingereicht. Ich finde das hervorragend. Also. Sehr gut. Okay, das nächste, ja? Das ist so wichtig, dass ich es mir nicht mehr durchlesen konnte, aber lest es euch durch. Nein, ich weiß nicht mehr, was drin ist. Das ist einfach zu viel. Irgendwas mit Türkei, Amnesty International, also ist alles nicht so wichtig eigentlich. Ja, ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass doch Trump jetzt gebasht worden ist, weil er anscheinend der größte Villain, also der größte Anti-Held ist, der die Meinungsfreiheit ruiniert. Und hier wollte ich den Punkt machen, dass das halt in voll vielen Ländern total schlecht ist mit der Meinungsfreiheit und dass eigentlich zurzeit überall die Strömung herrscht, dass man einfach Meinungsfreiheit abbaut. Also in Ländern, wo keine herrscht, sie erst recht nicht aufkommen lässt und in Demokratien halt absolut aushöhlt, so wie in Deutschland, was halt, ja, lachhaft ist. Aber in Deutschland ist das Problem, dass ja 75% der Leute das total in Ordnung finden, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Genau, das kann man nicht oft genug sagen. Das war der höchste Wert in einer Umfrage vom Pew Research Institute. Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ja, in der westlichen Demokratie. Ja, also Einschränkung der Meinungsfreiheit für Minderheiten war der höchste Wert in Deutschland mit über 70%, ja. Ja, wo man einfach auch nur einen Kopf schütteln kann. Und was für, ist ja noch nicht mal mehr ein Bewusstsein dafür vorhanden, dass es furchtbar ist. Also, wow. Gut gemacht, Deutscher Michael. Nichts gelernt. Tja, wir sind schlechter als Kirgisistan, ernsthaft? Wow. Hier, apropos nichts gelernt. Hate Speech thrives Underground. Was du machst, wenn du Meinungsfreiheit einschränkst, ist, du gibst den Leuten Gründe, sich zu treffen. Also die wenigen Leute, die dann die Fringe-Meinungen haben. Und die sind dann eher in der Lage, sich zu radikalisieren und zu organisieren. Das heißt, wenn du die Hassgruppen sozusagen, wenn du denen die Energie nehmen willst, dann solltest du sie frei sprechen lassen. Und das, was du jetzt gemacht hast, führt zur Radikalisierung dieser Grüppchen. Und naja, ich heul ja manchmal rum, dass wir auf Weimarer Verhältnisse zusteuern, aber hier habt ihr es in einem Mainstream-Blog Politico, dass es halt ungut ist, wenn man Meinungsfreiheit beschneidet, weil man A, Echokammern den Menschen gibt, also die ziehen sich nur zurück, und das ist dann eher so ein Nischenmedium, wo sie sich organisieren, und B, gibst du den Leuten einen Grund, sich zu organisieren selber. Also man wollte dann mehr sozialen Frieden erreichen, hat dann genau das Gegenteil geschaffen. Und der überwiegende Teil in der Gesellschaft merkt es nicht mal. Also, hier geht es doch jetzt aber irgendwie um Terroristen-Zeug. Terroristen-Zeug, aber auch Far-Right-Memes und PP und ja. Halt Hate Speech. Also. Ja, weil Terroristenzeug brauche ich auch nicht bei Twitter haben. Also. Aber weiter unten stand auch was, Sexist, ISIS-Propaganda irgendwie, also die verknüpfen Sexismus mit ISIS irgendwie. Also die haben auch sehr merkwürdige Formulierungen in dem Ding hier drin, wo man sich dann auch an den Kopf kratzen kann. Also meinen die dann mit Sexist in ISIS-Propaganda streng muslimische, also islamistische Bilder von Frauen, oder verknüpfen die Antifeminismus mit ISIS? Oder ich komme bei denen manchmal auch geistig einfach nicht mehr mit. Also, ja. Das wäre es dann auch. So, hier haben wir etwas futuristische Technologie-Nachrichten. Wenn man ein bisschen runterscrollt, da sieht man auch direkt ein Bild. Das sieht halt direkt aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Im Endeffekt ist das eine etwas bessere Version von dem, was wir als Google Glasses kennengelernt haben vor ein paar Jahren. Ja, ist ja relativ schnell aus der Mode gekommen. Allerdings für die chinesische Polizei ist es relativ hilfreich. Die chinesische Polizei hat ja auch eine Datenbank mittlerweile aufgebaut, wo sehr viele Bürger mehr oder weniger freiwillig ihre Daten reinpacken. Einerseits kommen da Regierungsdaten rein, andererseits sind halt in China die Apps noch mit weniger Datenschutz versehen, als es hier der Fall ist. Ja, und diese Dame hat halt mit dieser Sonnenbrille die Fähigkeit, die Gesichter von allen Leuten zu scannen, die vorbeilaufen, und zu gucken, ob da halt irgendwelche kriminellen Sachen oder irgendwelche anderen Sachen in der Akte stehen, dass die Leute angehalten werden müssen. Und mehr oder weniger wird auch sehr offensiv vorangetrieben. Das ist halt Phase 1 von diesem ganzen Projekt. In China gibt es ja das sogenannte Sesame Credit System, wo das Verhalten der Bürger belohnt oder bestraft wird durch eine Punktzahl. Sehr vereinfacht dargestellt, wenn man beispielsweise in sozialen Medien irgendwas Regierungskritisches postet, kriegt man negative Punktzahlen. Wenn man was Positives postet, kriegt man vielleicht ein paar Punkte mehr oder auch nicht. Und alle anderen Daten zählen halt in diese Punktzahl mit rein. Und wenn man dieses System halt mit solchen Überwachungsmaßnahmen zusammenkoppelt, wird halt relativ schnell klar, was ein totalitäres, kommunistisches Regime damit so alles anstellen kann. Also leider. Ja, und wenn wir uns angucken, wie China mit der Technologie umgeht und wie wir in Deutschland mit der Technologie umgehen, scheinen wir uns ja mittlerweile einige Sachen abzugucken. Ja. So viel zu dem Thema. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch was dazu sagen wollt, aber Einerseits ist es halt cool, weil es so ein bisschen dystopisch, Cyberpunk-mäßig ist, aber andererseits ist es halt auch wirklich ein ziemlich beängstigendes Thema. Das sage ich mir dann auch, wenn ich am Boden liege mit der Frau auf mir drauf, denke ich mir auch, cool. Jetzt komme ja, komm ich ins Gulag. Ja, Infrastruktur. China propagiert eine polare Seidenstraße. Alleine diese Schlagzeile hat mich natürlich magisch angezogen. Propagiert, finde ich gut. Das ist ein sehr schönes Wort. Die polare Seidenstraße, gut, also in dem Artikel geht es konkret um den Nordkorridor von der neuen Seidenstraße, die China jetzt seit einigen Jahren politisch, wirtschaftlich und diplomatisch vorantreibt. Das ist im Endeffekt ein Ausbau der Infrastruktur der Bahnlinie zwischen Europa und China. Von Madrid bis, lass es Shanghai oder Shenzhen sein, bin ich mir nicht sicher, fährt jetzt schon, glaube ich, ein Zug auf einer Schiene, ohne dass sie die Schiene wechseln müssen, außer in Russland, weil da haben die natürlich andere Spuren als in Europa und China, warum auch immer noch. Ja, die bauen die Infrastruktur da extrem aus. Das ist ein so riesiges, es fällt mir wirklich schwer, das zu beschreiben, weil es so große Dimensionen hat. Da reden wir nicht über ein paar Milliarden Euro, da reden wir über ganz, ganz, ganz andere Größenordnungen. Vor allem sind das alles Infrastrukturmodelle, die für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre angelegt sind. Und gut, da das Eis am Polarkreis schmilzt, bietet sich es dort auch an, langsam Schienen zu bauen. Darum geht es im Endeffekt in diesem Artikel. Und natürlich gibt es da neue Möglichkeiten, nach Öl zu bohren und so weiter und so fort. Aber das ist schon wirklich neben dieser neuen Seidenstraße schon fast nebensächlich. Wir hatten vor ein paar Jahren, gab es ein riesiges Event in Duisburg. Da kam sogar tatsächlich der chinesische Premierminister nach Duisburg. Der war bestimmt extrem beeindruckt von der Metropole Duisburg, wo der gerade aus China ankam. Und dieses Projekt, es wird sehr wenig erwähnt in den Nachrichten, was ich sehr seltsam finde, weil es ein extremer Wirtschaftsmotor eigentlich ist. Und die Politik sollte da eigentlich drauf sitzen, weil ich meine, mit China handeln wir so oder so. Wir sagen zwar immer Menschenrechte böse, böse, aber wir handeln ja trotzdem mit denen. Warum dann nicht dieses Modell auch noch irgendwie nachrichtentechnisch begleiten? Ich verstehe es nicht so ganz. Nur weil China böse ist, machen wir das nicht? Oder warum machen wir das nicht? Nein, weil man nicht unbedingt die Leute informieren möchte, würde ich behaupten. Weil da passiert so viel, dass man sich einfach nur stark am Kopf kratzen muss, wenn die Medien das nicht für notwendig halten, da mehr drüber zu berichten. Und in Deutschland ist ja Geopolitik einfach kein Thema. Also, so, das ist, ja, ich will jetzt nicht sagen Desinformationskampagne oder so, aber es ist schon merkwürdig, dass man im deutschen Raum so wenig dazu liest. Also Doppelplus merkwürdig, würde ich behaupten. Weil ich möchte es nochmal sagen, dieses Wirtschaftsprogramm, wir reden hier in Deutschland über so Sachen wie Ausstieg aus der Kohleenergie, Energiewende, B2W-Linie, wo wir irgendwelche Sachen von Häfen aus Amsterdam an das Bahnnetz anschließen wollen oder sowas. Im Vergleich zu diesem Modell ist das wirklich alles Kleinkram. Und die meisten Länder machen da halt wirklich mit und Deutschland macht halt, wie gesagt, auch mit, allerdings nur im begrenzten Maßstab. Wenn wir uns mal anschauen, was beispielsweise in Stuttgart gerade passiert, ja, diese ganze Stuttgart 21-Angelegenheit, das hat auch was mit diesem ganzen Seidenstraßenprojekt zu tun tatsächlich. Da ging es ja auch teilweise um einen Ausbau der Kapazitäten des Transportnetzwerkes. Ja. Aber natürlich haben sich alle am Kopfbahnhof oder Tiefbahnhof oder was auch immer aufgehangen. Ja. Naja. Also dieses Thema ist ein sehr großes Thema, kann ich wirklich allen Leuten nur empfehlen, sich da mal ein bisschen reinzulesen. Und wer weiß, vielleicht fällt da ja auch für den einen oder anderen Job bei ab. Finde ich, ist eine sehr schöne Infrastrukturangelegenheit. So, jetzt Infrastruktur-Apokalypse. Venedig. Venedig ist ja ein tolles Urlaubsziel. Eine malerische Stadt. Ich bin selber auch schon ein paar Mal in Venedig gewesen. Und ich kann auch nur wirklich sagen, es ist wirklich toll. Allerdings in den Sommermonaten ist es nicht so toll, weil da ist das Wasser generell immer relativ niedrig. Es ist zwar nicht so niedrig wie hier in diesen Bildern, aber es ist niedrig und es stinkt. Also wenn ihr nach Venedig fahrt, fahrt im Frühling oder Herbst. Das mal nur so nebenbei. Aber im Moment ist die Situation in Venedig noch schlimmer, weil die Wettersysteme noch extremer sind, als sie normalerweise sind. Und es gibt eine Dürre. Und dazu kommt noch, dass im Endeffekt die Infrastruktursysteme, die Kanalsysteme nicht ordentlich gewartet sind, weil Italien nicht genug Geld dafür hat, um die Infrastruktur ordentlich in Schuss zu halten. Und dadurch kommt es zu solchen Szenen, wie ihr das in dem Bild hier seht. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr jetzt in Venedig sein würdet als Tourist, würdet ihr euch ein bisschen veräppelt vorkommen. Aber Trinkwasser haben sie noch genug. Ja, aber stinkt Venedig nicht auch sonst, auch wenn Wasser in den Kanälen ist? Also ich war noch nicht da, aber... Also ich habe es halt erlebt, da war das Wasser in den Kanälen halt niedriger und dann hast du halt die Wände, die normalerweise unter Wasser sind. Und also ich kann hier nur spekulieren, dass das Wasser die Gerüche normalerweise eindämmt und durch den geringeren Wasserpegel, ja. Hier in diesem Artikel geht es darum, dass Masseneinwanderung die politische Landschaft verändern kann und dass die Stimmung innerhalb der Bevölkerung nicht unbedingt direkt an die Ereignisse geknüpft sein muss. Und also das während der Schwemme, sag mal jetzt mal 2015, 16, 17, dass es nicht unbedingt dort zu einem Umschwung kommen muss, sondern dass er auch unabhängig passieren kann, wenn zum Beispiel ein Gewaltverbrechen begangen wird, über das sich alle empören. Und hier geht man halt darauf ein, dass sich die politische Landschaft in Italien verändern könnte. Um es mal salopp zu sagen. Ja, Weimar. Ich dachte, der Onkel Silvio kommt zurück. Genau. Aber das war's dann auch schon. Das ist halt Politico. Also. Falls der zurückkommt, der Onkel Silvio, dann wird er als erstes sagen, lieber Migrant, geht wohin ihr wollt, aber bleibt nicht hier. Das wird Spaß. Hier in dem Artikel gibt es nichts Neues, nur halt das Altbekannte über Schweden, was aber langsam den Weg in die Mainstream-Medien findet. Innerhalb von Schweden tut sich jetzt durch die Wahl auch ein bisschen was in Sachen Overtone-Window. Also die Politiker entdecken die Idee wieder, dass ein Land auch Grenzen hat und sprechen davon, dass man eventuell die Armee mit einbeziehen möchte, um die Bandenkriminalität unter Kontrolle zu bekommen und irgendwie scheint... Sind da in den Polls nicht die Schwedendemokraten auch mittlerweile zweitstärkste Kraft oder so? Weil es muss immer erst so weit kommen, damit da mal irgendwie was gemacht wird. Ja, ich meine, so oft wie dort Handgranaten hochgehen, das ist halt schon echt lächerlich. Also alle zwei Wochen hast du da einen Anschlag. Also es in ist Anführungszeichen. Wirklich mittlerweile lächerlich ist schon gar kein Begriff mehr. Ich meine, Schweden... Das Meme ist schon fast im Mainstream angekommen, weil früher hieß es immer so, Schweden, ja, ach, Schweden ist nicht, Schweden sagt man nur so, dass da irgendwas ist. Mittlerweile ist es halt wirklich so. Ich möchte nochmal auf den Deutschlandfunk-Hintergrund hinweisen, den wir vor einigen Sendungen hatten. Ich finde es immer noch bemerkenswert, wie hart da wirklich über dieses Thema geredet wurde und wie realistisch. Ich verlinke den auch nochmal in den Kommentaren, pack's auch nochmal in den Chat jetzt gleich. Ich meine, selbst ich muss sagen, dass ich dadurch erst wirklich verstanden habe, dass es wirklich in Schweden so schlimm ist, wie es teilweise einige Radikale da behaupten, wo die Radikalen ja normalerweise übertreiben und in Schweden scheinen sie nicht so zu übertreiben, wie sie sonst übertreiben. So. Ja. Also. Und es ist auf jeden Fall schön, dass langsam das irgendwie in den Mainstream ankommt, was dort seit Jahren Realität auf der Straße ist. Das ist schön, dass man sich dazu bewegen möchte, Realität abzubilden in den Medien und weniger utopischen Nonsens zu schreiben. Also, ja. Der Artikel selber ist speziell nicht wirklich interessant, wenn man die Schwedensituation kennt. Also, so halt, weil es in einem Mainstream-Medium kommt. Ja, das war ein schönes Video, wo eine grüne Professorin, das war das andere. Hier hat eine grüne Professorin kommuniziert, dass man weniger Kriminalität in den Medien erwähnen sollte und dass es dann schon klappt mit der Integration, wo ich mir denke, so, ja, Öko-Marxistin fordert Einschränkung der Pressefreiheit für utopisches Gesellschaftsziel. Die Dame hat auch noch nie von irgendwie sozialen Medien oder Internet gehört, oder? Ja, also. Ja, sowas in der Art steht übrigens auch im Koalitionsvertrag, also dass das Aufgabe von den Medien ist, sich halt drum zu kümmern, Kran, irgendwie, dass unser Miteinander ganz prima funktioniert und so. Ist der Kranich auch so ein CDU-Überläufer, der zur AfD gegangen ist? Ich meine doch, ne? Also nicht, dass es jetzt für den Gehalt der Aussage relevant wäre, die ist trotzdem richtig. Ne? Aber ich meine, das ist doch auch einer von denen, wie der Malte Kaufmann. Das weiß ich gar nicht. Ich dachte, es wäre ein Unternehmer. Also. Nee, ich meine, das ist ein CDUler, der die Fronten gewechselt hat. Ich bin mir sicher, der Chat, der weiß gleich Bescheid. Oxfam-Mitarbeiter sollen Orgien auf Haiti veranstaltet haben. Man hat mit Hilfsgeldern Prostituierte bezahlt und da halt eine Party gefeiert. Und ich will da nur anmerken, dass wenn ihr irgendwohin Geld spendet, dass man davon ausgehen kann, dass von einem Euro etwa so 10 Cent bei den Menschen selber ankommt. So eine Faustregel, gibt Organisationen, die sind besser, gibt welche, die sind schlechter, gibt auch komplette Scams, also wo gar nichts ankommt, aber das immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr irgendwem helfen wollt, von dem Euro kommt 10 Cent an und hier hat man halt ein Beispiel per excellence von tatsächlich, soll man sagen, Veruntreuung, aber in der Regel scheitert es nicht mal mehr an Veruntreuung, das ist sogar noch der geringere Anteil, sondern es ist schlicht und ergreifend Inkompetenz in den meisten Hilfsorganisationen, dass das Geld nicht richtig ankommt. Und wenn es ankommt, dass die Programme so undurchdacht sind, dass es den Menschen nicht wirklich hilft. Also. Haiti hat übrigens wohl auch ein Prostitutionsverbot, das noch so obendrauf. Würde ich auf jeden Fall eher Geld hinspenden als an die AA-Stiftung. Ja, also, ja. Ich muss jetzt mal ganz, ganz, ganz scharf einatmen und sagen, ja, aber wenn wir hier über Hilfsorganisationen unter Haiti und Veruntreuung reden, da fällt mir erstmal ein Name ein, den sage ich jetzt mal nicht. Hillary Clinton. Ja, jetzt hast du es gesagt, aber ich meine, wenn irgendjemand mal wissen will, was mit Haiti und Hillary Clinton und Spendengeldern und sonst irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, ihr könnt ja mal bei YouTube nach dem Clip suchen, wo George W. Bush sagt, don't send your blankets, just send your cash. So. Ich mag über dieses Thema gar nicht reden, ja, weil Haiti, Shithole Nation, warum ist Haiti eine Shithole Nation? Weil es einen dysfunktionalen Staat hat. Ich habe gerade heute eine Sache gelesen über, da ging es um Puerto Rico, da ging es um ein Unternehmen, das sollte eine unglaubliche Zahl 29.500.000 warme Mahlzeiten an die an Puerto Ricaner liefern und an die ausgeben, halt als Nothilfe. Und die haben es einfach nicht gemacht, aber haben die Kohle kassiert. Und die Leute haben sich ins Ausland abgesetzt und absoluter Skandal. Also gerade bei Hilfsorganisationen und diesen ganzen Spendenorganisationen, Da musst du aufpassen. Ich muss mich da wirklich zurückhalten, weil ich hab da halt wirklich vieles miterlebt, auch auf Arbeitsebene. Ich auch. Auch auf Arbeitsebene und beruflich. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr Geld spenden wollt, ja, ihr müsst nicht davon ausgehen, dass von einem Euro alles ankommt. Ineffizienz ist immer okay. Aber informiert euch verdammt nochmal, wofür euer Geld genommen wird. Und heutzutage leben wir in Zeiten, wo jeder Euro, den ihr denen gibt, wo ihr sagen könnt, okay, ich gebe euch 100 Euro und die könnt ihr hundertprozentig sagen, okay, 20 Euro haben wir an die Personen in dem Dorf, in dem Land gegeben und so weiter. Das ist heute alles möglich. Wenn ihr spendet, seid asozial, weil die Leute haben die Systeme eh gebaut. Das ist sowieso alles eingepreist. Ja, also in den Bearbeitungskosten, die haben. Also seid asozial zu denen und fragt nach, wo das Geld hingeht. So, tut mir leid, das musste jetzt sein. Hier in dem Artikel geht es um den Rückzug der Demokratie weltweit. Also da, wenn man den in den Quellen anguckt, kann man genau nachlesen, wo und auf welche Art und Weise die Demokratie am Schwinden ist. Also ja. Aber bei uns ist noch schön grün. Frage ich mich auf jeden Fall, könnte grüner sein. Warum Kanada so dunkelgrün ist. Weil wie gesagt, also die wollten eigentlich eine Reform machen von ihrem Wahlsystem. Trudeau. Das ist der Zauber von Trudeau. Meine weißen Brüder sind meinem Zauberer allergisch. Ja, hier haben wir eine kleine, etwas lustigere Aktion auf einer kleinen Konferenz, wo es um Zukunftstechnologien des türkischen Ministeriums für Schlag mich tot ging, hat halt ein Großkopf hat eine Rede gehalten und wurde dann vom Roboter mehrmals unterbrochen, bis er dann halt mehr oder weniger rüpelhaft gesagt hat, ja, der Roboter soll doch mal bitte von der Bühne entfernt werden. Ich habe da leider keinen ordentlich übersetzten Clip gefunden. Das Video auf Türkisch ist da in den Shownotes drin, wer sich's ansehen will. Ich fand es relativ unspektakulär, aber laut den Übersetzungen soll es halt sehr lustig gewesen sein. Lustig ist, das können die Zuschauer gerade nicht lesen, aber da unten steht, dass er von der Bühne geholt und dann neu formatiert worden sei. Ja, auch nicht schlecht. Oh, der wurde formatiert. Ja, was ich auch also gut finde, ist, dass das Ganze im Rahmen des Safer Internet Day stattfindet, der ja eine europaweite Aktion ist, wo wir ja auch vor 2 Wochen diese Geschichte hatten mit diesem, wo man sich da organisieren sollte und dann wir müssen irgendwie 5 Leute entscheiden, ob man irgendwie dann in die Kommentarspalte geht und irgendwem erzählt, wie blöd er ist und so, organisierte Liebe. Naja, Love Storm und so. Ist natürlich eine klasse Ablenkungsaktion von dem, was die Türkei gerade sonst macht. Ich weiß ja nicht, es hat ja anscheinend keiner einen Artikel dazu vorbereitet. Vielleicht sagen wir doch mal ganz kurz über die Türkei, über Syrien. Die formatiert gerade Nordsyrien, die Türkei. Die ist aufmüpfig gewesen, die nordsyrische Gegend. Deswegen wird die jetzt formatiert. Ja, vielleicht einfach mal nur ganz kurz eine Sache angemerkt. Die ganzen Kämpfe dort eskalieren im Moment. Also gerade heute gab es einige Meldungen, dass halt auch gerade die Israelis und die Iraner auf syrischem Staatsgebiet halt wohl auch miteinander immer mehr in Konflikt kommen. Was ja an sich schon ist, ist ein israelischer Kampfjet abgeschossen worden. Ja, und ein türkischer Kampfhelikopter ist wohl auch heute abgeschossen worden. Aber gut, die einzelnen Sachen aufzuzählen, wird langsam müßig, weil jeder hat mittlerweile irgendwie abgeschossen. Bekommen. Ja gut, aber der israelische Jet ist schon eine andere Hausnummer als alles andere. Weil ich meine, alles ist über syrischem Staatsgebiet geschieht. Deswegen muss ich wirklich sagen, über Legitimität brauchen wir hier nicht mehr wirklich so zu reden. Ja, Israel hat doch eh einen Teil des syrischen Staatsgebiets annektiert. Also, haben die Golanhöhen ja jetzt annektiert? Ich bin nicht so ganz auf dem Laufenden, was das angeht. Aber eine ganz kurze Sache noch, dann können wir vom Thema. Ich hatte eine Story gehört, die ist einfach so fantastisch. Die findet der OPEX bestimmt auch klasse. Im Endeffekt geht es um einen Russen, der mit seinem Kampfjet abgeschossen wurde durch einen Manpad, durch wohl irgendeine islamistische Miliz, keine Ahnung, wer auch immer da den Überblick haben will, bitte soll sagen, wie sie heißt, ich weiß es nicht. Warum schießt denn eine islamistische Miliz die Türken an? Verzeihung, ein russischer Kampfjet, vielleicht habe ich mich versprochen. Ja, ein russischer Kampfjet wurde abgeschossen und der Pilot ist ausgestiegen und ist mit seinem Fallschirm gelandet und hat erstmal seine Knarre rausgeholt und hat angefangen, um sich zu ballern. So, was ich einfach, ich weiß nicht, ich finde, das ist so richtig Rambo-Style. Der ist so gelandet, hat um sich geschossen und im Endeffekt hat er dann sich selber mit einer Granate in die Luft gesprengt, wo die anderen Leute so ein bisschen näher gekommen sind und ja, ich weiß nicht. Aus welcher Quelle hast du denn die Propaganda, aber ich fand, das ist trotzdem eine interessante Geschichte, die mal zu erzählen. Ich fand es interessant. Welche Quelle war denn die News? Ja, die, das, also verschiedene Quellen. Auch. Ja, die russische Nachrichtenagentur, auf TNN, auf Fox, auf RT habe ich es gesehen, auf Euronews, also das ist mehr oder weniger. Ja, also multiple Quellen, auch Mainstream-News und bla. Also die Details sind natürlich immer mehr oder weniger, die Russen haben hinterher das ganze Gebiet natürlich ziemlich platt bombardiert. So. Dann gibt es natürlich noch die Geschichte, dass der Typ halt heldenhaft auf seine eigene Position einen Luftschlag geordert hat. Was halt, ne, ob das jetzt stimmt, wer weiß das schon so genau. Ich glaube es nicht. Deswegen, was halt klar ist, dass er sich halt mit der Granate selber in die Luft gesprengt hat, davon gibt es anscheinend sogar Video. Also wer sehr morbide ist, kann sich das angucken. Ist schon eine krasse Story so. Ne? Und was da abgeht, ich meine, man kann mittlerweile, ich meine, was ich habe heute auch noch mit einem kurdischen Freund von mir mich drüber unterhalten, der weiß auch gar nicht, keiner weiß, was man da denken soll, keiner weiß, was da abgeht, anscheinend, ja. Ja, Shoplifting, also klauen beim Selbstkassieren. An dieser Stelle, weil ich heute so musikalisch bin, hört euch alle von The Smith Shoplifters of the World United an. Geiler Song. Ja, wer hätte gedacht, dass die Menschen auch oder gerade bei Maschinen irgendwie weniger Skrupel haben, Zeug zu klauen? Wer hätte es gedacht? Es ist schon fast zu einem Volkssport in Amerika geworden, sich zu überlegen, okay, welche Waren sind am besten, okay, ich nehme zum Beispiel diese Dose, die irgendwie was besonders Teures hat und dann packe ich da ein Label drauf von den Bananen, weil die wiegen genauso viel und die sind ungefähr das gleiche Volumen und dann denkt die Kasse, das wäre so. Und da wird in Foren sich drüber ausgetauscht, welche Artikel denn am besten auszutauschen werden und was am wenigsten auffällt und so. Und ich finde das sehr interessant, weil da mittlerweile wohl schon, also die Verluste, die sind noch nicht so hoch, dass sie die Personalkosten, die eingespart werden, aufwiegen. Aber es bewegt sich langsam in diese Richtung. Ja, gerade wenn halt wirklich immer mehr Leute das machen. Und dann gibt es ja jetzt dieses neue Amazon Go-Shop-System. Also es gibt ja wohl erst einen Laden. Und der Laden funktioniert ja im Endeffekt nur so, du hast ein Konto, du läufst rein, nimmst deine Sachen, du wirst die ganze Zeit von Kameras verfolgt und die Kameras wissen, was du genommen hast und dann wird dir das hinterher abgebucht. Allerdings haben da mittlerweile auch halt Leute Tricks herausgefunden, wie man das System umgehen kann. Also wirklich das System so umgehen kann, dass man rausnehmen kann, was man will, ohne dass es wirklich auffällt. Und ja, so viel zu der kleinen Story. Was das hier angeht. Ich weiß ja nicht, ob ihr... Ich finde es sehr schön, an der Kasse zu stehen und der Kassiererin oder dem Kassierer das Geld zu geben. Ich weiß nicht. Okay, es schön zu finden, ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür, aber ich finde es... Das ist halt so der Laden und das ist der Kassierer und wenn das nur eine Maschine ist, ich finde das... Ich weiß nicht. Ich finde es krass. Also ich finde es klasse, wenn du nicht mit den Menschen reden musst, die dort arbeiten. Und außerdem haben die Ärzte schon in den 80ern gesungen, denn sie trägt einen roten Minirock und ist immer lieb zu mir. Manchmal bescheißt sie mit dem Wechselgeld, sie ist das Mädchen von Kasse 4. Ja, okay. So. Sie ist das Mädchen. Du bringst echt die kulturelle Note hier rein. Ich finde. Ja, und außerdem, toll, da wird dann Geld eingespart, aber es werden halt auch Arbeitsplätze eingespart. Bringt uns das auf die lange Sicht was bei der Bevölkerungszusammensetzung? Jeden Arbeitsplatz, den man sparen kann, auch zu sparen. Irgendwann muss man sich halt die Frage stellen, ab wann lohnt sich weitere Effizienz nicht mehr? Oder wir müssen halt dieses Ethos von der Arbeit als Lebenszweck überdenken, weil beides zusammen wird schwierig mit den ganzen KIs und selbstfahrenden Autos und selbstzählenden Kassen. Außerdem funktioniert ja nicht alles überall. Ich habe ja schon, vielleicht kannst du ja was dazu sagen, Mars. Mir haben schon Leute berichtet von halt aus U-Bahn-Stationen in Tokio, wo es so ist, oder Osaka war es tatsächlich, wo die im Endeffekt auf die U-Bahn warten und dann haben die Bilder an der Wand von irgendwelchen Produkten und dann können die mit ihrem Handy einfach die Bilder scannen und wenn die ein paar Stunden später wieder an der gleichen Station sind, dann können die am Ausgang der Station sich quasi so ein Bag abholen, wo genau die Waren drin sind, die gescannt haben. Und das ist naja, habe ich noch nicht gesehen. Abgefahren, ja. Ja, also... Ja, aber ich finde auch, also ich sehe es eher so wie du. Gerade in Japan hat mir das unheimlich Spaß gemacht, weil da jeder halt seinen Job mit Hingabe erledigt. Und selbst wenn du beim Bäcker irgendwie Brötchen kaufst, hast du das Gefühl, du wirst wie ein Kunde behandelt oder wie ich es erwarten würde, als Kunde behandelt zu werden. Und du behandelst automatisch auch die Leute gut. Und das trägt einfach dann auch wieder zur Stimmung von beiden bei. Ja? Du wertschätzt dich gegenseitig. Der eine als Kunde, der die Arbeit bringt und der andere als der Dienstleister, der die Arbeit gut verrichtet. Gefällt mir auf jeden Fall besser als Maschinen. Also ich kaufe gerne bei Menschen. Menschen sind mir sympathisch. Ja, ich habe ja auch 10 Jahre lang in einem Rollenspielladen gearbeitet und diese Läden und der und viele andere Läden aus dem Ding sind da kaputt gegangen, weil einfach viel zu viele Leute gesagt haben, okay, im Internet spare ich 2 Euro. Ja. Aber gerade bei den Läden waren das ja auch soziale Treffpunkte, wo sich dann Leute hingesetzt haben und da gezockt haben oder zusammen Figuren bemalt oder Magic gespielt oder irgendwas. Aber das ist jetzt alles weg. Ja, solche weil jemand Sachen, unbedingt. Solche ja. Sachen wird vorher aussuchen und dann nur noch einpacken, wurden in irgendwelchen Supermärkten auf jeden Fall auch schon probiert. Also ich kenne da auf jeden Fall ein Real am Stadtrand von Hannover, wo es da mal so ein Pilotprojekt von gab. Ich weiß noch nicht, wie gut das angenommen wurde. Ich kann hier bei meinem Penny in der Stadt, kann ich auch irgendwie vorher online zusammenstellen und dann muss ich nur noch an die Kasse gehen und meine Nummer sagen. Und dann kommt, geht der das irgendwo holen. Halt vorher zusammengepacktes Paket. Das geht. Ja, Ich mach's nicht. Also. Ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, ich finde das schon gut. Weil das wäre jetzt auch so, ich meine, wen sparst du da? Das sparst du eigentlich die Leute nicht. Ich meine, das es sei denn, sie schicken irgendwelche Roboter dann irgendwann los, die dann deinen Koffer da packen. Aber ansonsten hast du ja dann im Endeffekt eher einen mehr dann noch, der sich damit beschäftigen muss. Kaum zu glauben, dass ich mit so vielen Ludisten in einem Stream bin. Oh mein Gott. Absolut schöpferische Zerstörung. Jeder Arbeitsplatz, der überflüssig ist, absolut wegrationalisiert. Also ich bin gerade nackt. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Nudisten noch im Spiel sind. Nicht Nudisten. Nee, ich meine, das geht ja jetzt kein Arbeitsplatz, wenn das jemand vorher raussucht, das Zeug halt. Ne? Also es bringt ja eher noch einen mehr dann, wenn du noch einen hast, der das Ganze abkassiert. Das wird ja wahrscheinlich nicht der gleiche sein, der es raussucht. Doch, die rufen dann irgendeinen Hansel, der gerade im Laden unterwegs ist. Der muss dann das Paket holen, bringt es an die Kasse. Und du bezahlst es. Okay. Ich hab's ja, gut, da jetzt. War das auf jeden Fall so ein extra Häuschen quasi. Oh, okay. Aber überlegt euch mal, wie viele Arbeitsplätze wir erhalten würden, wenn wir Computer verbieten würden. Ja, total gut. Nein. Die Leute, die jetzt bei mir aber auch so nehmen. Ja, die ganze Hate Speech. Hast du lauter Darsteller, die dann so ein Rollenspiel bei dir zu Hause aufführen und du sitzt irgendwie da und sagst, geh mal nach links, geh mal nach links. Jetzt haust du dem eine rein. Ja, sind voll viele Arbeitsplätze. Ja. Hier, Cocoon from Crime, the relationship between video games and crime. Und da geht man halt drauf ein, wie die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie gewalttätig Videospiele dich machen, halt oftmals mangelnde wissenschaftlicher Rigor hat und dass man bisher halt einfach noch nicht dazu gekommen ist, ordentliche Studien zu machen, die halt eine Verbindung zwischen Gewalt und Videospielen nachweist. Und in der nächsten Studie weiß man dann auch, warum. Psychologen sind zusammengekommen und wollten halt sozusagen der Gesellschaft ein Problem verkaufen und dann selber direkt die Lösung sein. Dass halt mit viel psychologischem Counseling dein Kind, wenn es Videospiele spielt, danach wieder auf den Weg der Vernunft gebracht wird. Auch wenn es seit dem Erfolg der Videospiele halt Gewalt runtergegangen ist und halt Kriminalität von Jugendlichen auch. Und ja, darum geht es in dem Papier. Findet ihr dann in den Quellen. Also, und hier das Papier, da habe ich das vorgegriffen. Also, dass halt die Idee war, ein Problem zu erfinden und dann sich selber als Lösung anzubieten. Für einen Obolus. Also, ja. Und hier haben wir noch eine wunderbare, schöne Studie, weil es ja immer heißt, Intelligenz ist relativ und nicht alles und nicht wichtig. Selbst in Schimpansen kann man finden, dass Selbstkontrolle und Intelligenz verknüpft sind. Und Selbstkontrolle hilft dir zum Beispiel, nicht kriminell zu werden oder in der Lage zu sein, höhere Bildung zu erwerben oder selbstständig zu werden und viel Erfolg zu haben mit Dingen im Leben. Und ja, ich fand die Studie einfach ganz interessant. Selbstkontrolle ist in Schimpansen erhöht durch generelle Intelligenz. Da habt ihr es. Ja, und da habe ich vorhin auch schon vorgegriffen hierauf. Das war ein Tweet, wo es halt darum geht, dass halt sehr viele gesellschaftliche Faktoren besser werden. Also wie viele Leute lesen können, wie viele Leute eine Grund- oder eine Sekundarschule besuchen, Säuglingssterblichkeit, absolute Armut. Alles wird besser in den letzten Jahrzehnten, außer halt die Grafik hier, dass, wie die Medien das darstellen. In dem Fall war es, glaube ich, New York Times oder Washington Post. Und man sieht halt einen klaren negativen Trend in der Berichterstattung nach dem Motto, die Medien verbreiten Angst und Schrecken, während die Welt an allen Enden und Ecken besser wird. Also, ja, deswegen glaubt den Medien nicht alles. Das Leben ist schön, die Welt ist in Ordnung. Wir steuern nicht unbedingt auf den Abgrund zu und die Probleme, die wir haben, die werden wir auch in den Griff bekommen. Zu diesem Wort sage ich dann noch, lasst euch nicht gendern und ich hoffe, die Show hat euch gefallen. Schreibt bitte in die Kommentare, warum es ihr in 2 Wochen nicht geschafft habt, mal in den Wald zu gehen, und dass es kalt ist, keine Ausrede. Ihr müsst mal wieder in den Wald gehen. Dort spazieren gehen und euch die Bäume angucken. Ihr merkt schon, das Thema bleibt noch ein bisschen erhalten. Ja, und den ganzen Stress hinter euch lassen. Ja, einfach mal. Taxien, was denn, du bist ja nur gefrustet, weil die Prinzen noch nie ein Lied über den Wald geschrieben haben. Genau. Und was ihr natürlich auch machen könnt, ihr geht jetzt auf YouTube und hört euch da das Debil-Album von den Ärzten an. Da ist nämlich auch das Lied Roter Minirock mit drauf. Wir sind Wald. Wir Ärztefan. Onkels, nicht Ärzte. Ärzte, aber da muss ich mich auf Maxims Seite stellen. Ärzte. Wir trinken auf unser Wohl und den besten Freunden Alkohol, der lustig und besoffen macht. Oh, Alkohol, Alkohol. Die fette Leber lässt grüßen, sie liegt dir schon zu Füßen. Abel, jetzt, dann wunderst du dich, warum es heißt, du seist bei der JN gewesen. Sind wir schon raus? Ist der Stream schon vorbei? Ich glaube nicht raus, nee. Aber wir sind noch nicht raus. Oh, hi! Noch ein Hinweis. Ich wünsche allen Leuten ein tolles Karnevalsfest. Tollen Rosenmontag, wen es interessiert. Und wer vor Karneval, ihr habt mein volles Verständnis. Und als kleiner Hinweis noch, Sodom hat mal die fette Elke gecovert und das ist ziemlich geil. Und die goldenen Zitronen sind besser als die Ärzte. Für immer Punk will ich sein. Für immer Punk.